Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für eine Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast. Wo wir dem jeweils anderen einen Film aufs Auge drücken, den wir toll finden und hoffen, dass wir den Horizont des anderen erweitern. Aber diesmal, Flor. Diesmal ist es eine etwas andere Episode. Und zwar eine Fish-out-of-water-Episode für uns beide. Wir haben nämlich zwei Sachen rausgesucht, deutsche TV-Produktion, in denen wir uns eigentlich nicht so zu Hause fühlen. Haben wir überhaupt deutsche Produktionen in unseren Listen bis jetzt gehabt? Kann sein, dass wir mal einen deutschen Film dabei hatten. Mir würde aber spontan keiner einfallen. Ich weiß, auf meinen besten Listen tauchen regelmäßig deutsche Sachen auf. Ja, aber so richtig besprochen haben wir, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir haben uns gedacht, meine Güte, wenn wir die ganze Zeit über Filme reden und das deutsche Fernsehen und das deutsche Kino wird ja oft, naja, Bashing ist, ja, allerdings. Ist wahrscheinlich das Wort der Wahl. Es wird viel darüber gemosert und geredet, und dann haben wir gedacht, eigentlich müssen wir uns, wenn wir uns schon, naja, Filmpodcast schimpfen, dann müssen wir eigentlich über deutsche Filme reden. Ja. Ursprünglicher Anlass war ja tatsächlich, dass ich in den letzten Episoden irgendwann angefangen habe, Witze zu machen über Johannes' Filmgeschmack und dann immer mal wieder Rosamunde Pilcher erwähnt habe, ohne diese Frau zu kennen, ohne ihr Werk zu kennen und ohne ihre Verfilmung zu kennen, aber das einfach synonym benutzt habe für schnulzigen Kitsch. Und dann war das letzte Mal der Bogen offensichtlich überspannt. Dann haben wir gesagt, so, bevor wir jetzt weiter darüber lästern, müssen wir auch mal schauen, worüber wir überhaupt reden. Ja, genau. Wir haben beide diese Woche unseren ersten Rosamund-Pilcher-Film geschaut. Meine Güte. Ja. Sollten wir vielleicht auch dann einfach mit dem Rosamund-Pilcher-Film anfangen, damit wir es hinter uns haben? Fangen wir an. Wir reden über Rosamund-Pilcher und danach geht es weiter mit dem Tatort, was auch für uns Fish Out of Water ist. Auch wenn Tatort mittlerweile von vielen Zuschauern aus unserer Altersgruppe, aus unserer Social Bubble rezipiert wird. Mhm. Wir sind beide keine Tatort-Fans. Keine großen. Also vielleicht habe ich meine Meinung über die Woche jetzt geändert, aber darüber reden wir dann nachher. Ich habe natürlich den ein oder anderen paar Tatort schon gesehen, allein aus beruflichen Gründen, weil ich als Schauspieler nun mal mich mit der deutschen Fernsehlandschaft ein bisschen wenigstens auskennen soll. Ne? Mhm. Was wichtig ist, was andere Kollegen anders sehen, die dann wirklich nur amerikanisches Zeug gucken und ich weiß, nee, ich muss als deutscher Schauspieler durchaus wissen, womit ich es zu tun habe. Und ich habe auch nun genug Drehbücher auf dem Tisch liegen von Soko und Polizeiruf und diesen ganzen anderen Krimis, die es so gibt in Deutschland, die ich dann bedienen muss und auch gerne will. Also, du kennst wahrscheinlich deutsches TV mehr als Lektüre, denn als tatsächliche Filmvariante. Es ist tatsächlich so, es ist wirklich so. Ich lese Drehbücher deutscher Produktionen und ich bin auch schon das ein oder andere Mal in die Verlegenheit gekommen zu sagen, möchte ich nicht machen. Ach krass, ja, okay. Was als deutscher Schauspieler, so Wald- und Wiesenschauspieler wie ich bin, kein Berühmter, sondern einer, der einfach ab und zu mal zu tun hat, das tut dann ganz schön weh, weil so viel, man nimmt ja eigentlich, was man kriegen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, als deutscher Schauspieler muss man, glaube ich, ziemlich schmerzbefreit sein, was Angebote betrifft aus der Soap- und Telenovela-Ecke etc. Ja, und ich bin auch kein Snob, was das betrifft, weil A, gibt es für alles Publikum und B, ist es ein großer Unterschied, etwas zu spielen oder etwas zu rezipieren. Definitiv. Ist ein Riesenunterschied. Ja. Also, ja. Aber darüber reden wir gleich. Genau. Auch nochmal. Und um ganz kurz das Intro abzuschließen, in der ersten Episode hatten wir einen deutschen Film, 100 Jahre Adolf Hitler. Ach, stimmt. Von Christoph Schlingensief, und Johannes hat ihn gehasst. Ja. Und das war bis jetzt unser einziger deutscher Film nach über 20 Episoden. Ja, und ich schäme mich ein bisschen dafür, weil eigentlich ist das sehr einseitig. Wir haben sehr amerikanisch lastige, obwohl wir auch in Korea, koreanische, französische Filme, dänische Film, nee, skandinavische Filme. Skandinavische Filme, mehrere Schwedisch. Skandinavische Filme. Wir hatten 2 Schweden dabei bis jetzt. Ja. Und insofern, um naja, der Heimat ein bisschen und auch der Diversität ein bisschen Vorschub zu leisten. Oh mein Gott, das ist so kartoffelig zu sagen, dass man der Diversität Vorschub leistet, indem man was Deutsches bespricht. Oh mein Gott. Oh fuck, tut mir leid. Am besten lassen wir einfach nähere Angaben und steigen gleich ein mit Rosamunde Pilcher. Lass uns in Rosamunde, ich wünsche euch viel Spaß. Bitte guckt euch diesen Film erstmal an. Es gibt ihn in der Mediathek und zwar bis 2022, wenn ich das richtig... Ja, es gibt ihn auf jeden Fall noch eine Zeit lang, wie verhext. Aber ich habe auch das Gefühl, tatsächlich reicht es, wenn man einen von diesen Filmen gesehen hat, um ungefähr zu wissen, worüber geredet wird. Weil es gibt nun ja Gemeinsamkeiten inhaltlich zwischen den einzelnen Filmen. Ja, okay. Legen wir los. Dann gib du doch einmal eine Anführung, Plor. Also, mein ursprünglicher Impuls war es, diese Einführung mit folgendem Satz zu starten. Ihr Name ist Rosamund Pilcher. Mit Ausrufezeichen. Rosamund Pilcher. Um der Germanisierung der 2019 gestorbenen britischen Autorin entschieden entgegenzutreten. Und jetzt habe ich mich doch für was anderes entschieden. Und zwar die Frage... Ist ihr Name Rosamund Pilcher? Denn auch wenn sie weltweit mit ihren romantischen Liebesromanen und Kurzgeschichten unfassbar viel Geld verdient hat, wird sie der Nachwelt doch vor allem durch ihre deutsche Rezeption in Erinnerung bleiben. Und dieser ist der eingedeutschte Name Rosamunde Pilcher nun mal berühmt geworden. Für zahllose, für das ZDF produzierte Verfilmungen ihrer Bestseller. Über 100 Filme kennt die entsprechende Reihe und löste einen gewaltigen teutonischen Touristenboom nach Cornwall und Devon im Südwesten Englands aus, für den selbst die dort beheimateten Briten sehr dankbar sind. Wie verhext aus dem Jahre 2021 ist eine derartige deutsche TV-Verfilmung der Kurzgeschichte Tea with a Witch, die ich übrigens nicht gefunden habe. Ich habe sehr lange danach gesucht, weil ich wissen wollte, wie der Originaltext ist. Ja. Und wenn man bei Google oder auch bei Bing Tea with a Witch eingibt, kommt man nur zum ZDF-Pressematerial. Fuck. Das Ding existiert eigentlich nur in den Redaktionsstuben des ZDF. Wahrscheinlich in irgendeiner Zeitschrift damals veröffentlicht und verloren gegangen. Ja. Ich hab sogar tatsächlich in der Verzweiflung habe ich noch mal in der Bibliothek recherchiert. Oh noch mal, also digital im Verbund Berliner Brandenburger Bibliotheken und da habe ich es auch nicht gefunden. Okay, genau, es ist eine Verfilmung der Kurzgeschichte Tea with a Witch und viel mehr muss dazu auch eigentlich nicht gesagt werden. Oder viel mehr sollte ich vielleicht dazu nicht sagen. Denn seien wir mal ehrlich. Ich bin nicht im geringsten Zielpublikum dieser Art von TV-Schnutze. Natürlich wäre es jetzt bequem, sich über den Kitsch, den Pathos, die simple Geschichte, die generische Bildsprache etc. pp. Lustig zu machen. Vielleicht zu bequem. Also fasse ich mich hier kurz und gebe erst einmal zu Protokoll, dass ich den TV-Film um eine Kostümbildnerin, die wegen einer astrologischen Vorhersage zurück in ihr Heimatdorf reist, um den ihr prophezeiten Traummann für sich zu gewinnen, wirklich schlecht fand. Dass er so ganz und gar nicht meinen Geschmack getroffen hat. Weder narrativ, noch dramaturgisch, noch ästhetisch. Aber wie gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe. Und auch wenn ich mit Sicherheit gleich nicht drumherum kommen werde, über das ein oder andere Detail dieses 90-Minüters zu schmunzeln, zu lästern oder laut zu lachen, und darauf freue ich mich auch ein wenig, ist es vielleicht spannender, bevor wir in gehässige Kritik abrutschen, zu schauen, was die Faszination von Rosamund Pilcher oder Rosamunde Pilcher ausmacht, warum sie so gut im deutschen TV-Markt funktioniert und was dies über die Sehgewohnheiten des deutschen TV-Publikums aussagt. Oder? Was denkst du, Johannes? Ich hatte genau den gleichen Gedanken, ja. Dass man nicht sofort in Bashing ausartet, sondern dass man sich wirklich mal überlegt, die Leistung, die dahinter steckt. Und das, man bedient ja nun wirklich etwas, was anscheinend ein tiefes Bedürfnis im Zuschauer, im deutschen Zuschauer vorzuherrschen scheint, das zu bedienen und zu, das in einer, ich möchte fast sagen, in einer Perfektion zu bringen, das ist schon spannend. Können wir ganz kurz zum Protokoll gehen? Du hast dieser TV-Verfilmung wahrscheinlich auch nicht viel abgewinnen können. Nein. Also ich gebe zu Protokoll, ich kann mit diesem Film nicht viel anfangen. Aber ich gebe auch zu Protokoll, ich bin Schauspieler in diesem System und habe wahnsinnig viel erkannt aus meiner Arbeit und habe allein dadurch schon ein bisschen heimatliche Gefühle bekommen. Ach ja, das ist doch schön. Was ich tatsächlich faszinierend, also ich finde es tatsächlich faszinierend, diese Dinger laufen ja offensichtlich total gut. Und ja, zwar spezifisch in Deutschland. Also natürlich die Autorin Rosamund Pilcher war auch in England und war auch international sehr erfolgreich. Mhm. Aber tatsächlich auch erst so richtig bekannt geworden ist sie erst so in den 80ern, ne? So 1987 war ihr großer kommerzieller Durchbruch als Romanautorin. Als sie schon 60 war oder sowas, ja, ne? Ja, genau. Also, und das war die Familiensaga des Shell-Siegers. Die hat vorher natürlich vor allem für Zeitschriften geschrieben, für Magazine, Kurzgeschichten, wirklich so kurze Soaps, die dann halt in irgendwelchen Frauenzeitschriften veröffentlicht wurden und auch primär unter Pseudonym. Ja. Seit den 40er Jahren bis 1965 größtenteils unter dem Pseudonym Jane Fraser. Und nach eigenen Angaben hat sie das alles am Küchentisch sitzend geschrieben, weil es in ihrem Haus keinen Platz für einen eigenen Schreibtisch gab. Und die Kinder haben sie auch nach eigenen Angaben niemals schreiben sehen. Ja, weil sie das immer rausgehalten hat, ne? Ich habe ein Zitat von ihr, darf ich das kurz einmal vorlesen? Selbstverständlich. Ihre eigene Ansicht ihrer Dinge, die sie schreibt, ist: Ja, in meinen Büchern ist ein gewisser Eskapismus drin, eine Flucht vor der Wirklichkeit. Aber es ist ja auch nicht so, dass unser Leben oder unser Job immer angenehm sind. Besonders Frauen führen oft ein Schattendasein mit Kindererziehung und all dem. Da ist es doch manchmal schön, an die Hand genommen und in eine andere Welt oder anderes Leben geführt zu werden. Das Leben anderer Menschen ist immer faszinierend. Ja, das ist ein schönes Zitat und das sagt sehr viel aus über ihre Kunst und natürlich auch darüber, wie sie rezipiert wird, weil damit sind wir beim Zielpublikum, auch dieser TV-Produktion. Zielpublikum ist ganz eindeutig die deutsche Hausfrau. Karin hat mich, als ich das gesagt habe, gefragt, warum Hausfrau, aber ich glaube ganz eindeutig Frauen, die wirklich primär zu Hause sind, ja, wahrscheinlich sogar tatsächlich nicht mal Frauen, die Teilzeit arbeiten, sondern wirklich die klassische, traditionelle deutsche Hausfrau. Und diese Filme eröffnen Sehnsuchtsräume. Und zwar in einem sehr klaren Rahmen. Es gibt ja auch diese, also in diesem speziellen Film ist es ja jetzt das große Reveal oder das große Release am Ende ist, wenn der Mann sagt, okay, jetzt ist es für mich Zeit, mal zurückzustecken. Weil unsere Protagonistin geht nach England, geht nach London, zieht aus ihrem Heimatdorf weg, weil sie Kostümbildnerin werden muss. Und natürlich ist klar, sie muss wegziehen, weil sie kann nicht da bleiben, da kann sie ihre Träume nicht erfüllen und sie muss etwas aufgeben. Und es steht gar nicht zur Disposition, dass ihr Freund, den sie verlässt dafür, dass der mitkommen könnte. Das ist klar, er bleibt da und sie hat entweder die Wahl, sie zieht alleine los, um eben ihren beruflichen Traum nachzueifern, oder sie muss dort bleiben. Und die große Pointe am Schluss ist, und das ist tatsächlich ein Das ist die Form von Feminismus, die Rosamund Pilcher trägt. Am Schluss ist es einfach so, dass der Mann dann sagt, nee, ich kann ja auch zurückstecken und ich kann jetzt mit dir nach London ziehen und ich kann dir helfen, deinem Traum zu folgen. Weil er ist tatsächlich auch einfach nur Handwerker in diesem kleinen, beschaulichen Dorf. Ja. Der Film endet dort, wo andere eigentlich wo ich finde, dass Filme anfangen müssten. Weißt du, was ich meine? Also die macht eine Entwicklung durch, wo ich denke, ja, das ist doch Grundvoraussetzung, dass wir jetzt irgendwie, wir sind ja nicht mehr in den 50ern, wir sind nicht mehr genau dort. Ja. Wir sollten doch langsam mal den großen Bogen geschafft haben, dass wir neue Probleme angehen können und nicht noch die letzten 50 Jahre aufarbeiten oder 70 Jahre. Rosamund Pilcher ist ja mit ihrem Mann, den sie geheiratet hat, sie ist eigentlich geborene Scott und sie ist in Cornwall geboren, also in dem... Ach. In der Region, in der ihre Geschichten größtenteils spielen, wie auch diese hier, im Südwesten Englands. Und sie ist mit ihrem Mann, Graham Pilcher, der ein Textilunternehmer war, ist sie nach Schottland gezogen. Weil er Schotte war und wegen seinem Beruf in Schottland. Und das ist ganz spannend, weil diese Geschichten, also auch diese Geschichte, vermittelt ja genau diese Sehnsucht. Zum einen die ländliche Sehnsucht zurück in die Heimat. Ja. Was ja eigentlich so ein klassisches Trope ist, das findet man auch ganz viele in amerikanischen Liebesfilmen und nicht nur da oder auch in deutschen Liebesgeschichten, findet man überall diese Sehnsucht zurück nach der Heimat. Man kommt zurück in das Dorf, in dem man groß geworden ist und dann stellt man fest, hey, es ist doch schöner, als ich es in Erinnerung habe. Es ist gar nicht so klein beengt, sondern es ist Heimat, es fühlt sich wohlig warm an. Und diese Sehnsucht hat sie in ihren Büchern umgesetzt. Ne? Sie war dann in Schottland mit ihrem Mann. Sie hat zwar auch Bücher und Geschichten geschrieben über Schottland, wo sie auch die schottische Landschaft ausufernd eskapistisch beschrieben hat. Aber es hat sie eben doch immer nach Cornwall zurückgezogen. Und man merkt irgendwie, dass sie so, naja, ihre Sehnsucht da in die Bücher gepackt hat, wo die Frauen zurück nach Hause kommen und wo es diese wunderschöne Landschaft gibt, wo sich alle kennen und alle in diesem netten Dorf leben und glücklich sind. Ja, es ist so ein bisschen traurig auch, finde ich, weil also wenn man das weiß, dass sie mit ihrem Mann nach Schottland gezogen ist und diesen Landstrich, den sie offensichtlich so sehr lieb verlassen hat, dann bekommen ihre Geschichten so eine sehr melancholische Note, weil sie ständig darüber schreibt, wie schön es da ist und wie toll und gemütlich und wie super die Menschen da sind. Oh. Und sie lebt halt in Schottland wegen ihres Mannes, weil es einfach so war. Und sie ist halt auch aus einer Zeit, wie gesagt, geboren 1924, wo das einfach normal war. Ja, ja. Da war nicht die Frage, lass uns mal überlegen, wo wir wohnen, sondern da war es klar, die Frau zieht mit dem Mann mit, wo auch immer es ihn hin verschlägt. Mhm. Naja, also das eine ist, was sie schreibt und was sie, aus welchem Erfahrungshorizont sie schreibt. Das andere ist, was heute noch im ZDF umgesetzt wird. Mhm. Weißt du, man könnte ja auch Dinge nehmen, also diese Kurzgeschichte hat nicht diesen ganzen Film hergegeben eigentlich. Ja. Yeah. Ne? Dann kommt da Sachen dazu, da wird das und das und das und Dialoge und die alle irgendwie nicht da waren. Und dann kann man Interpretationsspielraum ausnutzen und modernisieren, aber nein. Man könnte das Genre dekonstruieren, man könnte es unterlaufen, man könnte so viel damit machen, man könnte so viel damit spielen. Und dieser Film, wie verhext, um jetzt in den Film einzusteigen, also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, das war so generisch und so auch, also auf mich hat es wirklich, und das tut mir wirklich leid für die Macherinnen, die wahrscheinlich auch da ein bisschen Herzblut reingesteckt haben, das hat für mich so lieblos gewirkt. Was Bildsprache betrifft, was Kameraeinstellungen betrifft, was Farbräume betrifft, das war so. Mhm. Also auch wenn, gerade wenn ich sehe, der Film will die Romantik dieser Landschaft vermitteln, der will ja irgendwie, es gibt viele Kamerafahrten über das Meer und über die Küste und über eigentlich schöne Natur. Ja. Und dann ist das in so einer langweiligen Bildsprache, die überhaupt nichts vermittelt, die mich überhaupt nicht kriegt, wo man wirklich spielen könnte, wo man Sachen machen könnte, weil die Landschaft ist schön und der Ort ist auch schön, wo sie das gedreht haben, der übrigens wirklich, also Cornwall wird jährlich von Tausenden von Deutschen besucht, weil die alle wissen wollen, weil die alle diese Orte sehen wollen, in die Geschichten spielen. Es ist ein schöner Ort, man kann da Sehnsucht rein inszenieren und es macht es überhaupt nicht. Ja, das Problem ist, du darfst, wenn du massentauglich, massenkompatibel sein willst als ZDF, also im Auge des Produzenten, ne? Dann darfst du nicht zu sehr von einem Mittelmaß abweichen, weil du sonst unter Umständen rechts oder links Leute verlierst. Und die meisten in diesem, also die das gucken, sind halt ein bisschen älter und nicht mehr so flexibel. Und wenn du denen dann ein abgefahrenes Farbkonzept vorwirfst, wird's schwierig. Ich meine nicht mal experimentell. Es geht nicht darum, dass in psychedelische Farben getaucht werden soll, sondern einfach ein bisschen eine eigenständige Bildsprache. Ja. Das wirkt halt tatsächlich so, wenn du dich mit deiner Kamera, ohne dir Gedanken zu machen, da auf einen Hügel stellst und ein paar Schwenks machst, dann hast du diese Bilder. Also es ist einfach. Also es sind natürlich tolle große Kameras und gute Kameras und so. Und die Farben sind echt, aber die Farben sind halt. Ja, generisch ist das richtige Wort. Es ist halt alles sehr eine eigenständige Bildsprache. Irgendwas Eigenständiges, wo ich das Gefühl habe, hier werden nicht einfach nur Touri-Aufnahmen gemacht. Das ist es halt auch. Es wirkt wie ein Touristen-Werbevideo. Das ist es. Die Farben und die Bilder, das ist wie ein Werbevideo. Und Werbevideos haben das ja auch so diese wenn sie nicht mal, und selbst Werbevideos sind manchmal mutiger, was das betrifft. Es ist wirklich, man könnte das zusammenschneiden, das sind Stockbilder. Das ist genau dasselbe, das sind Stockbilder. Solche Bilder findet man auf jeder Plattform, die Stockvideos verkauft, wenn man sagt, hey, ich brauche ein paar Videos von einer schönen Landschaft, die ich noch dazwischen schneiden kann. Willst du Stock für die Zuhörerinnen erklären, die es nicht kennen? Stockvideos und Stockfotos und es gibt auch alles Mögliche an Stock, das englische Wort sagt es schon, es ist auf Vorrat. Man produziert als Kameramann meinetwegen Videos von lachenden Menschen, von Menschen, die arbeiten, von einer einsamen Straße. Alles, was man irgendwie verwenden kann, was generisch genug ist, dass man alle möglichen Themen reininterpretieren kann, sodass ein Mensch, der Werbung machen will für Versicherungen, sagen kann, oh, ich brauche einen lachenden Menschen. Dann gucke ich doch mal, was es für Videos gibt mit lachenden Menschen. Und das Video darf nicht zugeschnitten sein auf irgendwas, sondern es muss auf alles Mögliche passen. Und deswegen sind Stockfotos oder Videos einfach die Krätze. Ja. Wenn ihr mal sehen wollt, was Stockmaterial ist, müsst ihr euch den Song bzw. den entsprechenden Videoclip von Jan Böhmermann angucken. Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Oh, der ist großartig. Da hat er nämlich Stocktexte für den Text genommen und hat Schimpansen diese Texte auswählen lassen und hat daraus einen Song komponiert, und zwar so als Parodie auf diesen deutschen Pop, der halt auch so generisch ist. Ja. Und hat dann einfach Textschnipsel genommen von verschiedenen deutschen Popkünstlern, aber auch aus Werbespots, aus Tweets von Sammy Slimani, Texte von Max Giesinger und so weiter, und hat das einfach durcheinander gemischt. Wie gesagt, die Schimpansen haben das per Zufallsprinzip ausgewählt und er hat daraus einen Popsong gemacht und hat dazu dann natürlich auch ein Video gedreht. Und in diesem Video gibt's auch dieses Stockmaterial und dann sieht man eigentlich schon, was damit gemeint ist. Es sind einfach generische Bilder und es ist klar, es sind Bilder, die gemacht wurden, um Emotionen zu erzeugen, und die werden dann von irgendwelchen Werbefilmern lizenziert, die halt schnell für ihre entsprechende Werbung was brauchen. Genau. Was gut aussieht. Ich habe übrigens dieses Lied lange rauf und runter gehört. Oh, das ist so ein Ohrwurm, ne? Das ist so ein Ohrwurm. Das ist schlimm. Jan Böhmermann hat es wirklich drauf, selbst in Parodien gute Ohrwürmer zu machen. Wahnsinn. Ja, genau. Also Stockmaterial ist schon genau das richtige Wort. Das stimmt. Wenn ich mir die Bilder vorstelle, die in dem Film einfach so über Cornwall geflogen, da das Dorf einmal abgefilmt. Aber weißt du, du guckst nicht so viel deutsches Fernsehen, aber ich sehe das ja ab und zu. Das wird ganz, ganz viel gemacht. Deutsches Fernsehen lebt von diesen Stockfoto-filmartigen Aufnahmen. Dann hast du hier eine Kamerafahrt über das Dorf, damit du nochmal sagst, okay, wir sind jetzt auf dem Marktplatz. Und dann hast du da irgendwie so ein ganz generisches Bild vom Marktplatz. Oder eben, wenn du ein Intro hast für die Soko Leipzig oder so, ne, dann hast du einmal so einen Zusammenschnitt von verschiedenen Perspektiven auf Leipzig. So. Und wenn du etablieren willst, der Kommissar ist jetzt vom Büro in die arme Gegend, wo die ganzen Hochhäuser stehen, dann hast du ein Stock-Video von Hochhäusern, damit du verstehst, okay, wir sind jetzt dort. Ja. Das ist halt, so funktioniert deutsches Fernsehen. Ja. Und es ist so durchschaubar. Also vielleicht, um gleich zum zweiten Punkt zu kommen, ich fand die Geschichte nicht nur durchschaubar, sondern auch extrem vorhersehbar. Und zwar wirklich alles, sowohl den Hauptplot als auch den vermeintlichen Subplot. Mm. Es fehlte jede Form der Überraschung. Das Einzige, was ich überraschend fand, ist, dass dann nachher rauskommt, und das war keine gute Überraschung, sondern einfach plump, es war klar, dass dieser Robert Hayford, den sie dann kennenlernt, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat und dass das ein Arsch ist. Mhm. Der wurde auch schon von Anfang an so arrogant inszeniert. Ja. Und das einzige Überraschende ist, dass er dann ausgerechnet eine Affäre mit ihrem Ex-Freund hat. Mhm. Was aber auch so draufgedrückt war. Es war klar, er hat eine andere Frau, und es ist klar, wenn er sagt, sie ist die Liebe seines Lebens, dass das Bullshit ist. Aber dass sie dann diese beiden Geschichten auch noch so verbinden, das war das Einzige, was so ein bisschen überraschend war. Aber sonst, das war so klar, wenn sie von der toten Schauspielerin reden, und dann sitzt diese Frau, diese mysteriöse Frau mit einer Sonnenbrille im Kino und guckt immer den Film dieser Schauspielerin, die vermeintlich tot ist, noch bevor man erfährt, dass sie die Schwester von dieser Frau ist. Ja, ist genau. Schon klar, dass die Schwester von dieser Frau sein soll, dass es diese Frau ist. Ja, und es ist natürlich auch, es ist ja nicht Unvermögen von Drehbuchautoren, sondern es ist Absicht, ne? Ja, das glaube ich auch. Das ist ja genau das, was gemacht werden soll. Das hat mehrere Hintergründe. Das eine ist, was mir immer im Set gesagt wird, Oma Erna will, wenn sie beim Bügeln nur so halb zuguckt, am Ende trotzdem wissen, was eigentlich passiert ist. Und sie will mitkommen. Und dann möchte sie möglichst auch ein paar Sachen vorher ahnen können, damit sie nicht zu überrascht ist und sich fragt, hä, wie sind die jetzt da hingekommen? weil sie einfach nicht beim Bügeln nicht mitkommt oder weil sie mal irgendwie an die Tür gegangen ist, um mit der Nachbarin ein Schwätzchen zu halten. Und dann kommt sie zurück und kommt ganz leicht wieder in den Film hinein. Ich glaube, wir müssen ganz kurz was zur Geschichte sagen, weil ich gehe davon aus, dass viele von unseren Zuhörerinnen das nicht geguckt haben. Und um das auch ein bisschen zu revidieren, was Johannes vorhin gesagt hat, man muss es nicht unbedingt sehen. Ich werde keine Sehempfehlung dafür aussprechen. Bitte, guckt diesen Rosamunde Pilcher-Film. Guckt euch mal irgendwann einen Rosamund Pilcher-Film an oder Rosamunde Pilcher, um einfach zu wissen, worüber geredet wird. Weil es wird sich so viel drüber lustig gemacht. Ich glaube, es ist wirklich borniert und versnobbt, sich über was lustig zu machen, ohne es zu kennen. Und davon nehme ich mich definitiv nicht aus. Mhm. Ich mach das auch. Ich habe es gemacht in den letzten Episoden. Und ich bin froh, dass ich es jetzt machen kann, weil ich weiß, worüber ich rede. Genau, jetzt darf ich. Also im Zentrum steht Grace. Das ist unsere Protagonistin, die mit ihrer Jugendliebe Sebastian zusammen ist und die leben eben gemeinsam in diesem Dorf in Cornwall. Und der Vater von Grace betreibt ein kleines Kino, in das Grace auch immer wieder gerne geht, weil da immer dieselben alten Schinken laufen mit einer gewissen Tamara Larsen, die da die Hauptrolle spielt. Der Vater bewundert sie, die Tochter bewundert sie und die einzige andere Frau, die in diesem Dorf ins Kino geht, Olivia Marlowe, die, wie wir später herausfinden, die Schwester der verschwundenen Schauspielerin, bewundert sie auch oder will die Filme gucken. Aber ist es nicht wunderschön, mit welcher Idylle das alles vorgestellt wird, ganz am Anfang? Nein. Weißt du, was mich am Anfang total rausgebracht hat, was ich wirklich schlimm fand? Ja. Dieses auf Englisch drücken. Du hast diese deutschen Schauspieler, ja, die sich Dad nennen, ja, genau, und die alle englischen Namen haben. Und dann hast du die Ruby, die dann auch noch so ein bisschen so einen leicht süddeutschen Akzent hat. Und man merkt so, zum einen durch die Sprache, ja, so dieses Dad, mhm, und so versuchen sie diese englische Atmosphäre zu erzeugen. Und dann dadurch, dass sie ganz plump so kleine Spots einbauen, dann gibt's ein Frühstück. Und natürlich haben wir hier ein richtig klassisches englisches Frühstück mit Bohnen und Würstchen. Und es ist so klar, dieses Bild von dem Teller, auf dem das satte, deftige englische Frühstück ist, ist nur dazu da, um die Zuschauer zu erinnern, hey, übrigens, wir befinden uns in England. Ja, und auch um die Sehnsucht zu stillen. Das ist alles, du machst, wie du vorhin gesagt hast, du machst einen Touristenfilm. Welcher Mensch, der klar bei Verstand ist, hat Sehnsucht nach einem englischen Frühstück? Ja, okay, ich auch nicht. UK, nichts gegen euch, aber euer Frühstück sagt. Ja, vor allem als Vegetarier, aber egal. A Porridge mag ich. Ja, okay, ja. Ja, aber ich habe irgendwann zu viel gegessen. Naja. Willkommen bei unserem Podcast über englische Essgewohnheiten. Ich mag tatsächlich kein englisches Essen. England ist als einziges Land auf der Welt fast ausschließlich dafür berühmt, dass sie schlechtes Essen haben. Ja. Also. Ja, aber irgendwas Gutes, lass ich mir überlegen. Jetzt kram ich gerade so meine Erinnerungen an englisches Essen durch. Mhm. Und mir fällt nichts wirklich Gutes ein. Das Beste ist wahrscheinlich Fish and Chips, aber einfach auch nur, weil das sowas ist, wo man nicht viel falsch machen kann. Mir fallen Süßigkeiten ein. Es gibt tolle Süßigkeiten. Ja? Ja. Okay. Das war's schon. Ja. Verdammt. Okay, zurück zum eigentlichen. Genau, Grace möchte Kostümbildnerin werden. Ja. Und dafür muss sie das Dorf natürlich verlassen. Und parallel dazu erfährt sie von der Wahrsagerin des Dorfes namens Ruby, dass sie ihren Traummann treffen wird. Und Ruby flüstert ihr auch den Namen des Traummannes ins Ohr. Übrigens die rothaarige Ruby. Ne? Ja. Was für ein Akzent hat sie? Der Akzent hat mich so rausgebracht, weil es so deutsch klingt. Keine Ahnung. Und sie flüstert ihr den Namen Doktor. Nee, sie sagt, glaube ich, nicht Doktor, aber sie flüstert ihr den Namen Robert Hayford ins Ohr. Beziehungsweise wir hören es nicht und ja, dann später brüllt sie den Namen raus, als sie mit ihm darüber spricht. Die Motivation habe ich nicht ganz verstanden, warum sie jetzt zu ihrem Freund geht, um ihm zu sagen, dass die Wahrsagerin ihr gesagt hat, dass sie einen anderen Mann kriegen wird. What? Aber es ist auch schon klar, dass diese beiden haben so eine gewisse Chemie zusammen, also Grace und ihr Freund, mhm, Sebastian, dass man merkt, die Story soll natürlich darauf hinauslaufen, dass sie sich am Schluss kriegen. es gibt dann diese dramatische Szene, wo sie ihn verlässt und er wütend in Zeitlupe. Oh, diese Zeitlupe ist so cringe. Alter. Oh, fuck. Das war diese Dramatik, die drauf gedrückt ist. Er zerschlägt dann, er schlägt Holz vom Tisch oder was war seinen Stuhl, den er gerade gebaut hat. Und das wird, dann wird kurz eine Zeitlupe draus gemacht und dramatische Musik. Uff, ja. Ja, genau das. Ja. Übrigens, nur um noch mal einen kleinen Schritt zurückzugehen, die Regisseurin, Käthe Niemeyer. Vielleicht ein Wort zu Regisseuren deutschen Fernsehens. Man betreibt als Regisseur, wenn man solche, wenn man im deutschen Fernsehen arbeitet, oft, wenn man nicht gerade ambitioniert versucht, Kinofilme und so ZDF-Historienschinken und so zu machen, dann hat man im Grunde nur die Chance, Hopping zu betreiben. Und zwar eben so Serienhopping wie ich gehe dieses Jahr einmal zur Soko, einmal zum Bergdoktor, einmal zur Soko Wismar und zum, weiß ich nicht, zum Staatsanwalt. Und dann habe ich im Grunde viermal im Jahr den gleichen Film in verschiedenen Formaten mit unterschiedlichen Pappaufstellern und die musst du alle irgendwie und dann hast du irgendwann ein Rezept, was du einfach nutzt und was du abarbeitest. Und Käthe Niemeyer ist bestimmt eine tolle, am Set eine tolle Regisseurin. Ich kenne sie nicht, keine Ahnung. Ich lese mal vor, was sie so macht. Das sind genau diese Sachen. Der Staatsanwalt, Blutiger Anfänger, Letzte Spur Berlin, Team Alpin, Dr. Klein, Großstadtrevier, Soko Stuttgart, Lena Lorenz. Fast nur Serien, ne? Und ein paar TV-Filme. Genau solche Sachen, ne? Die Fallers, eine Schwarzwaldfamilie, solche Sachen. Und dann hast du irgendwann, du hast ein Rezept, du weißt, okay, ich gehe von A nach B durch diese Folge durch und muss bestimmte Sachen abarbeiten und hab dann so Boxes, die ich einfach abhake. Ja. Und so funktioniert das und so kann das fast auch nur funktionieren, weil du eine ganz bestimmte, sehr limitierte Drehtageanzahl hast für sowas und dann alles funktionieren muss. Das merkt man auch an den Schauspielleistungen. Das ist ganz genau das gleiche Problem, ja. Gab's eine Schauspielleistung, die du überdurchschnittlich fandst? In diesem Film? Ja. Nee. Ja, würde ich nicht sagen. Ich fand tatsächlich am ehesten, da habe ich dann noch einmal den Namen gegoogelt, weil der mir am ehesten positiv aufgefallen ist. Das ist dieser Helmut Zierl, der den Vater von Craig spielt. Ah ja, stimmt. Ja, der hat, klar. Bei dem hatte ich das Gefühl, dass der ein bisschen mehr macht und vielleicht auch, oder zumindest, dass er vielleicht ein bisschen mehr kann. Aber das ist auch offensichtlich ein Urgestein in diesen Filmen. Der hat schon sehr viel von diesen Filmen gemacht. Genau. Ich glaube, mit dem habe ich sogar irgendwo schon mal gedreht. Und bei dem hatte ich das Gefühl, da blitzt so ein bisschen Talent hervor, was irgendwie ein bisschen auch eingegängelt ist in dieser Rolle. Ja. Ohne konkret zu sagen, woran ich das festmachen würde, da hatte ich einfach das Gefühl, der hat ein bisschen mehr Ausstrahlung, ein bisschen mehr Präsenz als die anderen. Aber sonst waren es halt tatsächlich ja einfach durchschnittliche, nicht mal schlecht, sondern einfach so nichtssagend und so runtergerattert. Ich habe eigentlich mehr Qualität erwartet. Ich hätte gedacht, dass das alles ein bisschen qualitativ hochwertiger wäre. Ich tatsächlich auch, ja. Wir haben letzte Woche drüber geredet, da meinte ich erwarte eigentlich was sehr Solides und was gut gemacht ist, wo auch viel Geld rein investiert ist. Aber die Schauspielleistungen waren dann halt doch eher Soap-Niveau. Also wie die Bilder, ne? Also Soap-Niveau würde ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Soap du gesehen hast. Ich kenne mich nicht gut aus mit Soap. Und deswegen Soaps. Ist Soap-Niveau gefährliches, dünnes Eis, weil die Schauspieler, also wenn wir auf die Schauspieler gehen, dann müssen wir aber auch richtig über die Schauspieler reden. Weil ich natürlich immer gerne auch die Schauspieler verteidigen möchte. Wenn du dir diesen Film anschaust, hast du keinen Moment, finde ich, wo du einem Schauspieler einen Satz nicht glaubst. Wenn er einen Satz sagt, glaube ich ihm den zumindest. Nun ist das unterste Niveau, was man erwartet von einem Schauspieler. Wenn du dir Soaps anschaust, dann hast du ganz oft das Problem, dass du dir einen Satz anhörst und denkst, du meinst nichts davon. Ich glaube dir kein Wort. Was soll das denn? Weißt du, was ich meine? So künstliche Wutanfälle, so blödsinnige Sachen, also du hast manchmal eben auch Dialogzeilen, wo du nicht weißt als Schauspieler, wie soll ich das denn bitte sagen? Ja. Sowas wie, ganz am Anfang, wenn Sebastian sie, die Zeitlupe steht kurz bevor, sie geht zur Tür raus und er muss den Satz sagen, steht halt so im Drehbuch, ne? Du musst den Satz sagen, geh doch allein, geh Grace, geh. Wie willst du diesen Satz sagen? Ja. Und es gibt diese Sätze ganz, ganz oft in diesem Film. Und dann tun mir die Schauspieler wahnsinnig leid. Ja. Und allen Schauspielern in diesem Film ist zugute zu halten, dass sie immer eine Möglichkeit gefunden haben, das nicht gänzlich peinlich zu machen. Und das ist schon eine Leistung. Dazu musst du als Schauspieler wirklich was können. Und ich glaube, dass alle diese Schauspieler was können, wenn man ihnen die Zeit gibt, wenn man ihnen mit ihnen was erarbeiten kann und wenn man ihnen nicht alle paar Minuten sagt, nee, das können wir nicht machen, das ist zu anspruchsvoll, da kommt der Zuschauer nicht mehr mit. Oder nee, das geht nicht, wir haben nicht genug Zeit, die Kamera müsste sich ja dann von der A nach B bewegen und da müssten wir die Schienen aufbauen und das geht auch nicht. Solche Sachen. Dann kannst du ganz bestimmte Sachen einfach schon mal nicht mehr machen, wie du hast, was ganz schlimm ist in diesen Dingen. Du machst als Schauspieler eigentlich nichts, als rumzustehen. Du stehst voreinander, wirfst dir den Text zu und im Leben würdest du normalerweise abwaschen oder irgendwie noch von A nach B gehen oder weißt du. Aber das geht alles nicht, weil die Zeit nicht dafür da ist, das inszenatorisch mit der Kamera zu proben und zu machen. Das heißt, die müssen alle voreinander stehen. Wie Peak 7 stehen die da und wissen nicht, was sie machen sollen. Du hast Pappaufsteller gesagt. Sind Pappaufsteller, ja. Ganz genau das. Und müssen sich ihre Dialogzeilen zuwerfen. Und was willst du denn als Schauspieler machen? Du bist doch völlig kastriert. Ja. Und das erlebe ich als Schauspieler ganz viel. Und dadurch, dass ich das jetzt schon seit 20 Jahren mache. Fuck, habe ich gerade 20 Jahre gesagt. Mhm. Oh mein Gott. Verlernt man darüber nachzudenken, was könnte ich denn eigentlich machen? Ja. Das heißt, ich stehe dann auch schon gar nicht mehr am Set und sage, du, ich habe mir Folgendes überlegt, ich könnte eigentlich währenddessen, weil in zwei Szenen kommt es ja, dass ich dann XY an den Kopf werfe, das und das, könnte ich ja in der Gegend rumlaufen und eigentlich geistesabwesend mit dem reden. Das funktioniert aber dann nicht, weil der Regisseur sagt, nee, das geht nicht, wir haben hier Restriktionen sowieso und sowieso. Mhm. Über sowas kann ich nicht mehr nachdenken als Schauspieler, weil ich jetzt schon weiß, das wird überhaupt nichts, das geht nicht. Ja. Und dann kommen wir dann später, beim Tatort kommen wir dann wieder drauf zu sprechen, weil da gibt es dann den großen Unterschied, den das deutsche Fernsehen eben ausmacht, Zeit. Der Tatort, es gibt Tatorte, die haben noch 22 Drehtage für einen Tatort. Es waren mal 25, dann wurde es immer weniger. Und es gibt aber auch Folgen von Soko oder so, die haben nur 6 Drehtage. Mhm. Die sind dann nur halb so lang, aber... Wie lange ist Soko? Ist 45 Minuten? Genau, Soko ist 45 Minuten, Tatort ist 1,5 Stunden. Ja. Wenn du eine doppelte Soko hättest, hättest du 12 Drehtage oder vielleicht 13, 14. Fehlen immer noch 6 Drehtage oder 7 oder 8. Du hast die Zeit nicht. Ja. Es ist furchtbar. Ja. Richtig. Ja, okay. Und der Soap-Vergleich war tatsächlich schwierig, weil ich mich mit Soaps gar nicht auskenne. Aber was du gesagt hast, diesen Moment, dass man den Schauspielern nicht immer alles abkauft, den hatte ich schon bei diesem Ding ein paar Mal. Also auch gerade, was du jetzt sagst, dass sie so wie Pappaufsteller rumstehen, dass sie auch so ein bisschen ungelenk wirken, dass sie so ein bisschen hilflos wirken, weil sie nicht wissen, wo die Szene hinlaufen soll, weil die Szene auch nicht wirklich irgendwo hinläuft, weil es keine Dynamik gibt. Und dann einfach, es gab sehr viele Momente, so diese awkward silence. Mhm. Ja, stimmt. Wo du das Gefühl hast, ja, und dann lassen sie die Kamera noch ein bisschen laufen, um Atmosphäre aufzusorgen. Aber da ist null Atmosphäre, da ist nichts. Ja. Und da ist auch keine... Da ist halt auch keine Chemie. Und ich glaub dir sofort, man kann diesen Schauspielern, als zum Beispiel Jördis Richter, die Grace spielt, die kann bestimmt was. Die hat auch am Theater gespielt. Die hat an der Schaubühne in Berlin gespielt. Die kann bestimmt was. Aber davon spürt man natürlich da gar nichts. Und die steht da halt immer so steif rum und versucht irgendwie sowas wie Romantik aufkommen zu lassen. Sie will irgendwie, dass wir ihr glauben, dass sie wirklich jetzt glaubt, den Mann ihrer Träume gefunden zu haben. Und es wirkt teilweise wirklich peinlich. Also, was auch ganz, natürlich ganz stark Schuld des Drehbuchs ist. Das ist so absurd, wie sie dann auf diesen Dr. Robert Hayford, wie sie ihn zum ersten Mal kennenlernt. Sie sitzt mit ihrem Produzenten im Restaurant und verschluckt sich. Mhm. Und er macht den berühmten Heimlichgriff und rettet ihr das Leben. Und dadurch und sagt dann noch schnell seinen Namen. Mhm. Und sie ist perplex. Und diese Szene ist so schrecklich, also wirklich so schrecklich, dass ich mich gewunden habe, während die gelaufen ist, weil mir das so unangenehm war für alle Beteiligten. Ja. Sowohl für die Schauspielerin, als auch für die Regisseurin, als auch für die, die Kamera machen. Das war wirklich ein unangenehmes Erlebnis. Und ich hab mehr erwartet. Ich habe mehr Professionalität erwartet. Das ist ein 90-minütiger Streifen. Mhm. Das ist ein Fernsehfilm. Ich hätte gedacht, dass man spürt, dass da mehr Zeit investiert wurde, dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wurde, was ein hochwertiges Produkt zu machen. Und meinetwegen Produkt, okay, Produkt für das Publikum, aber trotzdem ein bisschen hochwertiger. Und ja, ich habe erwartet, dass ich es kitschig finde und dass ich es albern finde und alles geschenkt. Aber ich habe erwartet, dass darin zumindest eine gewisse, nicht Professionalität hat, das ist das falsche Wort, ein bisschen mehr Liebe hat. Ja, das ein bisschen ist, mehr Hinwendung zum Material. Das ist halt das Ding. Wenn du schon Rosamunde Pilcher machst, dann möchte ich aber auch, dass man, und das spüre ich ganz oft am Set, was ich ganz traurig finde, dass man sich dann nicht in das Material reinlehnt, sondern sich eher währenddessen noch darüber lustig macht, was man da gerade tut. Mhm. Und das finde ich eben so traurig. Wenn ich schon sowas mache, und das muss ich als Schauspieler auch tun, muss die Figuren ernst nehmen als Schauspieler und als Regisseur muss ich die Geschichte ernst nehmen. Und wenn ich das nicht tue, dann kommt sowas bei raus. Also vielleicht ist es auch gemein der Regisseurin gegenüber, die vielleicht ganz viele Restriktionen hatte, die sie beachten musste. Aber auch dadurch, du kommst einfach nicht dazu, das Material ernst zu nehmen, wenn du nicht ausschöpfen kannst, was drin ist. Ja. Und es ist schon nicht viel drin, aber nicht mal das haben sie ausgeschöpft. Das ist, glaube ich, natürlich auch das Ding. Es ist jetzt nicht so, dass hier einer großen Geschichte, großer Belletristik Unrecht getan wurde. Ja. Ich habe von Rosamund Pilcher nichts gelesen. Aber alles, was ich jetzt drüber gelesen habe, sind wohl diese Umsetzungen sehr nah am Original. Sie beschreibt eskapistisch Landschaften. Mhm. Sie hat sehr generische Geschichten. Und ich habe mir vorgenommen, ich will mal eine von ihren Kurzgeschichten lesen. Also ich habe keine Lust, das in Romanlänge zu lesen, aber ich will mal eine von ihren Kurzgeschichten lesen, um zu sehen, ob da ein bisschen mehr drin steckt. Ja. Ich glaube aber eher nicht. Also offensichtlich ist auch ihr Konzept sehr generisch zu sein, sehr wenig überraschend und klassische romantische Geschichten mit Sehnsuchtsräumen zu erzählen. Hm. Wollen wir in der Geschichte mal weiter voranschreiten? Ja, genau. Sie lernt diesen Robert Hayford kennen und dann erfährt sie, dass der ausgerechnet in ihrem Heimatort ist, den sie vor ein paar Jahren verlassen hat, weil er da eine Patientin behandelt. Und dann fährt sie ihm natürlich hinterher, weil es ist der Mann ihrer Träume. Und kommt nach langer, langer Zeit wieder in der Heimat an, trifft ihren Ex-Freund, bei dem sie dann auch unterkommt, kriegt mit, dass ihr Vater offensichtlich finanzielle Probleme hat und gleichzeitig eine krankhafte Obsession mit Tamara Larsson entwickelt hat, weil ihr ganzes Zeug sammelt. Fuck, Mann. Und dieser Robert Hayford behandelt Olivia Marlowe, also die geheimnisvolle Dame aus dem Kino, die Schwester von Tamara Larsson. Es wird übrigens zwar darauf eingegangen, dass es irgendwie krankhaft ist, dass er so viel sammelt, aber nicht auf der psychologischen Ebene. Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht irgendwie weird, dass er so krankhaft wirklich an dieser Frau hängt und diese Frau so, also wenn sie noch leben würde, also wenn er wüsste, dass sie noch lebt, würde er sie so dermaßen stalken die ganze Zeit und würde halt innerhalb von kürzester Zeit im Gefängnis sitzen, weil diese Art und Weise. Er ist einfach ein Nostalgiker, ein Romantiker. Oh ja. Auch so ein Kinoromantiker. Auch das ist tatsächlich eigentlich von der Idee ganz putzig, dass sie halt diese Romantik des klassischen Kinos versprühen. Ja, er hat aber auch noch wirklich klassische Filmrollen, die dann kaputt gehen und dann, oder der Projektor geht kaputt und irgendwas funktioniert nicht. In der Theorie ist das ja eigentlich was ganz Nettes, das Setup. Aber sie nutzen es nicht. Möglichkeiten. Sie nutzen es überhaupt nicht. Ja. Es kommt überhaupt nicht dieses Flair und diese Idee des Kinos auf, weil die Dialoge so hölzern darüber sind und er die ganze Zeit. Er ist nicht 70. Aber trotzdem sagt er in einem Dialog, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber er redet darüber, über die Modernisierung, als ob das so gerade erst passiert wäre und als ob das was völlig Neues wäre und er sich überlegt, wie er jetzt damit umgehen soll, dass plötzlich keine Projektoren mehr. Was? Moment. Und alle gucken ja nur noch auf ihren Tablets und so. Und er redet darüber, als wäre irgendwie gerade, weiß ich nicht, als ob er die letzten 20 Jahre auf dem Mond gewesen wäre und jetzt zurückkommt und völlig überrascht ist. Das ist, wenn unsere Protagonistin, die jung sein soll, die irgendwie Mitte, Ende 20 sein soll, eigentlich eher wirkt, als ob sie 40 oder 50 wäre von ihrem Gesellschaftsbild, dann muss der Vater, der 60 ist, 50, wahrscheinlich eher Mitte 50. Mitte 50, ja. Muss dann halt auch eher so wirken, als wäre er 120 von seinem Gesellschaftsbild. Früher, als wir noch nicht diese merkwürdigen Geräte hatten, da sind wir noch rausgegangen und haben mit Stöcken gespielt. Wir hatten nichts anderes als Stöcke. Aber warum haben sie nicht einfach, es ist so einfach. Du brauchst nur den Dialog ein kleines bisschen umarbeiten und schon ist er einfach nur der Liebhaber, der zwar die Digitalisierung und so weiter kennt und mitmacht, der aber sich irgendwann mal bewusst entschieden hat, wir machen hier mal ein Kino, was wirklich auf dem alten Projektoren läuft und so. Und zack, wäre der Film schon gleich eine ganze Nummer besser. Weil von der Theorie kann man mit diesem Subplot irgendwas, könnte man mit diesem Subplot wahrscheinlich irgendwas anfangen. Ja. Der Subplot um den Vater, der halt dieser Tamara Larsson hinterherhängt und um diese geheimnisvolle Olivia Marlowe, die behandelt wird von dem Arzt und dann kommen die zusammen und es entwickelt sich so ein bisschen eine Romanze und dann kommt das große Reveal, Olivia Marlowe ist ein Vampir. Das wäre übrigens eine wirklich gute Idee gewesen. Oh mein Gott. Das wäre, also wirklich dann fantastisch, hätte der Film mich gewonnen. Aber nein, sie ist einfach Tamara Larsson, die sich zurückgezogen hat. Damit hätte man was machen können mit diesem Subplot. Ja. Aber ja, es ist, nein, sie machen halt nichts draus. Können wir einmal darauf eingehen, dass der Film, den sie da gucken, dass er so wahnsinnig schlecht ist? Wir sehen ja nicht viel davon, außer diese kitschige Schlussszene immer und wieder. Die ist so wahnsinnig schlecht und sie haben sie natürlich auch so gedreht, dass sie schlecht ist. Mhm. Ne? Also es ist ihnen schon auch klar. Und jetzt gibt es zwei Gründe. Entweder haben sie das gemacht, weil sie gewusst haben, sie kriegen keinen guten hin. Also dass man sagt, ich krieg's sowieso nicht hin, dass die Dialoge so gut sind, dass der Zuschauer mir abkauft, dass es ein wirklich guter Film ist. Also mache ich ihn absichtlich schlecht und rette mich dann, zweite Variante, in eine Persiflage. Mhm. Aber das Problem ist, dass der Film damit zu ernst umgeht. Mhm. Deswegen funktioniert es nicht als Persiflage. Ich glaube auch nicht, dass das als Persiflage gedacht ist. Meine Theorie ist ja, sie reden von diesem Film als eine olle Schnulze. Und aber ihr Film, der Film, den wir gucken, Wie verhext selbst, ist auch eine olle Schnulze. Ja. Und wenn sie das einfach so nebeneinander halten würden und den quasi auf diesem Niveau drehen, zeigen würden, hätten sie plötzlich so eine Metaebene, wir kommen später zur Metaebene mit dem Tatort, hätten sie plötzlich so eine Metaebene, wo klar ist, dass dieses Setup, in dem wir uns befinden, ist nichts an, ist genauso wie dieser Film, den die gucken. Ja. Deswegen mussten sie alles drüber machen. Deswegen müssen sie sagen, in unserer Welt, unsere Welt ist eine Schnulze, also muss eine Schnulze in unserer Welt eine Schnulze sein. Und deswegen haben sie alles kitschiger gemacht, alles alberner, alles noch simplifizierter. Und das ist halt der Film, den sie dann im Kino gucken. Diese eine Szene, wo sie am Zug ist und er am Zug ist und am Bahnhof und großes romantisches Verabschieden. Mhm. Das musste drüber sein, weil sonst hätten sie sich eingestanden, dass sie auch eine Schnulze sind. Aber warum geht man damit nicht offensiv um? Ist doch in Ordnung. Also ich meine, du kannst doch deinem Publikum auch zutrauen, dass sie, also jeder, wer das guckt, weiß das. Also selbst die 80-jährige Oma weiß das. Die weiß, dass sie eine Liebesschnulze sieht und ich glaube auch, dass sie ein bisschen Ironie verträgt. Ja, aber das Ding hat keine Ironie, ne? Nein, überhaupt nicht. Und das ist wirklich schade. Es gibt, und ich glaube auch, das ist bestimmt auch dem Publikum geschuldet. Ich glaube, niemand, der das mag, guckt das ironisch, weil dafür gibt es zu wenig her. Dafür ist es nicht trashig genug. Genau. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, Fackeln im Sturm oder ein Bollywood-Musical. Mhm. Das kann man ironisch gucken. Ja. Dieses Teil, diesen Film kann man nicht ironisch gucken, weil er dafür einfach zu sehr Holzschnitt ist. Mhm. Ja, der versucht zu sehr wirklich ernsthaft was zu erzählen, was zu erreichen, also den Zuschauer zu erreichen. Und irgendwie, ihm fehlt einfach der Humor. Ja, komplett. Und auch so ein bisschen, ja, es müsste nicht mal Humor sein, einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen sich selbst gewahr sein, was man ist. Ja, der Film, genau. Der Film weiß nicht, was er ist, also so wirkt er zumindest. Also, ich war ja vor vielen, vielen Jahren mal bei GZSZ und wir haben, also für 11 Drehtage und wir haben wirklich ganz oft dagestanden und haben gesagt, wir wissen, dass das nicht mehr wird als das, was wir gerade machen. Also es, dafür ist zu wenig Zeit, zu viel die Dialoge und so weiter. Und ich fand es damals eine lässige Haltung. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man wenigstens das ernst nimmt, was man macht, auf einem gewissen Niveau ernst nimmt, dann kommt halt auch nichts bei raus. Das Faszinierende ist ja, dass es offensichtlich reicht. Es reicht für 100 Filme, ja, die extrem viele Zuschauerinnen haben, die extrem gut ankommen beim Zielpublikum, in der Presse regelmäßig verrissen werden, ja, mit Spott überzogen, aber die ihr Publikum kriegen. Also warum sollten sie mehr machen? Wollen sie einen Krimpreis gewinnen? Sie wissen genau, dass sie den nicht kriegen. Nee, das ist klar. Also was sollen sie machen? Dann machen sie halt Publikumsbefriedigung. Ja, genau. Aber Publikumsbefriedigung ist genau das Wort, ne? Das, ich glaube, das ist ein Wort, was ganz oft in der Produktion dort in den Mund genommen wird. Ne? Dass wir sagen, nee, wir müssen ein Publikum befriedigen. Also, die Frage ist halt, wie zynisch das ist, ne? Also wie zynisch ist so eine Produktion? Du sagst, man, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten haben wir das immer lässig gesehen und haben es ein bisschen drüber lustig gemacht, dass wir keine große Kunst hier machen. Also, große Frage. Alle an diesem Projekt Beteiligten, lieben die ihr Publikum? Verachten die ihr Publikum? Ist ihnen ihr Publikum egal? Das ist eine ganz große Mischung. Wir haben am Set irgendwie ein paar hundert Leute im Laufe der Zeit, ne? Und da hat jeder eine andere Haltung zu. Und ich glaube, dass die wesentlichen Punkte sind die Regie und die Schauspieler. Ob die eine Haltung dazu haben und die Produktion natürlich, weil die Entscheidungen trifft. Ja. Weil um nochmal kurz zu dem Begriff Publikumsbefriedigung zurückzukommen, um mal eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu brechen. Sowas wie das hier würde bei Netflix nicht stattfinden und würde auch bei Disney Plus nicht stattfinden, nicht in der Form. Und man kann ja viel drüber lästern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Seniorenfernsehen ist mit seinem Musikantenstadel und mit seinen Pilcher-Verfilmungen oder mit seinem Theaterstadel oder sonst was. Aber diese Leute hätten kein Programm, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gäbe. Ne? Also und auch unsere Senioren und auch unsere 65-jährigen Hausfrauen haben ja auch irgendwie ein Recht auf mediale Unterhaltung. Und das sind keine Zielgruppen, die von Netflix etc. mitgedacht werden. Und ist das so? Gibt es auf Netflix nicht Sachen, wo das Zielpublikum eher älter ist? Ist das wirklich so? Ich wüsste jetzt spontan nichts. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, wenn dieses Publikum seine Bedürfnisse befriedigt sehen will, dann führt kein Weg an den Öffentlich-Rechtlichen vorbei. Und zwar so krass, dass selbst schon die Privaten, die ja mittlerweile auch einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, dass selbst die Privaten von Anfang an das nicht in der Form befriedigt haben. Die haben auch ihr Fernsehen für spezielle Zielgruppen. Aber gerade die Leute, die so dieses Heimatprogramm lieben, diesen Eskapismus, diesen deutsch, sehr, sehr spezifisch deutschen Eskapismus, die Musikantenstadel gucken oder halt Volksmusiksendungen ganz allgemein und so. Wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gäbe, hätten die kein Programm. Und ja, natürlich können wir so leicht drüber lästern über das Zeug, aber wir sind halt auch nicht das Zielpublikum und vielleicht ist es auch ganz gut, dass die irgendwie einen Ort haben, dass sie so eine Art Safe Space haben, wo sie einfach das gucken können, was sie sehen wollen. Dann sind sie weg von der Straße. Ist auch gut. Genau. Hey, ich hab's fast geschafft mit sehr viel Pathos. Und dann haust du sowas raus. Nein, aber ich meine es wirklich ernst, weil ja, du hast vollkommen recht. Natürlich hast du recht. Natürlich möchte ich eher die Lanze brechen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sie einen Bildungsauftrag haben, der mal mehr oder mal weniger ernst genommen wird, aber durchaus da ist und durchaus in Gelder in verschiedene Richtungen gehen. Aber natürlich, ja, es muss auch sowas geben. Ist schon richtig. Und Deutschland ist nun mal auch ein sehr altes Land, das darf man nicht vergessen. Ne? Es gibt sehr viele Menschen hier, die sehr alt sind und die wahrscheinlich auch ein bisschen noch überfordert sind von den Möglichkeiten von Streaming-Services. Mm, ja. Und die einfach ein anderes Konsumverhalten haben. Ich denke zum Beispiel an die Eltern von meiner Freundin. Die haben sich jetzt einen neuen Fernseher gekauft und haben dann, die hatten vorher irgendein Satellit, wahrscheinlich analog, was dann nicht mehr geht. Mm. Und ich bin jetzt ganz stolz, dass sie jetzt nur noch Fernsehen übers Internet gucken. Hm. Das ist halt ein Smart-TV mit Funktionen, die ein Smart-TV hat. Ja. Und dann gucken sie halt die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek. Das ist deren Fernsehen übers Internet gucken. Die gucken die klassischen Sender. Ja. Aber sie gucken kein lineares Fernsehen mehr. Aber sie gucken trotzdem dieses Programm. Okay. Und es ist gut, dass es das für die gibt auch. Weil die haben halt keinen Bock auf die amerikanischen Serien, die auf Netflix laufen. Die haben keinen Bock auf Genre-Kino und die haben halt eine gewisse nostalgische Haltung zu ihrem Medienkonsum und ich finde es gut, dass es dafür auch noch einen Raum gibt. Ja, ist definitiv wichtig und gut. Und die ZDF und die ARD-Mediathek kann ich nur empfehlen, ehrlich gesagt. Es gibt wahnsinnig viele gute Sachen da dort. Definitiv. Also wir beschränken uns ja hier nicht auf Rosamunde Pilcher und Co. Kommen wir zu unseren Top-Listen? Oh, ja. Das ist ein guter Punkt. Nicht schlecht. Johannes, Jingle? Jingle. Wir haben Top-Listen. Wir haben zwei Top-Listen, zwei Themen. Und zwar einmal, ich dachte zuerst deutsche Filme und dann dachte ich, ach, aber eigentlich brauchen wir auch die deutschen TV-Produktionen, weil es ist halt eine TV-Produktion. Ganz kurz nochmal, nennt man das überhaupt, was ist, das nennt man TV-Film, ne? Das ist so die Bezeichnung, weil das ist 90 Minuten, das hat Kinofilmlänge. Das ist eine Reihe. Eine Reihe, ja. Es ist es ist ein abgeschlossener Film. Mhm. Aber alles sträubt sich in mir, dieses Ding Film zu nennen. Ja, es ist, aber es ist, tut mir leid, die Definition von Film. Es ist ein Film. Es ist ja irgendwie ein Film, ne? Würde ich auch sagen. Hm. Das TV kann man davor schieben, um das so ein bisschen abwertend zu sagen. Aber auf jeden Fall haben wir deswegen zwei Listen. Top 3 deutsche Filme und Top 3 deutsche TV-Produktionen. Ich würde sagen, wir fangen mit den TV-Produktionen an, weil wir gerade so viel über Fernsehen geredet haben. Ja, gerne. Ist mir aber schwerer gefallen, sehr viel schwerer gefallen als die deutschen Filme allgemein, weil ich eben auch, und ich entschuldige mich bei allen in meiner Branche, ich gucke sehr wenig deutsches Fernsehen, weniger als ich eigentlich sollte in meinem Beruf. Ich befürchte, ich hätte mich konkreter fassen müssen. Ich habe nämlich die Liste zusammengestellt und dann festgestellt, dass ich nur Non-Fiction da drin stehen habe auf den Top-Rängen. Echt, ja. Und ich gehe davon aus, du hast Fiction gesucht oder hast du irgendwas Non-Fiktionales mit drin? Ich habe auch, nee, in den deutschen TV-Produktionen habe ich nichts zu Non-Fiction. Okay, ich habe nämlich tatsächlich, ich habe Fiction einfach nicht genug gefunden. Und ja, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber dann war es irgendwie so, Und das war mir dann so, ist das eine Top-Liste? Eine kurze Unterscheidung für den Zuhörer, wer sich da nicht auskennt. Fiction und Non-Fiction. Wie der Name eigentlich schon sagt, ne, das eine ist fiktionalisiertes Fernsehen im Sinne von, ich denke mir eine Geschichte aus, kann auf wahren Begebenheiten beruhen, muss aber nicht, aber hat eben wirklich ein dramaturgisch durchgestyltes Ding, was sich jemand ausgedacht hat. Und Non-Fiction, da läuft alles drunter, was so Dokumentationen sind und alles, was vielleicht ein bisschen fiktionalisiert ist, aber der Schwerpunkt liegt in der Realität, in der wahren, ja, in der Spiegelung wahrer Begebenheiten. Willst du einfach mal deine Top 3, weil ich habe das Gefühl bei meinen Honorable Mentions, wo ich dann die Fiction-Sachen reingepackt habe, sind Top-Plätze von dir mit drin. Willst du einfach mal deine Top 3 sagen, was Fiktionales ist? Und dann sage ich meine Top 3, was Non-Fiktionales ist. Dann haben wir noch mehr Top-Listen. Ihr kriegt heute alles. Ihr kriegt Non-Fiction, ihr kriegt Fiction, ihr kriegt Filme und TV. Ihr kriegt einmal das komplette Angebot. Und wer danach immer noch denkt, dass in Deutschland nichts los ist, der sollte seinen Fernseher aus dem Fenster werfen. Johannes. Können wir an der Stelle einen Klirr einbauen, wie ich gerade meinen Fernseher rausschmeiße? Okay, ich habe TV-Produktionen, Serien vor allem. Okay, perfekt. Ja, das war genau das ist, was ich auch habe, bei was ich bei meinen Fiction-Sachen hätte. Also, ich habe wie immer keine Ziffern vergeben und entscheide jetzt spontan, was ich in die Liste packe und was in Honorable Mention wird. Honorable Mention wird auf jeden Fall Dark. Ich finde, Dark ist eine gute Serie geworden. Ist natürlich keine wirkliche TV-Produktion, weil es auf Netflix läuft, aber es hätte auch gut und gerne eine TV-Produktion sein können. Deswegen, also aus zwei Gründen nicht in der Liste. Das eine ist eben, weil es Netflix ist, und das andere ist, weil die dafür leider die Inszenierung der Schauspieler nicht gut genug ist. Ich finde den Überbau an sich, das Ansinnen sehr gut. Der Stil und so weiter gefällt mir und die Idee der Geschichte. Aber die Schauspieler und so ein paar Inszenierungssachen greifen leider ein bisschen daneben. Ich bin da nie reingekommen. Mir war, also ich habe die ersten 2-3 Folgen gesehen und mir war es zu sehr Stranger Things Klon und dann hatte ich auch ein ähnliches Problem wie du mit der Schauspielführung und ja. Tatsächlich habe ich, als ich das damals geguckt habe, war mein Urteil, oh, es ist mir zu deutsch, ich kann es nicht gucken. Okay. Was wirklich fies ist und hart ist, vor allem angesichts unserer Toplisten, die wir gerade machen. Mhm. Aber das war mein Urteil und es gehört zu den Serien, die wahrscheinlich jeder hat, so ein riesiger Serienstapel von abgebrochenen Serien. Bei mir ist Dark einer davon. Okay. Dann Honorable Mention, Kudamm 56. War eine tatsächliche TV-Serie. Gab auch Fortsetzungen. Vielleicht wird auch sogar wieder gedreht an der nächsten Fortsetzung. Einfach tolle Serie. Geht um eine Tanzschule in den 50ern. Und da werden halt alle möglichen Themen der 50er mitverarbeitet. Frauenrolle und so weiter. Nie geschaut. Kenne ich, also vom Namen kommt es mir bekannt vor. Haben die dann in späteren, gibt es dann so Kudamm 80 oder sowas? War das so? Sowas in der Richtung. Aber das eine ist Deutschland 83, wo es dann Deutschland 86 gab. Ah, okay, und so vielleicht wechsle ich das gerade auch. Das ist was anderes. Ja, okay. Was ich nicht gesehen habe, weswegen es nicht in der Liste landet. dann hätten wir noch einen Honorable Mention, Stromberg. Mhm. Kommt nicht in die Liste, weil ich das jetzt willkürlich einfach festgelegt habe. Das wäre tatsächlich bei mir, also wenn ich eine Liste mit Fiction gemacht hätte, wäre Stromberg wahrscheinlich sehr weit oben gelandet. Ja. Und allein deswegen habe ich es schon nicht gemacht, weil ich habe das Gefühl, ich habe Stromberg schon 1-2 Mal erwähnt. Ja, genau. Und es ist eine tolle Serie, immer noch eine tolle Serie, auf jeden Fall sehenswert. Besser als das Original. Ja. Okay, und wir hätten noch, weil wir heute den Tatort machen, habe ich den jetzt nicht mit aufgeschrieben und auch nicht den Tatort im Schmerz geboren, über den wir schon gesprochen haben, ganz kurz mal, der auch ganz toll ist, aber den habe ich jetzt auch aus der Liste einmal rausgenommen. Bleibt also auf Platz 3 für mich Neues aus Büttenwerder. Ich habe davon noch nie gehört. Wirklich? Erleuchte mich. Es ist eine sehr typisch norddeutsche Serie, die sich gut zusammenfassen lässt mit einer folgenden Szene. Der Neue im Dorf, der, weiß ich nicht, wie lange der schon da ist, aber es ist immer noch der Neue im Dorf, wahrscheinlich, egal. Seit 10 Jahren. Aber er steht da, die anderen beiden Hauptfiguren der Serie stehen nebeneinander, weiter entfernt. Und der eine sagt, ich geh jetzt mal rüber. Stellt sich daneben, sagt Moin. Und der andere sagt nur Moin, Moin oder sowas. Oder irgendein 3-4 Worte. Dann geht der andere wieder zurück und sagt, ja, ist ganz nett, aber quassel zu viel. Okay, das ist sehr norddeutsch. Seit 1997 im NDR. Okay. Die hat einen ganz eigenen, ganz wundervollen, liebevollen Humor. Mhm. Einen Blick auf den Norddeutschen, den ich einfach liebe. Und ich habe diese Serie hat mir noch mal deutlicher gemacht, dass ich eigentlich ein echt großes Herz für Norddeutschland habe. Für die norddeutschen Leute und wie sie da einfach sehr wortkarg, aber mit sehr herzlichem Humor. Also das ist wundervoll. 94 Folgen, 15 Staffeln, Wahnsinn. Ja. höre ich gerade zum ersten Mal. Das ist die Serie, wo Jan Fedder so berühmt geworden ist, glaube ich. Und Jan Fedder ja im Großstadtrevier gelandet ist und den im Großstadtrevier das Urgestein wurde und dann gestorben ist vor zwei Jahren. Was sehr traurig war. So krass. Weil wir vor kurzem die Bollywood-Folge hatten, kenne ich mich jetzt im indischen Film besser aus als im deutschen Fernsehen. Johannes schmeißt mir gerade Namen und Begriffe entgegen, die ich nicht im geringsten kenne. Jan Fedder, komm. Ja, wenn ich jetzt auf Wikipedia das Foto sehe, dann denke ich, ja, das Gesicht kenne ich. Also es ist wirklich eine sehr, sehr lohnenswerte Serie, weil einfach ganz liebevoll mit Menschen und Geschichten umgegangen wird und die einfach sehr witzig und sehr liebevoll dargestellt werden. Es sind halt Dorfleute und die sind halt so ein bisschen behäbig und so ein bisschen. Es gibt eine Folge, wo eine Frau in einem Wohnwagen plötzlich am Rande des Dorfes steht und alle mutmaßen, ist das eine Prostituierte? Was machen wir jetzt? Wie gehen wir denn damit jetzt um? Und nee, da gehe ich nicht hin. Und dann einfach nur diesen Umstand einmal und am Ende stellt sich raus, das ist einfach nur das Thema der Episode. Da steht jemand mit dem Wohnwagen am Ende des Dorfes, eine Frau. Und dann stellt sich, glaube ich, raus, dass die eine Ermittlerin ist oder sowas. Aber riesiges Drama. Okay, und der eine verliebt sich halt in sie und dann ist er solche, es ist wirklich süß. Okay, dann hätte ich auf Platz 2, wenn ich jetzt einfach weitergehe, ja? Hätte ich auf Platz 2 Babylon Berlin. Mhm. Tom Tykwer, ne? Tom Tykwer und... Oder ja. Nicht Tom Tykwer. Moment. Nein. Hat der damit zu tun? Verdammt, jetzt weiß ich es nicht mehr. Doch, Tom Tykwer hat irgendwas damit genau, zu tun. Genau, Tom Tykwer ja, und... Produzent oder Idee von ihm zumindest. Er hat auch Regie, Drehbuch, hat tief involviert. Aber auch mit anderen Leuten zusammen. Da waren noch zwei Regisseure. Achim von Borries ja. Und Hendrik Handlögen. Genau. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die den nicht so geil finden, weil sie es nicht so original finden, weil sie die 20er Jahre anders dargestellt sehen wollen. Aber ich finde es dramaturgisch und erzählerisch und so wirklich richtig, richtig toll. Ganz weit oben, top-notch in der Produktion, wie es aussieht, wie es gespielt ist. Die Schauspieler sind großartig. Es ist alles toll. Liegt bei mir auf dem Serienstapel direkt über Dark. 2, 3 Folgen gesehen, vielleicht auch 4 oder 5. Oh. Und für... Das hat mich einfach nicht gecatcht. Schade. Oh. Plor. Tut mir leid. Okay. Und aber Qualitäten habe ich drin gesehen. Hm. Und auch wirklich hochwertig produziert und tolle Bilder und so, aber einfach. Und ich bin eigentlich auch Fan von den goldenen 20ern. Ich glaube, das Problem war einfach die Kriminalgeschichte und die war mir. Ich bin kein Krimi-Fan und es war mir dann doch zu viel Kriminalgeschichte. Ja, das ist es natürlich, ja. Okay. Platz 1, der Tatortreiniger. Ja, das wäre mein Honorable Mention. Ich habe mir jetzt schon gedacht, deswegen wollte ich es nicht nennen. Tolle Serie. Absolut, also weswegen die beiden jetzt auf unterschiedlichen Plätzen gelandet ist, sind eigentlich müsste sich Babylon Berlin mit dem Tatortreiniger einen Platz teilen, also Platz 1. Weil das einfach zwei völlig unterschiedliche Produktionen sind und man das eigentlich nicht vergleichen kann. Der Tatortreiniger auf seine Art und Weise, seine doch relativ deutsche Art und Weise, während Babylon Berlin versucht, so ein bisschen mehr amerikanisch oder englisch zu sein in der Erzählweise, ist der Tatortreiniger einfach nur dieser Typ, der immer wieder in neue Situationen gerät und sie trauen sich so viel. Und ich bin ein so großer Fan von Mitzi Meyers, die das geschrieben hat, unter dem Pseudonym Mitzi Meyers. Ich weiß ihren richtigen Namen nicht. So eine tolle Drehbuchautorin, der Hammer. Und inszeniert, glaube ich, von Arne Feldhusen? Ja, von Stromberg. Der den Stromberg auch gemacht hat, genau. Ja. Und eben von Bjarne Mädel gespielt. Und Bjarne Mädel ist so gut. So gut. Bei Netflix ploppt gerade ständig ein Film von ihm auf, ein ganz, ganz neuer Film, wo er Regie geführt hat und die Hauptrolle übernimmt. Sörensen hat Angst. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch gucken. Habe ich mir auch auf die Watchlist gesetzt, weil ich dachte so, ach, Deutsch. Und dann habe ich halt den Trailer geguckt, den man bei Netflix immer sieht, wenn man so drüber scrollt. Ja. Und dann, Moment, ist das Bjarne Mädel? krass, der sieht wieder komplett anders aus. Wie schafft er es, so ein Depp wie den Ernie zu spielen? Dann so eine coole Socke wie den Tatortreiniger. Mhm. Und jetzt spielt er einen abgefuckten Polizisten mit Angststörung. Geil, Mann. Also, Bjarne Mädel ist großartig. Wahnsinn. Ja, ich bin ganz begeistert von Bjarne Mädel. Ich erwarte noch sehr viel, nur kein Druck, Bjarne, ne? Aber ich erwarte sehr viel von dir. Wie alt ist Bjarne Mädel? Der ist doch schon Mitte 40 oder so, oder? Ja, aber da komm, wenn ich jetzt an unseren Christoph Waltz denke, der ist ja auch sehr spät erst hochgekommen. Und ja, Bjarne Mädel hat ja schon lange im deutschen Fernsehen zu tun, aber so hochgekocht eben. Bei Bjarne Mädel ist ja krass, wenn man ihn als erstes in Stromberg gesehen hat, da bin ich zum ersten Mal mit ihm in Kontakt gekommen, dann denkt man, dieser Typ ist reserviert auf die deppischen Comedy-Rollen, weil er hat auch so ein lustiges, knuffiges Gesicht und so, und er sieht so aus, ob das einfach sein Ding wäre. Und dann spielt er plötzlich wirklich so düstere Rollen, so abgefuckte Rollen, auch so starke Rollen. Und er kann das. Und er kann das so gut. So unglaublich starker Schauspieler. Ah. Ja. Und bei dem, er gehört zu den Schauspielern, es wird ja oft gesagt, es gibt nichts Besseres als einen dummen Schauspieler. Mhm. Ich würde sagen, so 60-70% der Schauspieler in Deutschland haben das irgendwann gesagt bekommen und ruhen sich darauf aus und sind jetzt tatsächlich irgendwie einfach dumme Schauspieler. Weil sie einfach, ne, du kriegst eine Szene hingeklatscht und der Regisseur sagt, das ist deine Emotion, das musst du machen, du musst von A nach B kommen, so, mach das, gut. Die intelligenten Schauspieler sind anstrengender, weil die fragen dich, wo komme ich her, wo will ich hin, was ist der Sinn des Lebens und weißt du, so. Und Regisseure arbeiten oft gerne mit dummen Schauspielern. Und Bjarne Mädel gehört zu den Schauspielern, die so intelligent mit ihren Figuren umgehen und so intelligent eine Szene auseinandernehmen. Eigentlich ist Bjarne Mädel als Schauspieler Regisseur. Weißt du, was ich meine? Also das, was der Regisseur eigentlich leistet. Er interpretiert die Rollen, er macht mehr draus, als eigentlich im Drehbuch vorgegeben ist. Genau. Und hat ganz viel Hintergrund. Und das muss eigentlich jeder Schauspieler machen, aber er macht das einfach besonders gut, weil er einfach so viel durchscheint, dass er wirklich ein intelligenter Typ ist. Ich will zumindest mal meine Fictions, meine Honorable Mentions, was Fiction betrifft, nennen, weil es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, daraus kann ich eine Top-Liste basteln. Ich hatte halt auch Stromberg einen Tatortreiniger und hatte das Gefühl, über Tatortreiniger haben wir schon viel geredet. Ja. Und war sicher, dass du den auch in deiner als Top 1 hast, weil es ist wirklich eine tolle Serie. Dann habe ich Familie Heinz Becker, was aber einfach nostalgische Gründe hat. Saarländisches Comedy, aber das ist kein Top-Listen-Material. Das ist einfach eine süße und wirklich auch eine gelungene Gesellschaftssatire auf den deutschen Spießbürger, verkörpert durch diesen Heinz Becker, durch diesen saarländischen Spießbürger. Ich habe Hals über Kopf genannt, weil ich das als Kind echt zum Schreien fand. Das ist so eine Serie, in der immer wechselnde Kinder verschwinden oder weglaufen von zu Hause und dann über skurrile Personen stolpern, die immer gleich besetzt sind. Das war einfach so ein etwas irre, konfuse, skurrile Kinderserie. Und dann zumindest was so High Value betrifft, hätte ich noch Four Blocks im Angebot. Da fand ich aber tatsächlich auch nur die erste Staffel gut und auch nicht bedingungslos, sondern da gab es viele Sachen, die mich auch gestört haben. Aber das ist ja relativ neu. Das war für mich so zumindest so ein Moment, wo ich gedacht habe, oha, im deutschen Fernsehen ist doch was möglich, was sehr, sehr hohe Qualität hat, was die Produktion betrifft. Und definitiv, was für die Serie spricht, die besten Schauspielleistungen, die ich bisher im deutschen Fernsehen gesehen habe. Oh. Also vor allem Kida Godor Ramadan, der den Ali spielt, den Gangsterchef. Mhm. Und ich habe einfach so einen Softspot für Frederik Lau. Ich mag es immer, wenn ich den sehe. Ah, okay, verstehe. Ja, der ist eigentlich, das stimmt. Softspot ist aber auch das richtige Wort, weil ich immer nicht ganz sicher bin, ob ich ihn, aber man mag ihn irgendwie. Er spielt immer so diese Straßentypen und er ist so ein bisschen festgelegt auf eine Rolle, aber die spielt er ja auch immer wirklich gut. Das stimmt, ja. Das wäre auch tatsächlich jetzt, um zu den Filmen zu springen. Dann tausche ich kurz ein bisschen um, damit ich das gleich als 3 nennen kann. Top 3 deutsche Filme. Also auf Platz 3 habe ich Victoria. von 2015, wo Frederik Lau ja auch mitspielt. Ja, den habe ich nicht gesehen, immer noch nicht. Ich habe ihn so lange schon auf der Liste. Damals, als er rauskam, haben zu viele Leute gesagt, ah, das ist zu bemüht mit der Kameraeinstellung, mit der einen einzigen, und also Einstellung, Kamerafahrt. Man könnte es als Gimmickfilm abtun, es ist aber nicht nur ein Gimmickfilm. Okay. Natürlich gewinnt er seine Faszination daraus, dass er einfach mal 2 Stunden wirklich nur eine Kamera hat, und zwar ohne Tricks, ne? Es wird 2 Stunden, sie haben es 3-mal gedreht, glaube ich, und beim 3. Mal haben sie gesagt, so, jetzt haben wir es. Ja. Und es ist aber nicht nur das, es ist tatsächlich ein wilder Ritt durchs Berliner Nachtleben, auch mit vielen ruhigen Momenten und super inszeniert, fantastische Schauspielleistungen von Laia Costa und Frederik Lau in der Hauptrolle und wirklich, wirklich sehenswert, Mischung aus Drama, Tragikomödie, Berlin-Liebesgedicht und Thriller. Wirklich, wirklich guter Film. Okay. Mein Platz 2. Warum bist du jetzt eigentlich bei, du bist nicht so, bei TV-Produktion, sondern du bist bei Filmproduktion, ne? Ja, ich bin in der, wir sind bei TV-Produktion. Eigentlich sind wir bei TV-Produktion. Ja, stimmt. Dann lass den 3. hier kurz stehen als kleinen Teaser auf die Filme. Und ich komme zu meinen TV-Produktionen, die alle Non-Fiction sind. Und ich habe ein paar Honorable Mentions. Ja. Und zwar als erstes 1000 Meisterwerke, was stolze 13 Jahre auf dem WDR lief. Eine Sendung, in der 10 Minuten lang ein Bild, ein Gemälde oder eine Fotografie präsentiert wird und dann über dieses Bild gesprochen wird. Und man sieht einfach nur die Details von dem Bild. Ja. Und es wird dann erzählt. Und da in der unteren Ecke sehen wir bei Hieronymus Bosch den Teufel. Und da sehen wir ein paar leidende Leute. Und da oben sehen wir das und das. Und man findet ein paar Sachen davon bei YouTube. Mhm. Ich hatte die auch alle mal irgendwann in meiner Filmpirateriezeit auf Festplatte liegen. Es sind ganz tolle Sendungen. Sie haben tatsächlich, es sollte zuerst nur 100 Meisterwerke heißen und dann haben sie 1000 Meisterwerke draus gemacht und sind einmal quer durch die Kunstgeschichte. Geil. Und Bilder, die kommentiert werden. Also im Grunde ein Podcast mit gelieferten Anschauungsmaterial. Ja, aber natürlich also dynamisch. Die zeigen nicht 10 Minuten lang das Bild, sondern sie zoomen rein. Ja, und das macht ja auch bei ganz vielen Gemälden Sinn, wirklich auf die Details zu gehen und zu sagen, da seht ihr das und da seht ihr das. Ich glaube, ich habe 1-2 Folgen davon gesehen, fällt mir gerade auf. Bestimmt. Ja. Ach toll, absolut cool. Sehenswert. Okay. Dann als Honorable Mention habe ich noch News and Stories, Primetime und 10 vor 11 von der DZTP. Wollte ich nicht in die Top-Liste packen, weil ich damit beruflich sehr stark verbändelt bin. Aber Alexander Kluge hat ganz tolle Kulturformate gemacht. Und allein schon wegen deren irren Geschichte, dass die nachts im Nachtprogramm von RTL und Sat.1 liefen, wo Leute eigentlich Sexfilme gucken wollten und dann plötzlich über Helge Schneider gestolpert sind, der verkleidet ist als Römer und irgendwas erzählt von Hinrichtungen und warum so und so gekreuzigt werden muss. Absolut sehenswert und bunte Mischung aus diesen Rollenspielen zwischen Helge Schneider oder Peter Berling und Alexander Kluge, einige Gespräche mit Prominenten. Und dann aber auch ganz viele wissenschaftliche Sendungen, wo über die Entstehung von schwarzen Löchern diskutiert wird oder über diverse Tierarten, über Kulturgeschichte, alles drin, bunt gemischt, Wahnsinn und total erschlagend. Alexander Kluge ist derjenige, der eigentlich mehr redet aus dem Off. Ja, der Mann, das ist doch interessant, das finden wir doch auch in der griechischen Mythologie wieder. Und dann erstmal zum großen Vortrag ausholt, während er eigentlich hinter der Kamera ist und nur zu hören ist und derjenige, der vor der Kamera ist, die ganze Zeit und dann versucht reinzukommen, wieder reinzugrätschen. Ja, aber ich kommt nicht mehr zu Wort. Alexander Kluge redet. Also, und es ist so toll, weil was für mich so bezeichnend ist, es gibt ein Gespräch mit einem Wassersommelier. Er hat einen jemanden, der im Hotel arbeitet und der Wassersommelier ist und den Leuten eben das Wasser präsentiert und ihnen empfiehlt, welches Wasser sie zum Essen trinken sollen. Und der total leidenschaftlich davon berichtet, dass dieses Wasser sauer schmeckt, das schmeckt salzig. Und dann holt Kluge aus und sagt, das Wasser von Vichy, das war doch die französische Besetzung damals, als die Deutschen Frankreich besetzt haben. Nein. Und wie würden Sie sagen, schmeckt dieses Wasser? Und dann sagt er natürlich irgendwas wie so, ja, es schmeckt salzig ein bisschen. Und dann sagt er, interessant. Und versucht dann diesen Kontext herzustellen mit der Geschichte der deutschen Besatzung Frankreichs. Nein. Und mit diesem Vichy-Regime, das quasi unter deutschen Gnaden da regiert hat und auch autoritär, autokratisch war. Und es ist so eine schöne Mischung. Und das haben wir ganz oft bei ihm, weil Alexander Kluge ist natürlich ein Kulturmensch und ein Rechtsmensch. Mm. Und das sind die Themen, wo er sich auskennt. Das heißt, wenn er mit einer Mikrobiologin spricht über Bakterien, dann muss er irgendwie versuchen, das reinzubringen, was er kennt. Und dann fängt er halt an, irgendwie von Virus XY zu Goethe zu kommen. Und ihm gelingt es auch immer. Und das macht diese Sendung so fantastisch. Etwas spröde. Ja, trifft etwas nicht spröde. Jeden Geschmack. Ja. Aber auf jeden Fall erkundenswert. dctp.tv. Da gibt es ganz viele Sendungen. Wir haben ein großes Archiv und ich bin unter anderem daran beteiligt, dass dieses Archiv nach und nach veröffentlicht wird. Deswegen habe ich es nur als Honorable Mention, weil ja, du Disclaimer, ich arbeite mit der DCTP zusammen und ja. Mein Platz 3, auch Kulturfernsehen, deutsch-französische Koproduktion, Carambolage auf Arte. Ach, geil. Ganz tolle Sendung. Stimmt. Wo deutsche und französische Macken erzählt werden, damit die Deutschen ein bisschen besser Frankreich verstehen und die Franzosen ein bisschen besser Deutschland verstehen. Mhm. Und es wird über Sprache geredet, über Kultur, über Essgewohnheiten, über Alltag. Mhm. Immer mit einem Augenzwinkern, immer mit so ein bisschen ironischen Ton. Mhm. Ganz liebevoll. Tolles Programm zur Völkerverständigung. Ich liebe es. Es gab so eine Folge, wo Mathieu dabei war, ne? Mathieu ist unser, wir haben einmal einen Film mit Mathieu gemacht. Ewe war das. Ja. Über den wir auch schon mal gesprochen haben hier. Und Mathieu ist Franzose und hat immer schon, außer Schauspieler zu sein, das Bedürfnis gehabt, selber eben zu produzieren oder Sachen als Kameramann und als Redakteur irgendwie auch zu machen. Und irgendwann habe ich Mathieu dort bei Carambolage entdeckt und eine Folge. Ich weiß nicht, ob er das mehr macht. Ich muss ihn mal fragen. Ja. Toll. Ganz, ganz tolle Sendung. Fantastisch, ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Doch, es läuft immer noch. Seit 2004, seit 16 Jahren. Geil. Und ich habe mit Sicherheit nicht alle Episoden gesehen. Es sind auch kurze Episoden. Mhm. Guckt einfach mal rein. Guckt euch die aktuellen Episoden bei Arte an oder schaut, ob ihr auf YouTube ein bisschen Archivmaterial findet. Es ist ja immer so schwierig, von den öffentlich-rechtlich produzierten Sachen online zu finden, was echt eine Schande ist. Ja. Aber Carambolage ist einfach total toll. Die ganze Arte-Mediathek lohnt sich. Ja, definitiv. Also das ist wirklich toll. Ja. Dreisat und Arte, die beiden Mediatheken, da kann man wirklich viel Tolles, kulturell Wertvolles finden. Definitiv. Platz Nummer 2. Auch nicht mehr so jung, fast 10 Jahre alt. Aus dem Jahr 2012, Roach und Böhmermann. Ja! Die beste Talkshow, die je im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Aber wirklich? So viele irre Ideen. Wahnsinn. So toll. Ein tolles Spiel mit dem Format und ja. Ständige Brüche mit dem Format. So ein paar kleine Skandale, weil sie während der Sendung geraucht haben. Ja. Absolut, absolut sehenswert. Ja. Wie sie mit ihren Gästen umspringen, wie sie miteinander umspringen. Wie die Sendung mit ihnen umspringt, zum Beispiel, dass sie während Roach eine Frage stellt und sich mit dem Gast unterhält, wird plötzlich das komplett ausgeblendet und wir hören den inneren Monolog von Böhmermann, der sich drüber ärgert, was in der Sendung stattfindet. Und kurz darauf wird das Ganze wiederholt, wenn Böhmermann mit dem Gast redet, dass wir den inneren Monolog von Roach hören, die dann so denkt, oh, dieser Böhmermann quatscht so viel, was soll das eigentlich? Komplett abgefahren. Toll, ganz, ganz tolle Sendung. Super Sendung. Ich war sehr traurig, als die aufgehört hat. Und wir wissen bis heute nicht, was das Problem war, weil Roach und Böhmermann beide gesagt haben, lass uns darüber nicht reden. Ja. Es waren auch das Problem, also wenn ich es richtig verstanden habe, die hatten schon auch so ein bisschen Beef dann, aber es hing damit zusammen, dass die Produzenten von ihnen sich verstritten haben und Böhmermann hat sich auf die Seite von dem einen Produzenten geschlagen und Roach auf die Seite von dem anderen Produzenten. Okay. Und dann gab es, glaube ich, wirklich einen Rechtestreit, wem gehört die Sendung. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis Böhmermann das Ganze mit Olli Dietrich nochmal aufgefahren hat. Olli Schulz. Entschuldigung. Dietrich, oh Gott. Ich hatte tatsächlich bei meinen Honorable Mentions noch RTL Samstagnacht stehen. Ach, wie geil. Weil ich das als Kind total gerne geguckt habe. Ja, ich auch. Oh, das war so cool. Und Ditsche war natürlich auch ein tolles Format. Ditsche war ein tolles Fiction-Format, was man hätte hier reinbringen können. Ist immer noch, existiert noch. Ich habe jetzt neulich eine Folge gesehen. Oh, toll. Ditsche gibt es noch. Habe ich lange nicht mehr gesehen, aber Ditsche ist auf jeden Fall auch sehenswert. So, jetzt müssen wir ganz viel rausschneiden, weil ich jetzt mein Wissen hervorkrame und am freien Improvisieren bin. Also Olli Dietrich hat das gemacht. Blind Date mit Anke Engelke zusammen. Ganz tolles Format. Waren ein paar Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich finde es gleich. Immerhin 6 Episoden, wo sie beide Rollen kriegen. Ja. Und sie erfahren was über ihre Rollen, wie die vom Charakter sind. Und dann treffen sie sich. Ich erinnere mich. Und dann improvisieren sie. Und dann wird daraus ein Fernsehfilm, der halt so lange dauert, wie er dauern muss. Geil, Mann, ja. Und es gibt kein Drehbuch. Es gibt nur ihre, was sie halt vorher über ihre Rollen wissen. Sie machen so eine Mischung aus Rollenspielen und Improvisation, aber nicht rein Comedy. Mhm. es hatte natürlich, klar, mit Anke Engelke und Olli Dietrich musste es diesen Comedy-Aspekt haben, aber nicht nur. Es gab zum Beispiel eins im Fahrstuhl, das war dann am Schluss einfach eine schöne Liebesgeschichte. Und wo sie in dieser Improvisation dann festgestellt haben, okay, unsere beiden Figuren verlieben sich jetzt ineinander und am Schluss küssen sie sich. Es gibt eine legendäre, wo er ein Taxifahrer ist und sie genau. in der Gegend rumfährt. Das war das zweite von 2002. Also man sieht, deutsches Fernsehen hat schon auch seine lichten Momente, ne? Es gibt so tolle Sachen. Auf jeden Fall. Man muss ein bisschen kramen, offensichtlich. Ja, aber es gibt wirklich tolle Sachen. Und mir ist das bei den Produktionen, allgemeinen Produktionen aufgefallen, dass es ein kleines bisschen ein Highlight in einem bestimmten Zeitraum gibt. Aber darüber können wir gleich nochmal reden. Mhm. Machen wir erstmal deine Liste zu Ende. Mein Platz 1. Christoph Schlingensief. Mhm. U3000. Okay. Hatte nur 8 Episoden. Christoph Schlingensief fährt Berliner U-Bahn. Okay. Und lädt sich Gäste ein und dreht dann komplett am Rad. Also im Grunde wie seine Talkshow. Ja, wie seine Talkshow, genau, wie seine Talkshow auf Steroiden ein bisschen. Ja, was? Das weil, doch auf Steroiden? Ja, weil er dann die Leute aus der U-Bahn zum Beispiel, also er schmeißt dann seine Gäste aus der U-Bahn raus und die bleiben am Bahnhof stehen und so. Und er wechselt schnell die Bahn und die Kameraleute versuchen ihn einzufangen und ihm hinterher, weil sie nicht genau wissen, was er gerade vorhat. Nein. Und wie sich's halt so für einen von der Volksbühne inspirierten, von Castorf inspirierten Künstler gehört, kommt halt auch mal ein Liter Blut zum Einsatz, der rumgeworfen wird. Ach und es gibt wirklich Talk-Szenen, bei denen man nicht genau weiß, was ist gestellt, was ist echt daran. Mhm. Und es ist einfach ein irres Spiel mit dem Medium. Lief auf MTV, wo sonst? Und es war mein erster Kontakt mit Christoph Schlingensief im Jahr 2000. Ach, okay. Als ich 17 Jahre alt war, bin ich zum ersten Mal mit Christoph Schlingensief in Kontakt gekommen und es war U3000. Und es war nur so, what the fuck, was ist das? Keine Ahnung, aber ich find's geil. Ja. Okay, verstehe. Ich kann mir dich sehr gut vorstellen vom Verzehr dabei. Geil. Kenne ich eigentlich Fotos von dir mit 17? Oh, damals hatte ich so eine Art Iro blond gefärbt und an der Seite abrasiert. Oh mein Gott. Ich kann dir mal Fotos mitbringen. Gott sei Dank kann man bitte. Den Podcast nicht zeigen. Bitte bring Fotos zum Podcast mit, Flor. Okay, okay, dann hätten wir die Produktionen, die Filmproduktionen in Deutschland. Weil es ist ja durchaus ein Unterschied, ob man es fürs Fernsehen oder fürs Kino produziert. Sowohl in der Anzahl der Drehtage, oft wird im Kino sehr viel mehr an Drehtagen veranschlagt. Und das Budget wird auch anders zusammengesucht. Also die Sender müssen es nicht wuppen, sondern es wird viel von mehreren Fördertöpfen zusammengeworfen. Mhm. Dadurch hast du eine Chance mehr zu machen. Ja, wie Til Schweiger zum Beispiel. Wie Til Schweiger zum Beispiel. Ja. Deswegen sind auch meine Top 3 nur Til Schweiger Filme. Ja, bei mir auch. Also es gibt ja in Deutschland kaum was anderes, viel Besseres als Til Schweiger. Ja. Mal tatsächlich mal kann Ironie ich ganz zur Seite? Kurz auf Toilette gehen, mich übergeben. Ich wollte gerade sagen, es ist tatsächlich so, dass meine Abneigung gegenüber Til Schweiger so weit geht, dass ich fast Inglourious Basterds nicht geguckt hätte, als ich gelesen habe, dass der da mitspielt. Ich auch. Wirklich? Ja. Ich saß davor und habe gedacht, scheiße, das kann ich nicht machen. Ja, es ist wirklich krass. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Mann. Wirklich? Und der ist halt wirklich Stulle. Das muss man mal, tut mir leid, ganz, ganz dolle leid. Und es gibt ganz viele Leute, die gesagt haben, sie haben mit ihm gedreht und sie fanden es ganz toll. Aber dieser Mann ist einfach Stulle. Ich finde auch, wenn man ihn in Talksendungen sieht und so, es ist immer so ein Fremdschämen-Moment, was er redet und wie er redet. Und jetzt hat er seinen ganzen Belger überall rumgeworfen und spielt in allen deutschen Filmen mit. Na gut, dann bist du jetzt aber, wenn du schon angefangen hast mit deinem Platz 3, der zur Erinnerung, was war dein Platz 3 der Victoria. Deutschen Filme? Victoria. Sehr gut. Dann hast du Honorable Mentions? Ja, ganz, ganz viele. Ich habe alles, worüber wir immer mal wieder reden, als Honorable Mention gemacht. Natürlich, wenn ich eine Top 3 der besten deutschen Filme zusammenstellen würde, wären das deutsche Stummfilme und die der neue deutsche Film der 70er, also Caligari. Mhm. Und Warum läuft Herr Amok und Angst essen Seele auf und Akire, der Zorn Gottes und so weiter. Und deswegen habe ich die alle mal ausgeklammert und habe versucht, etwas aktuellere Filme zu finden. Mhm. Und habe die alle ausgeklammert und Papa and the Porters würde ich gerne noch einmal als Honorable Mention nennen. Eigentlich gehört ja auf Platz 1, weil das eine der besten Komödien ist, die je gedreht wurden. Ja, ich schmeiß ihn mal aus meiner Liste raus, ne? Nein, es tut mir so leid. Nicht schon wieder. Immer dieses Pray-Major-Listing. Tja, Flor, ich darf dich nicht mehr anfangen lassen. Johannes, dein Platz 3, bitte. Oder Honorable Mentions. Honorable Mentions. Wir müssen sehr ausführlich darüber reden, aber lass uns das gleich nachher machen. Wir machen erstmal einfach die Filme. Okay. Und zwar hätte ich gerne... Ich mache jetzt wieder... Also ich klammer tatsächlich, ich habe genau das gleiche Gedanken gehabt wie du. Metropolis wird ausgeklammert. Ganz andere Zeit. Zeiten, in der der Pioniergeist der Deutschen im Film noch so groß war wie nie wieder danach. Damals war das deutsche Kino die Speerspitze der Kinolandschaft. Überhaupt auf der ganzen Welt. Ja. Also das muss man schon sagen. Und es ist so traurig, dass uns... gewisse politische Umstürze da, wie in vielen Bereichen, hat uns das sehr weit zurückgeworfen. Aber wir haben trotzdem tolle Sachen geschafft, und auf Platz 3 würde ich gerne Papa Antaportes rausschmeißen und Pina von Wim Wenders über Pina Bausch. Den ich noch nicht gesehen habe. Der ist stellvertretend für Wim Wenders jetzt für mich mal, weil Wim Wenders ein ganz toller Regisseur ist auf einem ganz bestimmten Gebiet, auf eine bestimmte Art und Weise. Man kann Wim Wenders mögen oder nicht mögen, aber wenn man ihn mag, dann hat man viel Spaß mit ihm. Und visuell viel Spaß, gerade bei Pina jetzt sehr viel visuell Spaß, vor allem weil es eben um Tanz geht. Pina Bausch ist eine Tänzerin gewesen, leider, die ist gestorben vor, weiß ich nicht, 6 Jahren, ich kann es nicht genau sagen, 10 Jahre schon her, oh Gott, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall vermisst die Tanzszene Pina Bausch sehr, weil sie eine unglaublich gute Choreografin und Tänzerin war, die einen riesigen Verdienst dem deutschen und dem weltweiten Tanz hinterlassen hat. Unglaublich. Und ich finde es so toll, dass Wim Wenders sich dessen angenommen hat und versucht hat, das filmisch aufzuarbeiten, was Pina Bausch der Welt hinterlässt. Und es ist ganz großartig geworden. Okay, schön. Ja. Genau, das wäre jetzt mein einziger Non-Fiction-Beitrag. Ach so, das ist ein Dokumentarfilm? Es ist eine Art Dokumentarfilm. Ich dachte, es wäre mit einer Schauspielerin. Es ist, ja, es wird ganz viel getanzt und so weiter, aber es ist kein typischer fiktionalisierter Film. Ah, interessant. Ich habe keinen Dokumentarfilm drin. Und du hast auch keinen Dokumentarfilm drin? Nee. Dann muss ich im Hinterkopf einen Film behalten, über den ich gerne reden würde. Zwei. Okay. Es gibt wirklich gute deutsche Dokumentarfilme. Ja. Ist eigentlich schade, dass ich keinen davon in die Liste gepackt habe. Mein Platz 2. Ich musste in diese Liste einen Heimatfilm aufnehmen, weil das deutsche Filmgenre ist einfach der Heimatfilm. Es gibt ein ganz tollen Film aus dem Jahr 2006, der die Lausbuben-Thematik und diese bayerische Heimatromantik modernisiert hat. Wer früher stirbt, ist länger tot. Von Markus Rosenmüller. Habe ich nicht gesehen. Ein wirklich urig bayerischer Film. Ich muss mir Untertitel anmachen, wenn ich den gucke, weil ich nicht so viel verstehe, weil die halt wirklich einfach mal tiefstes bayerisch reden. Eine ganz, ganz, ganz tolle Komödie über ein kleines Kind, das eigentlich liebe Sachen machen will und ständig Ärger verursacht und dann irgendwann Angst hat, in der Hölle zu landen, deswegen auch ganz schreckliche Albträume hat von der Hölle. Wundervolle Mischung aus Fantasie und Realität. Und dieser Junge versucht dann halt aus dieses Schicksal der Hölle zu entgehen, indem er gute Dinge tut. Aber er ist halt jemand, der Chaos stiftet, und die guten Dinge, die er tut, sind halt meistens nicht so wirklich gut oder sorgen für sehr viel Ärger. Ganz liebevoller Film, der ganz toll diese bayerische Volkstümlichkeit mit Rock'n'Roll und mit Kindergeschichte, mit Märchen und Fantasy mixt. Super fantastischer Film. Toll. Cool. Okay. Mein Platz 2 wäre dann Ödipus wäre auch raus. Ödipus? Na, Ödipussi von Ach, Ödipussi! Von, ja. Ja, also Loriot immer. Loriot funktioniert immer. Großartig. Ganz, ganz toll. Ich würde Oh Boy auf meinen Platz 2 packen. Oh Boy sagte gar nichts? Ich glaube nicht. Ein Schwarz-Weiß-Film über Berlin, über Figuren in Berlin, Menschen, die versuchen, dazu zu gehören oder nicht dazu zu gehören. Und ich kann dir nicht genau sagen, was eigentlich dieser Film erzählt, aber. Kenn ich nicht, ne? Ein Debütfilm sogar. Ah. Von, oh Boy. Ich habe seinen Namen vergessen. Verdammt! Lohnt sich, lohnenswert. Ich war ganz überrascht. Das war nämlich der Moment und deswegen kommt er überhaupt in die Liste. Jan-Ole Gerster. Genau. 2012. Es gibt ganz, ganz viele tolle Filme, die in dieser Liste landen könnten, aber diesen nehme ich, weil das mir das erste Mal seit ganz vielen Jahren wieder gesagt hat, ach, es gibt deutsche Filme, die cool sind. Das war mein Revival für deutsche Filme quasi dann nochmal. Und deswegen habe ich den jetzt in die Liste gepackt. Ich kenne tatsächlich, also ich habe jetzt einmal kurz den Regisseur angeklickt. Ich kenne den Nachfolgefilm von dem Regisseur Lara mit Corinna Harfouch, der auch ein ganz toller Film war. So eine Tragikomödie mit so einem leicht bitter-zynischen Ton. Mhm. Relativ langsam und ruhig erzählt. Und mit Corinna Harfouch, die ganz großartig die Mutter eines Pianisten spielt, die so ein bisschen ihre Lebensentscheidungen bereut und von ihrem Sohn entfremdet ist. Der Sohn wird gespielt von Tom Schilling, der den auch der ganz toll Oh Boy spielt. Gespielt hat auch. Ah. Ja, und der mir auch Tom Schilling nochmal wieder, weil ich Tom Schilling vorher ein bisschen seltsam fand und jetzt in diesem Film fand ich ihn einfach gut und ich glaube, er ist einfach erwachsen geworden und fand ihn ganz toll. Ich mag Tom Schilling, ich finde, das ist ein guter Schauspieler. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler. Also er spielt natürlich nicht nur in guten Sachen mit, aber ich finde, der hat, also ich mag seine Ausstrahlung. Ja, okay, interessant. Oh Boy muss dann auf jeden Fall auf die Liste. Lara ist nicht in meiner Liste, aber Lara ist ein toller deutscher Film, den ich gesehen habe, selber Regisseur wie Oh Boy. Ja. Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren veröffentlicht. Mein Platz 1 ist, dann bin ich doch ein bisschen konservativ geworden und bin zu Andreas Dresen gesprungen und habe Halt auf freier Strecke genommen aus dem Jahr 2011. Eine Drama, Tragikomödie, eher realistisches Drama von Andreas Dresen über einen Mann, der einen Gehirntumor hat und ganz klar weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und wenn man Dresen nicht mag, wird man diesen Film wahrscheinlich auch nicht mögen, weil er in sehr nüchternen Bildern ruhig erzählt, einfach darstellt, wie die Familie... Er ist verheiratet und hat 2 Kinder, wie die den Alltag gestalten mit seiner Krankheit und wie er sich langsam verändert, wie er langsam dem Tod entgegengeht. Ein unglaublich sensibler und melancholischer Film, der sehr traurig ist, weil er es eben so nüchtern erzählt, aber auch immer wieder lustige Momente findet. So kein böser Humor, kein bitterer Humor, sondern einfach so leicht skurriler Humor, der zum Alltag gehört und der halt einfach dabei ist, auch wenn man stirbt. Wunderschöner Film. Ich habe Andreas Dresen immer als heimlichen Dokumentarfilmer im Kopf. Ist er auch. Eigentlich ist er Dokumentarfilmer, oder? Ja. Auch seine ganzen fiktionalen Projekte sind eigentlich Dokumentarfilme. Ja. Er hat ein unglaublich gutes Gespür dafür, so diese kleinen Alltäglichkeiten in seine Filme einzubauen. Mhm. Und dadurch wirken die realistisch, dass Menschen halt mal stolpern, aber es keine großen Konsequenzen hat. Mhm. Dass Menschen im Alltag alberne Dinge machen und es keine großen Konsequenzen hat, weil das einfach dazugehört. Ja, toll. Ich mag Andreas Dresen. Also ich mag ihn auch als Menschen. Ich habe eine Vorlesung, mehrere mit ihm erlebt und finde ihn ganz spannenden Menschen. Mhm. Ja, Andreas Dresen, lohnt sich. Mein Platz 1, ich habe auch die Blechtrommel und so weiter nicht, Blauer Engel und Cloud Atlas passt auch nicht wirklich dazu, weil es auch... Eigentlich als deutsche Produktion, ja, ne? Aber es ist eine amerikanische, ja, eigentlich so vom Gefühl her und so. Solche Sachen habe ich alles weggelassen. Sonnenallee, nicht. Hast du den Eindruck, in der Recherche habe ich nämlich rausgefunden, dass mich vor allem die Filme ansprechen, gesprochen haben, die Deutschen, die Ende der 90er, Anfang 2000er gelaufen sind. Gibt es da so eine Hochzeit von deutschen Kinoproduktionen? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Genau. Das sind nämlich alles solche Sachen wie Jenseits der Stille, Knockin' on Heaven's Door, Comedian Harmonists, Lola Rent war damals, Sonnenallee, Buena Vista Social Club, Amy und Jaguar, Vergiss Amerika, Crazy, Das Wunder von Bern, Schulze Gets the Blues, Goodbye Lenin, Fetten Jahre sind vorbei. Das sind diese Filme, die in diesem Zeitraum entstanden sind. Die haben alle einen bestimmten Vibe. So irgendwie hat er irgendwie ist das so eine bestimmte Zeit, in der bestimmte Filme rausgekommen sind. Und dann sind das eben solche Regisseure wie Hans-Christian Schmidt und Wim Wenders und Hans Weingartner und eben Tom Tykwer und Caroline Link. Ja. Die wirklich tolle Sachen gemacht haben in der Zeit. Und ich höre von Hans Weingartner nur noch über Facebook was, aber so ganz selten was über seine Projekte. Also die deutsche Filmgeschichte grundsätzlich ist ein totales Auf und Ab. Hm. Und Ende der 90er kommen wir ja aus einer sehr düsteren Zeit der deutschen Filmgeschichte. Und ich weiß, dass der immer so hochgehalten wird, weil der auch wirklich wichtig war für die Entwicklung des deutschen Films. Aber ich mache partiell Bernd Eichinger verantwortlich. Oh, okay. Weil der Anfang der 90er sehr viele von diesen Komödien produziert hat, die so... Also es gab... Wir haben in den 90ern haben wir diese, zum einen diese Til Schweiger-Komödien, also sowas wie Männerpension, Der bewegte Mann, dann die ein bisschen trashigere Richtung Manta Manta und so. Ja. Und es war so eine Zeit, in der Bernd Eichinger hat viel von dem Zeug produziert, zum Beispiel auch das Super Vibe, Voll normal und Ballermann 6 mit Tom Gerhardt. Okay, ja. Und vielleicht war das dann so Ende der 90er, Anfang 2000er, so ein bisschen ein Aufbäumen, so eine Art junger deutscher Film. Für mich ist die Zeit nicht so eine große Aufbruchzeit. Also ich sehe, was du meinst. Ich glaube auch, ich finde auch viele von den genannten Filmen, die du jetzt genannt hast, gut. Bei anderen denke ich, vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgie. Also zum Beispiel sowas wie Sonnenallee habe ich eher so als nette deutsche Komödie in Erinnerung. Die, ja. Oder auch so Goodbye Lenin. Ja. Das war so die Zeit der, wie heißt er, Daniel Brühl. Der Daniel Brühl-Filme. Daniel Brühl und Moritz Bleibtreu waren irgendwie so damals die Schauspieler. Und die hatten auch so was Junges verkörpert. Dann gab es ja auch das Experiment, der wirklich sich an das Genre-Kino angelehnt hat und wirklich so ein Versuch war, so einen deutschen Genre-Film zu machen. Aber wenn ich daran zurückdenke, kommen mir diese Filme doch alle noch mal so ein bisschen wieder vor. Im Vergleich zu dem, was in den letzten 10 Jahren im Kino passiert ist. Weil ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt gerade so ein bisschen in eine Hochzeit, in der die Deutschen sich wieder trauen, Genrefilme zu machen. Und es geht ganz oft schief. Hm. Aber es entstehen so Filme wie Der Nachtmahr oder Schneeflöckchen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der so einen Versuch war, ein deutscher Tarantino zu machen. Ja, kein guter Film. Nee. Aber Mut zum Experiment und Mut dazu, so ein bisschen was anderes zu machen und zu versuchen, mal so aus der Reihe zu tanzen. Ich habe das Gefühl, dass das ein kleines bisschen im Sande verlaufen ist jetzt, diese Sachen wie Nachtmahr und so weiter. Es gab ja jetzt auch dieses, weiß nicht, ob dir der Begriff Mumblecore was sagt. Das sind so jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht, mit dem habe ich auch ein bisschen zu tun gehabt. Die machen jedenfalls so Impro-Filme. Mhm. So, wir haben eine Idee grob für einen Film, lass uns Schauspieler aufeinandertreffen, wir klären vorher, in welche Richtung die Szene gehen könnte und dann improvisieren wir das Ganze. Ich bin kein großer Fan von improvisierten Filmen. Mhm. Aber das ist etwas, was sich in den letzten Jahren so entwickelt hatte und was eine große Hochzeit bekommen hatte, die ganz viel unterstützt wurde vom Max Ophüls Festival und so viele Preise in der Richtung, aus der Richtung bekommen hat und so. Aber irgendwie ist das ein bisschen verlaufen. Mhm. Ich hätte vielleicht gerne noch mehr davon gesehen. Auch wenn ich kein großer Fan davon bin, aber ich finde diese Idee vielleicht nicht so schlecht. Ja, das ist vielleicht noch mal was anderes. Also vielleicht sind das auch so zwei Trends, die nebeneinander existieren. Weil, also ich denke vor allem, wenn ich an gute deutsche Filme der letzten Jahre denke, denke ich halt wirklich an so Filme, die in den klassischen Genres beheimatet sind. Thriller, Horror, Fantasy, Science Fiction. Also zum Beispiel eben sowas wie Schneeflöckchen, was irgendwie so ein bisschen Tarantino ist. Oder sowas wie Victoria, was irgendwie ein Thriller ist. Hm. Oder sowas wie Rambock, was so ein deutscher Zombie-Film ist. Und die, wie gesagt, das sind nicht alles zu 100% gelungene Filme, aber ich habe das Gefühl, da könnte was entstehen und die Deutschen könnten sich ein bisschen mehr trauen. Vielleicht Dark fällt wahrscheinlich auch so in die Ecke. Stimmt, Deutschen trauen sich, Filme zu machen, die eher von den Amerikanern besetzt sind. Mhm. Aber drücken dem Ganzen nochmal so eine deutsche Note drauf. Hm. Und Mumblecore ist ja auch offensichtlich eher sowas Amerikanisches. Also zumindest, wenn ich jetzt hier gerade gucke, was so klassische Mumblecore-Filme sind. Okay. Dann werden mir halt vor allem die die Filme von Richard Linklater vorgeschlagen, zum Beispiel Before Sunrise oder dieser Talkfilm, ne? Ach so. Na, ich kenne den Begriff jetzt nur, weil der in der Berliner Filmemacher-Bubble rumschwirrte, als es darum ging, was da in diesen Improfilmen passiert. Ich habe, glaube ich, keinen von diesen Berliner Improfilmen gesehen. Ich sehe gerade, ja, so, dass also das englische Wikipedia hat auch am Schluss einen Abschnitt von neue Bewegung in Berlin, so Anfang der 2010er Jahre. Genau. Mit eigenem Manifest, das sehr gutes Manifest hieß. Das ein super Name ist. Schön. Ja. Okay, interessant. Also ist eine spannende Bewegung, aber nicht unbedingt meins. Aber ich finde es sehr spannend und sehr schön, dass es gemacht wird und dass es da irgendwie Bestrebungen gibt, ja, da einen frischen Wind reinzubringen. Und deswegen ist mein Platz 1 auch jetzt tatsächlich was sehr Neues, und zwar Systemsprenger. Ah, den hatte ich bei meinen Honorable Mentions. Ich bin froh, dass ich ihn nicht genannt habe. Fantastischer Film. Ganz fantastischer Film. Und ich bin ganz, ganz, also ich bin so glücklich darüber, dass dieser Film entstehen durfte und dass Helena Zengel das irgendwie so großartig macht und dass das irgendwie... Das hat mir auch nochmal, eben wie zum Beispiel Oh Boy, nochmal gezeigt, dass es geht und in welche Richtung wir uns entwickeln könnten im deutschen Film und dass es irgendwie wirklich eine Chance gibt, die einfach oft erstickt wird, aber wenn wir eine Chance uns geben und wenn uns die Produktion eine Chance gibt und wenn wir das Fördersystem in Deutschland vielleicht mal in den Griff kriegen, dann könnten wir wirklich was auf die Beine stellen. Auch als deutscher Film, der nicht zu amerikanisch sein will, ja, sondern wo genau man merkt, es ist ein deutscher Film, er hat eine deutsche Thematik, er bewegt sich im deutschen Milieu. Ja. Ich bin halt, wenn ich an meine liebsten deutschen Filme denke, dann bin ich halt wirklich sehr konservativ und sage, es gab so zwei Hochzeiten. Mhm. Das waren zum einen die 20er, was wir schon eben gesagt haben, wo die Deutschen einfach die Speerspitze waren. Und dann zum zweiten die 60er, die späten 60er und die frühen 70er, wo der neue deutsche Film einfach nochmal für so eine Bewegung gesorgt hat, wo viel experimentiert wurde, wo viele große Regisseure ihre Anfänge genommen haben. Du hast vorhin Wim Wenders erwähnt. Wim Wenders ist bei dir auf Platz 2. Platz 3. Damals hat auch Wim Wenders angefangen. Damals hat Fassbinder angefangen. Alexander Kluger hat damals angefangen. Diese ganzen damals jungen Regisseure, die gesagt haben, es ist so miefig im deutschen Film, wir müssen hier was Neues probieren. Wir wollen experimentieren. Wir wollen harte Geschichten erzählen. Wir wollen realistische Geschichten erzählen. Wir wollen experimentelle Geschichten erzählen. Das sind für mich so die beiden Hochphasen des deutschen Films. 20er, 70er. Und dazwischen viele Dürreperioden so. Nazi-Zeit lassen wir einfach mal komplett außen vor. Ja, ja. Aber dann auch so die 50er, wo einfach dieses Bedürfnis nach Eskapismus befriedigt wurde, wo es halt diesen Heimatkitsch gab, also Sissi und so und solche Heimatfilme. Ja. Und die 80er, wo mir jetzt gar nichts einfällt. Mhm. Und die 90er halt mit diesen ganzen Eichinger-Produktionen. Ich glaube, Eichinger hat in den 80ern und 90ern der Filmwelt sehr stark seinen Stempel aufgedrückt. Und er hat sehr viele Mainstream-Produktionen gemacht, die so überhaupt nicht in meinem Geschmack liegen. Mm. Er hat auch gute Filme produziert, aber diese ganzen 90er-Jahre-Komödien, Wir haben Heinz Rühmann überhaupt nicht erwähnt, im Feuerzangenbulle und so, ne? Das ist ja auch damals zumindest eine Speerspitze gewesen, die überlebt hat. Also Heinz Rühmann ist ja lange, lange, lange noch sehr beliebt gewesen. Ich weiß nicht, wie die neue Generation an Filme machen, mit ihm umgeht, aber... Mein Heinz Rühmann-Wissen hält sich sehr in Grenzen. Also die Feuerzangenbowle habe ich entfernt in Erinnerung. Ja. Und Heinz Rühmann war halt sowas, was mein Vater geguckt hat. Das war so alte Leute Fernsehen. Ja. Okay. Wollen wir unsere Liste beenden? Wir beenden die Listen. Ich glaube, wir sind auch mit Rosamund Pilcher durch, oder? Ich glaube, wir sind mit Rosamunde Pilcher einigermaßen durch. Hast du eine Zusammenfassung, was du noch... Ja. Das Modernste an diesem Film ist das Abschlusslied. Was? Das Abschlusslied? Was ist denn das Abschlusslied? Wenn Sebastian, natürlich am Schluss wird alles gut. Das heißt, Tamara Larsen offenbart sich, dass sie Tamara Larsen ist, kommt mit dem Vater zusammen. Hm. Das Kino wird gerettet, das verschuldet war, indem Tamara Larsen bei ihrer eigenen Ausstellung groß auftritt. Und Sebastian und Grace kommen natürlich auch zusammen, nachdem sich herausgestellt hat, dass Robert Hayford ein Arsch ist, der eine Affäre hat mit der ausgerechnet mit der Verlobten von Sebastian. So zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil wir mussten ja zwei potenzielle Love Interests loswerden. Und am Schluss küssen sich Sebastian und Grace. Und das Modernste an diesem Film ist das Lied, was dann läuft. Und zwar ist das What's Up von Four Non Blondes. And I say, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. What's going on? Okay. Ein Song aus dem Jahr 1992. Das ist das Modernste. Das ein 28 Jahre alter Song. Oh Mann, ist das gemein. Also meine Zusammenfassung wäre brachial, pseudophilosophischer und pseudopsychologischer Schund. Ja. Es ist einfach, es war... Es tut mir sehr leid, aber es ist so. Es war schlecht. Es war wirklich schlecht. Ich konnte diesem Film nichts Gutes abgewinnen. Und das Schlimmste ist, er hat auch nicht viel Material zum Lästern und Lachen geliefert. Man kann ihn nicht ironisch schauen. Wir hatten schon sehr viel Spaß bei Filmen, die wir beide nicht gut fanden oder wo einer den einer gut fand, der andere nicht so gut. Ja. Wir hatten schon sehr viel Spaß beim gemeinsamen Lästern über sowas wie Kommando mit Schwarzenegger oder über sowas wie... wir haben ja auch über den Bollywood-Film gelästert oder so. Aber dieser Film gibt das nicht her. Man kann ihn nicht ironisch schauen. Er macht halt wirklich keinen Spaß, weil er dafür auch zu blass und farblos ist. Er taugt nicht zum Trash. Ja. Und ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, was ich im Intro gesagt habe. Ich bin nicht das Zielpublikum. Ich glaube irgendwie, es gibt ja offensichtlich ein Publikum dafür und deswegen hat sowas seine Berechtigung. Und es ist natürlich immer ein bisschen lame, dann da so drüber zu lästern, weil wir halt einfach nicht da drin stecken. Deswegen kann ich nicht viel mehr sagen, außer dass ich es wirklich schlecht fand. Ja. Ja, leider typisch deutsche Unterdruckproduktion, die sich innerhalb ihres Rahmens bewegt und nicht ausbricht und Drehbuchautoren wahrscheinlich auch schon Restriktionen haben und am Ende jeder, der bei sowas mitmacht, wahrscheinlich einen ganz engen Rahmen bedienen muss, der einfach traurig macht. Das Krasseste ist ja tatsächlich, ich bin an diesen Film gegangen mit der Erwartung, was nicht sonderlich Gutes zu sehen, aber ich habe was Besseres erwartet als das, was ich gesehen habe. Oh. Das ist das Härteste eigentlich. Ich bin davon ausgegangen, dass ich Kitsch sehe und dass ich übertriebenen Pathos sehe. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen eigenständiger ist, ein bisschen irgendwie ein bisschen Stoff hat, in welche Richtung auch immer, dass es irgendwie Spaß macht, dass es zumindest ein paar spaßige Stellen gibt, aber ja. Story ist vorhersehbar, es gibt keine herausstechenden schauspielerischen Leistungen. Die Musik bedient ganz wunderbar dieses Herzschmerzding. Es gibt keine echten Probleme zu bearbeiten. Alles ist irgendwie, naja. Und dann auch so komisch, und dann wirklich auch dazwischen immer so Sachen, du hast schon gesagt, die wirklich, wirklich schlecht und billig wirken. Zum Beispiel diese Dinner-Szene, wenn sie zum ersten Mal auf Robert Hayford trifft. Ja. Die war ganz schlecht gedubbt. Ja. Der Produzent, mit dem sie sich unterhält. Sie haben ja auch englische Schauspieler. Ja. Ne? Also sie bedienen sich in Deutschland und in England bei den Schauspielern. Ne? Ja. Dann wird eben der englische Schauspieler, der dreht auf Englisch und der wird dann einfach gedubbt. Aber so schlecht. Ja, es ist so. Und die Frau übrigens auch, die Freundin die neue Freundin von Sebastian, die dann die Erfahrung hat. Die ist auch. Ja. Die fand ich als Schauspielerin, glaube ich, noch mit bei den Besseren. Ja, sie war ja nicht viel zu sehen. Ja. Und das kommt halt dazu, es war halt wirklich durchschnittlich langweilig, schlecht, generisch. Und dann gab es immer mal wieder so Momente, wo es in den Schund abgerutscht ist, weil es einfach billig produziert war. Oder nicht billig, aber so überhastet. Ja. Ja. Traurig. Traurig. Und trotzdem würde ich jederzeit, wenn mich ein Produzent fragt, willst du mitspielen? Wahrscheinlich gerade bei Rosamunde Pilcher. Ich glaube, ich würde ja sagen als Schauspieler, weil das genau die andere Seite ist. Mitspielen macht Spaß. Das glaube ich dir. Und vor allem, hey, ein Trip nach Cornwall, ja, an stimmt. der englischen Küste, ja. ist ja auch irgendwie ganz ja, nett. Ja. Also da bin ich wirklich nicht irgendwie dieser Snobismus, den ich am Anfang erwähnt habe, den mag ich wirklich gar nicht. Weil das ist, wie wir auch zwischendurch festgestellt haben, es muss auch solches Fernsehen geben für Leute, die genau ja. das gerne wollen. Und zum Thema Snobismus noch ein Satz. Es ist absolut okay, weiter Rosamunde Pilcher zu sagen, obwohl sie eigentlich Rosamund Pilcher heißt. Weil Rosamunde Pilcher synonym ist für diese Art von Fernsehfilm. Ja. Und diese Rosamunde Pilcher Filme sind durch und durch deutsche Filme. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es absolut okay, zumindest wenn es um diese Filme geht, ja. zu sagen, das sind Rosamunde Pilcher Filme. In diesem Sinne werden wir uns jetzt nach einer Pause der genau anderen Seite des Spektrums auf, also jetzt nicht von der Qualität, das müssen wir noch feststellen, aber so von, wo man sagt, das sind so die Speerspitzen deutschen Fernsehens. Auf der einen Seite Rosamunde Pilcher, auf der anderen Seite der Tatort. Bis gleich. Sehr gespannt. Bis gleich. Ich habe Struktur aufgeschrieben. Also ich meine, ich sehe, was wir alles verpasst haben, worüber wir hätten noch reden können. Ja, es gab irgendwie nicht so viel. Wir haben ja, also es gibt einfach viel über das deutsche Fernsehen zu sagen. Und Rosamunde Pilcher selbst gibt halt so wenig her, dass man gar nicht so sehr, also ich habe es jetzt nicht vermisst, über die Story zu reden. Ja. Ich hab tatsächlich gefunden, wo ich einmal geschrieben habe, ja, die Idee ist ganz nett von der Szene, also die Gestaltung. Wenn der Vater von Grace, der Tamara Larsen anhimmelt, kriegt raus, dass Olivia Marlowe Tamara Larsen ist und erzählt ihr das dann und dann kommt sie nicht mehr zum Kino und dann sitzt er da und dann gibt es diese Blenden, wo eine Kameraeinstellung, während er auf sie wartet und dann wird übergeblendet, dass er auf der Bank sitzt, dass er auf der Straße sitzt, dass er an der Seite steht. Da habe ich geschrieben, nett. Oh. Nette Idee. Ja. Nein, aber sonst gibt es ja einfach, also ich meine, man kann über die Story irgendwie reden, aber eigentlich gibt es einfach zu wenig Fleisch. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ich finde bei der Story tatsächlich nur Sachen, über die man dann nochmal lästern könnte. Zum Beispiel, wenn sie diesem Robert endlich, das heißt eigentlich, wenn sie diesem Robert gesteht, dass sie das von ihrer Wahrsagerin gehört hat, dass er der Mann ihrer Träume ist und dass sie deswegen zu ihm gegangen ist und er sagt, okay, dann ist wohl Schicksal. Na gut, dann sind wir jetzt zusammen, Baby. Also ja. Ja, also es gibt schon ein paar solche Situationen und ich habe auch welche aufgeschrieben, aber irgendwie... Weiß nicht. Wenn sie dann diese Museumseröffnung haben und Tamara Larsen kommt natürlich ein bisschen zu spät und dann meldet sich ein Lokalreporter und sagt, was gibt es hier denn zu sehen? Oder haben sie uns mit Fake News hierher gelockt? Und ich kann meinen Augenrollen nicht, auch ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich gerade mit den Augen rolle. Ja, es tut am Ende zu sehr weh. Das ist es vielleicht. Ich glaube, ich will nicht so richtig drüber lästern, weil es zu weh tut. Ich habe auch nach wie vor das Gefühl, es ist so merkwürdig, so darüber zu lästern, weil wir einfach in einer anderen Bubble leben als das Publikum. Ja. Und nichts gegen das Publikum, ne? Also meine Oma guckt sowas nicht, aber wenn ich eine Oma hätte, die sowas gucken würde, ich hätte sie ja trotzdem lieb, weißt du? Also ich meine, es ist ja nicht das, es ist ja nur einfach... Nee, es ist eher so, man kann sich ja auch umgekehrt vorstellen. Ich meine, ich habe das Gefühl, wenn ich darüber lästere, bin ich so wie der Typ, der überhaupt keinen Kontakt mit Kunst hat und dann an einem modernen Kunstwerk vorbeigeht, das irgendwie abstrakt ist und sagt, oh, mein Dreijähriger kriegt das besser hin. So fühle ich mich dann. Wie jemand, der das nicht versteht, der nicht in dieser Welt ist und deswegen drüber lästert. Ja, genau. Das ist genau dasselbe. Jetzt fühle ich mich schlecht. Musst du nicht. Okay. So, jetzt aber wollen wir dann mal übergehen in den anderen Teil, ich will nicht sagen besseren Teil, aber den anderen Teil des... Anderes Zielpublikum, teilweise gibt es bestimmt auch Zielpublikumsüberschneidung. Ja. Deutsches Fernsehen, ebenfalls Spielfilmlänge. Flor kämpft mit dem Stuhl. Was ist los, Flor? Das Polster hat sich verzogen. Wie deutsch kann man sein? Ich habe 2 Stunden lang voll gemütlich gesessen und jetzt ist nichts mehr gemütlich hier. Und jetzt, wo wir über den Tatort reden, über die deutsche, über die Speerspitze des deutschen Fernsehens, über das Großereignis, jeden zweiten Sonntag. 35 neue Tatorte im Jahr. Ja, das heißt fast jeden Sonntag, sogar mehr als jeden zweiten Sonntag, ne? Ja. Und mittlerweile auch total in der Hipster-Kultur angekommen, eigentlich schon vor 10 Jahren in der Hipster-Kultur angekommen. Geh durch Berlin, du bist jede zweite Straße findest eine Kneipe, die einen Tatortabend macht. Ja. Und aber natürlich auch ein Urgestein des deutschen Fernsehens. Und Johannes, am besten führst du uns einen in diesen speziellen Tatort, über den wir reden, nämlich über einen Muro-Tatort, der sehr gut angekommen ist bei Kritik und Publikum. Na, zumindest bei Kritik. Leg los. Der Tatort. Speerspitze des deutschen Fernsehens, um es nochmal zu sagen. Und mit mehr als 1100 Filmen und mit teils über 10 Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung eine der beliebtesten oder gar die beliebteste Fernsehreihe in Deutschland überhaupt. Dabei gibt es gar kein so richtig durchgezogenes Konzept. Im Idealfall gibt es einen Kriminalfall und einen oder mehrere Ermittler, die ihn lösen. Das könnte auch die Soko oder den Polizeiruf umschreiben. Warum ist der Tatort der mit dem guten Ruf? Und wie oft wird er ihm gerecht? Zeit, wenigstens mal eine Stichprobe zu nehmen. Wir haben uns willkürlich den Tatort mit dem Titel Wer bin ich rausgesucht, in dem Ulrich Tukur, der Schauspieler des Kommissar Moreau, der normalerweise im Film die Morde aufklärt, selbst des Mordes verdächtigt wird. Wir steigen also in den eigentlichen Film ein, aber gleich wieder aus. Der Regisseur ruft Cut und wir verfolgen Uli, wie er vom Mord erfährt, wie die Dreharbeiten zum Tatort unterbrochen werden, wie er verdächtigt wird, wie er versucht, sich zu verteidigen und verzweifelt versucht zu erinnern, was verdammt nochmal letzte Nacht passiert ist. Während der Dreharbeiten zum eigentlichen Tatort, den wir gucken wollten. Ein Film, der für deutsche Verhältnisse sehr waghalsig auf Meta-Ebenen hochseilaktös balanciert. Die Frage ist, tritt er daneben? Was meinst du, Chlor? Nee. Er tritt nicht daneben. Und selbst wenn er daneben treten würde, wäre es nicht so schlimm, weil er sich viel zu viele Sicherheitsnetze spannt. Ja. Und weil das Seil, auf dem er balanciert, viel zu dick ist. Und ja, also ich fand ihn nicht schlecht. Aber ja, das ist wohl offensichtlich ist das Experimentellste, was das deutsche Fernsehen für ein größeres Publikum wozu in der Lage ist. Und es ist kein waghalsiger Hochseiltanz, sondern es ist ein netter Taschenspielertrick mit 1-2 netten Metaebenen, der aber nicht weit genug geht und viel zu brav ist. Aber fürs Fernsehen, fürs deutsche Fernsehen, ist das einer, wo man ganz sicher sein kann, dass ganz viele Leute drunter kommentieren, boah, so eine Scheiße, könnte mal wieder einen ordentlichen Tatort machen, Was soll das denn? Ganz viele. Es ist offensichtlich hat dieser Tatort die Gemüter gespalten, für große Kontroversen gesorgt, wie auch so manch anderer Muro-Tatort. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Muro ein bisschen das Tatort-Experimentierfeld, wo sie sich am meisten trauen. Genau. Und Im Schmerz geboren fand ich wirklich stark, ja, weil der wirklich toll gespielt hat mit Theater, mit Tarantino, mit Western. Und der hier sollte nochmal einen draufsetzen, wenn es nach den Produzenten ging anscheinend. Also zumindest, wenn ich lese, was so die Leute, die dran beteiligt waren, dazu gesagt haben. Okay. Und ich finde, das hat er eher nicht gemacht. Ich finde, er hat eine gute Idee, er hat einen netten Taschenspielertrick. Er ging mir nicht weit genug. Er war dann halt eine Satire aufs Filmgeschäft, aber ich habe viel mehr Metaebenen und viel mehr Selbstreferenzialität erwartet. Ja. Und letzten Endes fällt diese Selbstreferenzialität zusammen auf den Anfang und auf den Schluss. Und ansonsten ist es halt ein Film, klar, ein Metafilm, der halt bei der Filmentstehung spielt und in dem auch ein paar Schauspieler von Tatort-Kommissare auftreten dürfen und in dem so ein paar Ticks vom Tatort parodiert werden, was auch wirklich lustig ist, was ich noch viel lustiger gefunden hätte, wenn ich die Personen gekannt hätte. Aber ich fand es auch so lustig. Schön. Ja. Ulrich Tukur wurde ja damals gefragt, ob er jetzt einen Tatort machen würde, ob er einen Kommissar spielen würde. Und sein Kommentar war wirklich von Anfang an zu sagen, wenn ich das machen soll, wenn ich das wirklich mache, dann möchte ich, dass wir nicht dieses typische Zeug machen. Und das war wohl der Anbeginn dessen, dass alle anderen Tatorte ihre normalen Felder und alle gesagt haben, so, und den Experimentierkram, den müssen wir aber dorthin schieben. Da hast du sozusagen irgendwie den Experimentier-Tatort aus Wiesbaden und der Rest ist so, wie man eben genau auf der anderen Seite sagt, der Lustige jedenfalls, ja, mit genau. Jan-Josef Liefers. Jan-Josef Liefers ist der Lustige und ich glaube, das ist Münster. Und das ist, okay, genau. Und das ist so, weißt du, dann hast du so Felder, dann weißt du, okay, Ballauf und Schenk macht das und Münster macht das, Wiesbaden macht das und dann hast du so irgendwie so eine Zuordnung, was auch eine typisch deutsche Sache ist, ja, oder? Dass du sagst, okay, ich will aber jetzt auch wissen, worauf ich mich einlasse. Ich will jetzt wissen, dass der immer experimentell ist. Aber experimentell ist ja wirklich, also ja, ich sehe das experimentell ist, aber eben wirklich für diese deutschen TV-Verhältnisse. Ja. Weil was wir präsentiert bekommen, ist eine ironische Krimikomödie oder eine Krimisatire, die auch eine Satire ist, die sich mit Tatortentstehung auseinandersetzt. Aber selber doch auch ein Tatort bleibt. Aber selbst ein Tatort bleibt. Wobei, ist es nicht so, dass also Tatort folgt doch meistens stark den Ermittlern. Die Ermittler stehen im Fokus, auch ihre persönlichen Probleme und ihre Sorgen. Ne, nicht immer. Ich würde nicht sagen, das ist ein durchgehendes Konzept ist. Ah, okay. Weil ich dachte, beim Tatort wäre es wirklich so, weil es gibt ja Tatort in zig Städten und jede Stadt hat sein Ermittler-Duo meistens. Ja. Und ich dachte, es ist dann doch alles so deren Perspektive, deren Ermittlungsarbeit, die im Fokus steht. Ja, also natürlich könnte man wahrscheinlich so 70% darauf reduzieren, aber ich glaube nicht, dass das ein grundsätzliches Konzept sein muss. Okay. Also, ich habe jetzt, ich habe natürlich jetzt die anderen Formate im Kopf, wie Soko und so weiter, die oft davon abweichen, die dann wirklich die Tat an sich in den Vordergrund stellen und dann sind die Ermittler eigentlich mehr so Stichwortgeber, die dann einfach abfragen müssen, wo waren sie dann und dann, was haben sie gemacht, aber das eigentlich der eigentliche Fall dann so zur Milieustudie wird. Ah, okay. Und das ist beim Tatort eben auch, Milieustudie ist oft ein Wort, was umhergereicht wird, wenn es um Besprechungen für Tatorte geht. Ja, stimmt. Ich hab echt zu wenig Tatorte gesehen. Ich weiß, dass ich in den 80ern mal einen Schimanski gesehen habe, weil der damals einfach der Große war. Hm. Das war Götz-George, ne? Ja, genau. Und diesen vom Im Schmerz geboren habe ich geguckt, aber auch nur, weil er total abgefeiert wurde von allen. Ja. Und dann habe ich davor, 5 Jahre vorher oder so, mal einen Tatort geguckt, der von allen abgefeiert wurde, den ich aber doof fand, der einfach nur so ein Lama-Thriller war, meiner Meinung nach. Und ja, keine Ahnung, ich kann die Tatorte, die ich gesehen habe, wahrscheinlich an der Hand abzählen. Und der einzige, den ich wirklich stark fand, war eben Im Schmerz geboren. Ich finde, dieser bleibt natürlich sehr deutsch. Was ich aber in diesem Fall für eine Stärke halte, eine Stärke in der Form, dass zum Beispiel Stromberg ja auch sehr deutsch ist. Ja, absolut. Und das, was Stromberg an Stärke hat, nicht in der Inszenierung hat das der Tatort, aber ich finde dieses Deutsche, diese Kantinenszenen zum Beispiel, das ist das Deutsche, was ich gerne auch sehen möchte. Was ich irgendwie cool finde. Yeah. Was dem, egal wie sehr wir versuchen, amerikanisch zu denken, was der Deutsche sich behalten sollte als, nicht in jedem Film, aber zumindest als Stärke, die man immer mal wieder auch rausholen kann. So dieser ironische Blick auf die menschliche Interaktion mit allen ihren Schwächen und vor allem auch mit ihrer Unvollkommenheit, wenn sie halt da sitzen und an ihrem Schnitzel kauen, genau, während sie sich unterhalten und dann auch mit vollem Mund reden und mit der Gabel aufeinander zeigen, um irgendwas zu sagen. Solche Sachen, ja. Und so ironisch biedere Bilder. Ja. Weißt du? Sowas finde ich irgendwie spannend, weil das den Deutschen eben irgendwie einfach mal charakterisiert nochmal mit. Ich fand die Schauspielleistungen übrigens durchgängig gut. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich da kurz davor Rosamund Pilcher gesehen habe. Und dann war das schon fast so ein Kulturschock, plötzlich gute Schauspielleistungen zu sehen. Ja. Aber ich möchte nochmal hervorheben, dass, also, alles Schauspieler, die ich nicht wirklich viel kenne, in vielen Fällen auch gar nicht gesehen habe, aber ich fand ja, waren alle witzig. Ich fand Wolfram Koch, der sich als Kommissar parodiert, der versucht zu lernen, wie man eine Waffe hält, fand ich super witzig. Ja. Auch wenn ich den Kommissar nicht kenne und auch wenn ich den Tatort mit ihm nicht kenne. Mhm. Ich fand einen, der eigentlich der einzige, den ich wirklich kannte, Martin Wuttke, der ein total fantastischer Schauspieler ist. Ich mag Martin Wuttke wirklich. Und der das hier auch ganz großartig macht. Macht er gut, ja. Martin Wuttke und Wolfram Koch spielen sich selbst. Die sind beide auch Tatort-Kommissare. Ich kenne Martin Wuttke nicht als Tatort-Kommissar, sondern als deutscher Schauspieler, der alles macht. Okay. Und Martin Wuttke ist aber ein guter Schauspieler, ein richtig guter Schauspieler. Ja, ja. Und der spielt halt sich selbst, Martin Wuttke, als abgefuckten Typen, der pleite ist, weil er keinen Tatort mehr dreht. Und Wolfram Koch spielt sich auch selbst als jemanden, der gerade den Frankfurter Tatort, also als Wolfram Koch, der den Frankfurter Tatort vorbereitet. Und der eigentlich meistens durchs Bild stolpert und sich fragt, wie er die Waffe richtig halten kann, was cool aussieht, ob er sie schräg halten soll, ob er sie mit beiden Händen halten soll. Er will einfach cool aussehen und realistisch. Und weißt du, das ist eine Frage, die tatsächlich immer wieder auftaucht. Wenn ich am Drehort bin und wenn ich mal eine Waffe behandeln muss oder sowas, dann gibt es immer jemanden am Set, der sich damit auskennt, ne? Der sowas irgendwie, der einfach Waffenmeister, ne? So. Und wirklich als Berater eingestellt? Und der wirklich als Berater eingestellt ist. Ah ja. Und der wird dann halt gefragt, wie ist denn jetzt gerade, wie wird denn die Waffe jetzt gerade getragen? Weil das ändert sich ja auch über die Jahrzehnte. Ne? Die Polizei hat immer mal wieder eine neue Erkenntnis und sagt sich, okay, wir müssen das jetzt aber doch noch ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Früher wurde sie unten gehalten, inzwischen wird sie an der Brust gehalten, zwischendurch, weiß ich nicht genau. Aber solche Sachen. Und es wird alles vermittelt. Und es ist eine wichtige Frage. Und ganz, ganz viele Schauspieler, und das ist ganz toll parodiert, ganz viele Schauspieler sagen, ist mir doch egal, wie das eigentlich gemacht wird. Ich will, dass es cool aussieht. Ich dachte auch, also das kann ich auch total nachvollziehen. Absolut realistisch. Das ist super. Das ist sogar was ich nachvollziehen kann. Wenn ich Schauspieler wäre, würde ich auch cool aussehen wollen, wenn ich mal eine Waffe halten darf. Ja. Na, wie man richtig eine Waffe hält als Polizist, wahrscheinlich sieht das ziemlich uncool aus. Es sieht total dämlich uncool aus. Aber man muss dazu sagen, dass die Amerikaner, die in Deutschland drehen, von denen ich das mitbekommen habe, die halten sich sehr gut daran, an das, was tatsächlich gemacht wird. Und bei denen sieht das wiederum einigermaßen cool aus. Du meinst, Deutsche können Waffen nicht cool halten? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, es liegt an der Inszenierung des Restes. Das, also wenn du nicht so einen Wert, so einen Fokus darauf legst, wie die Waffe gehalten wird, sondern der Rest drumherum cool ist, dann bleibt das Waffehalten auch cool. Tatsächlich hat dieser Tatort sehr viel Cooles. Muss man schon sagen. Tukur so gleich in der ersten Szene, wenn er echt so verkatert aufwacht und zum Set geht und ein bisschen müde ist und sich da mit der Leiche unterhält, das ist eine coole Bildsprache. Also der hat eine coole Ästhetik. Ja. Und nicht forciert amerikanisch, sondern einfach tatsächlich, es gibt einen natürlichen Coolness-Faktor. Ja. Auch die Figuren, die rumlaufen. Ja, definitiv. Das ist ihnen gut gelungen. Ja, finde ich auch. Und eben, was du sagst, dieser natürliche Coolness-Faktor, der nicht draufgedrückt ist, sondern der sich einfach dadurch ergibt, wenn wir jetzt gerade von Rosamunde Pilcher kommen, dass man das Genre und die Figuren ernst nimmt und die Szene ernst nimmt. Ja. Und das finde ich ganz toll und ganz wichtig. Natürlich kommen, ich habe auch Rosamunde Pilcher vorher gesehen, natürlich kommen wir jetzt Wir sind dankbar über das Seil, was uns zugeworfen wird, ne? So vom Tatort. So dass wir aus diesem Pilcherloch rauskommen. Aber deswegen kann ich ganz schlecht beurteilen, ob das wirklich so gut ist, wie ich das in dem Moment erlebe. Aber ich finde, Ulrich Tukur hat eine unglaublich geile Qualität. Mhm. Der nimmt sich ernst, nimmt die Rolle ernst und hat ein wirkliches Interesse daran, der Szene genau das zu geben, was sie braucht und rauszufinden, wo sind denn die Momente in der Szene? Was muss ich denn eigentlich erzählen? Und ich war so geflasht von der Verhörszene der ersten. Die beiden Kommissare, die echten Kommissare, die da kommen, sind natürlich auch so ein bisschen so Typen, die auch nicht realistisch sind. Typische Tatort-Kommissare, würde ich sagen. Das ist zumindest so, was ich von Tatort kenne. Aber das Geile ist, das Verhör, was mit Tukur stattfindet. Tukur konnte vorher in den Tatorten ganz oft sich angucken, wie Gastschauspieler gekommen sind und sich haben verhören lassen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er sich jahrelang gedacht hat, nee, das muss man anders machen. Und jetzt die Gelegenheit hatte, selbst als Verhörter zu Verhörender da zu sitzen und spielt das unglaublich gut und geil. Die Entwicklung von, hä, was denn hier los? Wie jetzt? Moment. Ich verdächtig? Was ist jetzt los? Wo sind wir denn hier gelandet? Hallo? Und dann wirklich ganz, ganz natürlich an den Punkt kommt, wo er dann auch mal laut wird und ganz natürlich wieder zurückgeht und alles aus einer Palette, wie so ein Maler aus einer Palette spielt, die irgendwie sich ganz natürlich ergibt. Vermisse ich ganz oft bei solchen Sachen. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass das vom Drehbuch wirklich schön geschrieben ist, dass wir die Perspektive von Tukor haben, aber nicht alles von ihm erfahren, was in ihm vorgeht. Das heißt, wir sehen irgendwie, wie er offensichtlich ratlos ist. Wir glauben ihm auch diese Ratlosigkeit. Ja. Aber es gibt immer Momente, wo deutlich wird, dass dieser Tukor, Tukor, ich muss so aufpassen, dass ich nicht Moreau sage, offensichtlich mehr weiß, als wir geahnt haben. Zum Beispiel in der Szene, in der er das Geld von dem Toten aus seinem Hotel rausnimmt, sehr zielsicher aus dem Luftschacht und dann vergräbt und wir wissen nicht genau, was er macht und gehen davon aus, oh, hat er doch Dreck am Stecken, weil es wird seine Perspektive gezeigt, also die Perspektive eines Unschuldigen, aber wir als Publikum kriegen immer wieder erzählt, okay, er weiß vielleicht doch ein bisschen mehr, als wir wissen und er ist nie ganz entlastet, obwohl wir seine Perspektive wahrnehmen und seine Ratlosigkeit und auch sein Irren durch die Sets und durch das Hotel und das erzeugt eine schöne, paranoide Atmosphäre, die mir wirklich gut gefallen hat. Ja. Und was dann natürlich auch typisch Tatort ist, dass dann anfängt langsam so, jeder könnte verdächtig sein. Es gibt diesen Jens Hochstedt, der Redakteur, offensichtlich eine Anspielung auf den tatsächlichen Redakteur Jörg Himmstedt. Ja. Der ja auch für diesen Tatort zuständig ist. Also er hat sich selbst sozusagen einmal, musste diese Pille schlucken, sich selbst dabei zuzusehen, in einer Variante seiner Person. Ich glaube, er hatte sehr viel Spaß daran, auch diese Rolle zu schreiben. Und dann, der ist verdächtig, dann wird Martin Wood gewählt, irgendwann zum ganz großen Hauptverdächtigen, weil er Geldsorgen hat. Ja. Und Tukor halt ständig gefragt wird, wo das Geld ist. Und natürlich ist Tukor die ganze Zeit verdächtig. Ja. Und es ist schon am Anfang so angelegt, wir merken, es gibt hier irgendwie eine Metaebene und wir werden irgendwie noch ein Spiel mit Moreau und Tukor erleben im Laufe der Handlung. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, dass das kommt. Ich war an der Stelle dann schon überrascht, weil der Film das zu lange hat versickern lassen. Ja, das fand ich auch schade. Dann nicht mehr dran gedacht habe. Und dann bin ich halt drauf gekommen, ach ja, natürlich muss da jetzt Moreau kommen und Tukor verhören. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie das schon ein bisschen früher machen auch. Ja. Ich fand die Szene schön, wenn er am Anfang im Hotel wach wird und dann diesen Mantel hat. Und wie gesagt, ich kenne Moreau nicht, aber es war so klar, okay, das ist offensichtlich der Moreau-Mantel und wie er den fragend anschaut. Und okay, da ist offensichtlich irgendwie so ein Persönlichkeitsspaltungsding am Laufen. Tragen sie es in die psychologische Richtung, tragen sie es in die mysteriöse Richtung. Erstmal egal, das ist nett, das ist cool. Ja. Aber dann haben sie tatsächlich nichts mehr draus gemacht bis zum Ende. Es kommt, dieser Moreau wird am Anfang kurz angeschnitten. Wir sehen auch diese eine Moreau-Szene, die sie drehen. Und dann findet Moreau erstmal nicht mehr statt. Ja. Und es ist halt wirklich und das ist das, was ich meine mit, es ist ein bisschen brav, weil es gibt dann keine Metaebenenverwirrung. Wir wissen immer genau, wann wir im Film sind. Ja, das stimmt. Und wann wir in der Realität sind. Ja. Ja. Und auch wenn diese Filmszenen, die sie einfließen, sehr lustig sind, zum Beispiel ganz toll diese Autoszene mit Wolfram Koch und Martin Wuttke, wo sie drehen, Martin Wuttke spielt eine Gastrolle im Frankfurter Tatort, deswegen ist er eigentlich da. Das ist so geil. Und dann haben wir diese Szene, wo er ins Auto steigt und Wolfram Koch ihm die Waffe an den Kopf hält und improvisiert und sie finden es alle kacke, aber er will improvisieren, weil er will eine coole Rolle haben. Und dann treibt er noch seinen Schabernack mit Wuttke, indem er das Auto zumacht und Wuttke sich drüber aufregt. Das ist eine super Szene. Und das sind ganz realistische Sachen. Es ist so geil. Es passiert am Set. Und es sind immer die Leute, die irgendwie versuchen, aus einer Machtposition, die sie plötzlich haben, wie sie vorher nicht hatten, den entspannten Spaßmacher zu spielen. Der einfach was daneben ist. Aber es gibt diese Kollegen, oh mein Gott. Und das Geile ist, diese Szene in dem Auto kommt ja irgendwo her. Die haben ja vorher genau das gemacht, was immer am Set passiert. Du hast das Drehbuch, sitzt mit deinen Kollegen zusammen und fängst an zu lästern. Das ist auch total schlecht geschrieben. Wie kommt denn der von A nach B? Die Szene hat überhaupt keine Motivation. Dieser Typ, wie soll ich denn das machen? Guck dir mal diesen lahmen Dialog an. Nee, das machen wir alles anders. Das ist großartig. Ja. Das ist ganz toll geschrieben. Und deswegen auch so wahnsinnig schön hergeleitet, dass er dann im Auto sitzt und ihm irgendwelche Scheiße erzählt, während er die Waffe an die Schläfe hält. Und man sich denkt, völlig drüber. Der Schauspieler hat sich wieder gedacht, er könnte irgendwie alles umschreiben. Ja. Weil er der bessere Drehbuchautor ist. Großartig. Ich hätte mir bei der Szene zum Beispiel gewünscht, so lustig sie war und so unterhaltsam sie war, bei der hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass sie es so inszenieren, dass man am Anfang nicht weiß, dass es ein Film ist. Und vielleicht dann auch nochmal eine Szene reinbringen, wo man denkt, es wäre ein Film und dann stellt man fest, es ist doch Realität. Ja. So diese klassischen Chancen, die man eigentlich beim Metafilm hat, dass man sich als Zuschauer unsicher fühlt. Mhm. Und diese Unsicherheit hatte der Film leider überhaupt nicht. Nee. Obwohl er sie am Anfang aufgebaut hat. Ich find's toll, wenn in der ersten Szene ist Tuco dann als Moreau am Tatort. Mhm. Und zwar ist es so inszeniert, dass wir es wirklich wie ein Tatort-Film sehen, weil es ist mit Schnitten auch. Mhm. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass wir am Set sind, aber dann gibt's diesen Moment so und Schnitt und wir erfahren, wir sind am Set. Ja. Und das ist toll, diese Verwirrung mit dem Zuschauer spielen. Mhm. Du weißt jetzt nicht, ist es Film, ist es Realität. Und das ist die einzige Szene, bei der er das macht. Bis auf am Schluss dann, was ich übrigens ganz toll fand, aber da kommen wir später dazu. Und ich sehe in diesem Film so oft diese Chancen, damit zu spielen. Mhm. Und er macht es aber einfach nicht, sondern die Handlung ist dann halt wirklich, Tuco wird des Mordes verdächtigt, wir haben die beiden Polizisten, die ihn verhören. Ja. Er hat offensichtlich das Geld von dem Toten und er kriegt auch irgendwie mit, er war mit dem Toten in der Nacht unterwegs, kann sich aber nicht erinnern und beschließt dann zusammen mit Wolfram Koch, der wirklich toll ist, wie er sich selbst spielt, auch dem Ganzen hinterher zu recherchieren und versucht selbst ein bisschen den Kommissar zu spielen, indem sie tatsächlich dann sich sogar als Polizisten verkleiden, um an die Überwachungsbänder zu kommen und in Erfahrung zu bringen, was ist in dieser Nacht geschehen, wer will mir einen Mord anhängen und warum. Ja. Ganz toll. Es gab übrigens die Sorge dann doch bei dem ein oder anderen Schauspieler, dass die Leute glauben könnten, dass sie wirklich so sind. Weil Wolfram Koch ist natürlich überhaupt nicht so, wie er sich selbst spielt. Und die sind alle nur eine Version ihrer selbst, die eigentlich wiederum eine Rolle ist. Das funktioniert natürlich nicht, sich selbst zu spielen. Ja. Aber es ist toll. Wenn ich sowas sehe, gewinnt diese Person einfach nur Sympathiepunkte, weil man muss sehr viel Selbstironie haben, um eine überzeichnete Version von sich selbst zu spielen. Ja. Und da ist auch Martin Wuttke sehr groß in meinem Ansehen gestiegen. Ja. Niemand, der damit gespielt hat, darf sich zu ernst nehmen. Ja, absolut. Und dann möchte ich auch gerne noch diese ganzen Produktionsinterner. Die sind da, ich weiß nicht, wie viel man von dem Dialog versteht, aber die haben danach erstmal dieses Gespräch im Büro, bevor die Polizisten kommen und die anderen dann abhauen. Was machen wir denn jetzt? Dreharbeiten abbrechen? Wir können jetzt so nicht weiterdrehen. Können wir vielleicht hier im Produktionsgebäude, der Regisseur sagt, ach, lass uns hier in der Redaktion arbeiten oder wo die da sind. In der Kantine. In der Kantine drehen und wir machen und dann schaufelst du dir das Zeug rein und der kommt und du schaufelst und die ganzen Ideen und nein, wir machen jetzt erstmal Nachsprecher. Man weiß überhaupt nicht, was Nachsprecher sind, wenn man nicht mit Film zu tun hat. Nachsprecher sind, wenn der Ton etwas Bestimmtes nicht richtig erwischt hat. Wenn ich zum Beispiel zu weit weg bin von der Kamera und der Ton eigentlich gar nicht, der wäre im Bild, wenn er mich ordentlich aufnehmen wollen würde. Also hat man mich zwar verkabelt, ich habe ein Funkmikro unter der Kleidung, aber da ist die Qualität nicht. Das hat geraschelt, weil die Kleidung drauf war und so. Also muss man das nochmal nachsprechen, was dann im Set nicht richtig aufgenommen wurde. Also geht man wenn man jemanden synchronisieren würde, geht man ins Studio, sprich diesen Satz nochmal nach, der unsauber war. Und natürlich, es ist völlig natürlich. Ja, na klar macht man dann Nachsprecher. Ja, absolut. Und das ganze Gespräch ist total realistisch. Es ist auch großartig. Es ist ein bisschen überspitzt und so, aber es stimmt alles. Und ich bin so froh drum. Auch diese Eitelkeit, die Tuco dann spielt, dass er Angst hat, dass er ersetzt werden könnte. Ja! Und natürlich sieht er irgendwie, sie planen doch mich zu ersetzen. Sie wollen einen anderen Kommissar. Natürlich, der wird paranoid mehr und mehr. Das ist total großartig. Und was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn sie wissen, dass ihr Hauptdarsteller des Mordes verdächtig wird. Ja. Dass sie drüber nachdenken, ey, wir müssen diesen Tatort irgendwie hinkriegen. Was machen wir denn jetzt? Wie der Redakteur haben hier irgendwann sagt, du warst es ja nicht, oder? Oder? Und selbst wenn du es warst, wir haben ganz tolle Anwälte. Und dieser Hallo Hessen-Auftritt? Ja. Von den neuen Kommissaren, wo die beiden da sitzen und er wieder mit seiner Waffe anfängt. Wie verhält man diese Waffe? Und sie dann irgendwie am Ende noch, bevor sie da rausgehen aus der Situation, peng, peng, peng sagt. Ganz böse Persiflage auf diese Morgenmagazine, wo dann irgendwelche Schauspieler dann noch da sitzen auf dem Sofa und dann irgendwelche dämlichen Fragen beantworten. Und Promotour. Promotour. Das ist geil. Das haben sie auch wirklich gut gemacht, dass sie sich nicht auf diesen einen Tatort beschränkt haben, sondern dass sie dann den Frankfurter Tatort drin haben, die Hessener Konkurrenz, dass sie Martin Wuttke drin haben, der den Leipziger Kommissar gespielt hat und dass sie offensichtlich auch immer mal wieder diese kleinen Verbalattacken gegen andere Tatorts machen, zum Beispiel ganz klassisch, wenn sie sagen, nicht mit Humor, weil wir sind nicht, wir Burner? Ja genau, wir sind ja nicht hier in Dingens. Wir können keinen Humor reinbringen, wir sind nicht in Münster. Wir sind nicht in Münster, sagen sie, glaube ich, ja. Ganz toll. Und auch, dass dieser Streit, der angedeutet wird zwischen zwischen Tukur und dem Produktionsassistenten oder wer das ist, der gestorben ist, dass es darum ging, dass er morgens nicht den Wohnwagen, die Heizung angemacht hat. Das ist auch etwas, was ich sehr gut kenne. Ja. Aber als Zuschauer denkt man dann, boah, was für ein Arsch, dass der deswegen so ein Fass aufmacht. Ein bisschen verstehen kann ich's. Aber naja. Auch ganz toll, seine Assistentin Magda Wächter, die von Barbara Philipp gespielt wird. Barbara Philipp spielt sich natürlich auch selbst und ist voll genervt von Tukur, weil offensichtlich ist sie halt nicht so eine große Schauspielerin wie er und sie sagt, ey, ich muss jetzt hier weg, ich muss auch andere Projekte machen, ich muss mein Leben finanzieren und du verdienst vielleicht genug, aber ich nicht. Und wie sie mit der Agentin oder mit dem Agenten telefoniert und sagt, der Tukur spielt alles rauf und runter, ich könnte doch auch mal hier und dann will so ein Arthouse-Film und sie wird immer kleiner mit ihren Ansprüchen, weil es immer offensichtlich, es ist alles nicht möglich. Ganz toll. Ich will so schöne Situationen ganz gut beobachtet, wie das alles läuft. Das Schöne ist, die Idee kam ja ursprünglich bei so einem Besäufnis von Ulrich Tukur und einem, weiß ich nicht, in der Produktion, mit einer Produktion oder mit einem Regisseur, ich bin mir ganz sicher. Und da saßen die zusammen und haben wirklich einfach in einem Besäufnis diese Idee einmal gehabt und aufgeschrieben und dann gepitcht und sind auch nicht sofort auf offene Ohren gestoßen, sondern mussten da schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber es ist geil, dass du als Schauspieler mit einem Regisseur zusammensitzen kannst und sagen, komm, wir machen mal hier einen Sohn. Ja. Toll. Ja. Es wirkt auch tatsächlich so, also so wie sie sich gegenseitig persiflieren und wie sie miteinander reden und wie sie auch offensichtlich die Leute dran gekriegt haben, sich selbst zu spielen, es scheint schon eine kleinere oder größere Familie zu sein. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, wenn die mehrere Wiesbaden-Tatort im Jahr machen, das wird wahrscheinlich immer ungefähr dasselbe Team sein. Ja. Und dann kennen die sich auch und offensichtlich wird es auch nicht groß in Frage gestellt, dass Tukur mit dem Regieassistenten unterwegs war dann. Also offensichtlich gibt es da keine Berührungsängste. Und das wirkte insgesamt sehr sympathisch, halt wirklich wie eine große Familie, die hier Spaß hat, indem sie sich gegenseitig veralbert. Und jeder kriegt so ein bisschen sein Fett weg. Und das war eine sehr sympathische Inszenierung. dieser riesige satirische Mittelblock ist wirklich witzig. Es schwächelt dann halt immer so ein bisschen, wenn es zur eigentlichen Kriminalhandlung kommt. Ja, das stimmt. Mit diesen Typen in den Schweinemasken, die ihn entführen. Es passiert ja auch tatsächlich nicht viel. Und die wollen das Geld haben. Er versteckt das Geld und er forscht dann halt hinterher, was ist passiert und ist dann mit Koch zusammen unterwegs. Mhm. Und sie kriegen halt raus, dass sie in dem Casino waren, dass sie von den Kameras beobachtet wurden, dass Christoph, der gestorben ist, an dem Abend sehr viel Geld gewonnen hat. Mhm. Und dass es offensichtlich irgendwie eine Bande gibt in diesem Casino, die Leute beobachten und die sich Leute herausgreifen, die was gewonnen haben, um das Geld zu erleichtern. Mhm. Und das ist irgendwie so, dahin läuft dann einfach die Kriminalhandlung. Und dann gibt es auch eine Erpressung von diesen Typen anscheinend, in denen zur Geldübergabe nimmt Tukur dann noch wieder Koch und Wuttke mit. Das ist auch eigentlich ein schönes Trio. Das ist schon witzig. Ja. Immer wenn die miteinander interagieren, ist es witzig. Mhm. Und dann geht's aber halt auch wieder weiter mit der Krimi-Handlung. Und man denkt so, ey, ja, vielleicht wäre es auch ohne Krimi gegangen. Oder mit ein paar mehr Meta-Ebenen. Weil der Krimi-Plot ist dünn. Ja, und der löst sich auch am Ende so ganz seltsam auf, wo man gar nicht, also es ist keine echte Es ist kein befriedigender Krimi in der Form. Nee, überhaupt nicht. Muss man sagen. Das macht auch irgendwie verständlich, warum die Fans vom Tatort so drauf reagiert haben, weil die haben wahrscheinlich mehr Krimi erwartet und mehr Thriller. Ja. Ich hätte das tatsächlich gelöst, indem ich den Krimi ersetzt hätte durch mehr Mysteriöses und durch mehr Metareflexion. Ja, vielleicht, ja. Das hätte meiner Meinung nach diesem Plot gut getan, weil das hätte besser zu dem Satirischen ergänzt, weil eine Geschichte um eine Bande, die im Casino ist und Leute ausraubt, die im Casino gewonnen haben, es ist so ein bisschen lame. Und es klingt nach so einer typischen deutschen Krimi-Handlung, die am Reißbrett entstanden ist. Ja. Genau. Die hätten sie einfach komplett rauslassen können und viel mehr stattdessen, dann hätten sie auch ein bisschen mehr Zeit gehabt und hätten ein bisschen mehr mit dem Medium spielen können. Ja. Und wenn wir schon bei Kritik sind, es ist ein Sausage-Fest. Es sind eigentlich fast ausschließlich Männer, die wichtige Rollen spielen. Ja. Es ist, Barbara kommt fast gar nicht zum Tragen, die Schauspielerin, die Kollegin von ihm. Ja. Und das ist sie ist schade. Sie ist auch offensichtlich bei Moreau selbst, ist sie auch nur eine Assistentin. Was ich auch komisch fand, weil ich dachte, eigentlich wäre so dieses klassische Tatort-Duo Ermittler und Ermittlerin, was man ja oft findet, wäre so, dass die auf einer Ebene sind. Aber das scheint ja ganz krass zu sein, dass sie ganz klar die Untergebene von Moreau ist und dass sie wirklich einfach nur Bürojob macht eigentlich. Ja. So die Moneypenny so ein bisschen. Ja. Ja, nee, es ist oft in Tatort so, Ballhoff und Schenk und ne, diese ganzen Duos, aber in dem Falle glaube ich auch, wenn ich es richtig sehe, ist Moreau so der Einzelgänger, der aber auch dadurch, dass es einfach ein experimenteller Tatort ist quasi, jedes Mal das anders gelagert ist sowieso. Von Valulis gibt es ein sehr schönes Video, der typische Tatort. Ja, stimmt. Fünf Minuten oder so. Ja. Auf jeden Fall sehenswert. Findet ihr bestimmt bei YouTube. Guckt euch das an. Ja. Da erziehe ich mein Wissen, was Tatort betrifft. So ein bisschen Milieustudie. Ja. So ein bisschen persönliches Drama. Ja. So ein bisschen ein Erstverdächtiger, der es am Schluss dann doch war. Genau. Nachdem er komplett entlastet wurde ganz am Anfang. Ja. Ja. Sollen wir zur Metaebene kommen zum Ende oder wolltest du noch was zum Mittelteil sagen? Bevor wir zum Ende kommen, unser Top 3 machen, damit wir so ein bisschen Metaebenen. Genau, richtig. Das ist so ein retardierendes Moment. Also, um jetzt hier eine Metaebene aufzubauen, wir bringen unsere Top 3 immer ganz spontan rein. Normalerweise. Irgendwie mittendrin schreit dann jemand, Moment, jetzt! Manchmal klappt es überhaupt nicht, manchmal müssen wir die dann am Schluss noch dran klatschen. Diesmal hat es geklappt, wir sind bei Metaebenen und Jingle. Unsere Liste. Sehr schön, das heißt, wir haben eine Top 3 Meta-Filme. Ja. Ja. Filme über Filme, Filme in Filmen. Ich bin sehr gespannt, was du beizutragen hast. Das ist ein tolles Thema. Es gibt viel zu wenig Metafilme, meiner Meinung nach. Ich liebe es immer, wenn die vierte Wand gebrochen wird, wenn Filme auf sich selbst referieren. Ja, und es ist ein bisschen schwierig gewesen dadurch auch, weil es gar nicht so viele Filme gibt. Es gibt zu wenige, ja. Warum? Definitiv. Traurig. Gute Frage. Voll traurig. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben dann auch, also ich glaube, in jeder Produktion, während der Produktion, gibt es mindestens 5 Ideen, die von irgendwelchen Leuten jongliert werden, die Metafilme sind. Aber die werden nicht umgesetzt. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Filmbranche zu viel Angst hat, zu selbstreferenziell zu werden irgendwann. Ja, vielleicht. Ja. Oder es ist auch immer so ein bisschen eine Angst, die ich sehr gut verstehen kann. Manchmal wird so Künstler und Künstlerinnen nachgesagt, wenn sie keine Ideen mehr haben, schreiben sie drüber, dass sie keine Ideen mehr haben. Ja. Und das ist natürlich auch immer eine Gefahr, die besteht, wenn man einen selbstreferenzierenden Film macht, dass es tatsächlich so ein Künstlergewichse ist. Ja, genau. Und der Schauspieler muss jetzt auch noch sich selbst spielen, genau, damit er genug Aufmerksamkeit bekommt. Hast du Honorable Mentions? Fang du mal an. Ich muss erstmal meine Reihenfolge festlegen, um dann zu wissen, was überhaupt Honorable Mention bleibt. Ich habe 2 Honorable Mentions. Mhm. Zum einen, den habe ich zu den Honorable Mentions gepackt, weil ich schon sehr oft, oder weil ich ihn zumindest in der Vergangenheit schon mal erwähnt habe. Ja. Hier im Podcast. Inland Empire von David Lynch. Ah ja. Dem das wirklich gut gelingt, dem Zuschauer den Boden unter den Füßen wegzuziehen, in dem nie ganz klar ist, was wir jetzt sehen, ist das gerade gefilmt oder ist das echt? Was kulminiert in einer unfassbar bewegenden Sterbeszene unserer Protagonistin, die wirklich lange dauert und dann endet mit einem Cut und die Protagonistin tritt aus ihrer Rolle raus, ist aber immer noch von der Rolle vereinnahmt. Großartiger, düsterer, surrealer Film, der mit dem Meta-Element nicht ironisch spielt, sondern das benutzt für einen wirklichen Albtraum. Okay. Eine Frau verliert sich in ihrer Filmrolle und das wird radikal umgesetzt, indem sie selbst nicht mehr weiß, was Film und was Realität ist. Oh. Und wir als Zuschauer auch nicht. Ja. Und meine Nummer 4, beziehungsweise meine zweite Honorable Mention, auch nur Honorable Mention, weil er nicht so doll spielt mit diesem Metafilmchen, sondern weil einfach nur eine tolle Liebeserklärung ans Filmemachen ist, Die amerikanische Nacht von Truffaut aus dem Jahr 1973. Ein Film übers Filmemachen, der einfach einer großen Filmproduktion folgt und wirklich schön ist und auch witzig ist und auch ironisch ist, indem er all die Macken am Set darstellt, aber der nicht wirklich so eine krasse Metaebene aufmacht, sondern einfach ja, das Filmgeschäft beleuchtet. Okay. Na, ich habe als Honorable Mention Blazing Saddles, den wir schon behandelt haben, der einfach einmal ganz am Ende total ausrastet, was das betrifft. Was für ein Finale. Also ich meine, Mel Brooks hat es immer drauf, irgendwelche Kommentare zum Film, den er gerade macht, zu bringen. Aber in diesem Fall, er rastet da voll aus und geht da durch die Sets, in denen gerade ganz andere Filme gedreht werden und solche Sachen. Die Cowboys reißen die Kulissen ein und prügeln sich dann durch Hollywood. Das ist was für ein Ende, super. Und sie gehen ins Kino, um sich den Film anzugucken, den sie gerade gedreht haben und zu sehen, wie er denn endet. Ja. außerdem hätten wir da Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Was im Grunde ein Kommentar auf eine eigentlich nie existente Version eines Hollywood ist. Ja. Aus den 50ern. Ja. Und also, tolles Spiel mit dem Filmgeschäft auch. Ja, ja, ja. Vor allem die Szene, in der Brad Pitt sich mit Bruce Lee streitet. Ja. Was für eine krasse Szene. Okay. Platz 3, willst du anfangen? Ja, mein Platz 3 ist Adaptation aus dem Jahr 2002. Da habe ich auf Platz 2. Ja. Toller Film. Bitte erzähl ein bisschen was darüber. Kaufman, Charlie Kaufman soll, und das ist Realität, das ist die Entstehung des Films, soll ein Drehbuch schreiben, und zwar für eine Verfilmung des Buches Der Orchideendieb, was so eine Art Thriller-Drama über Leute, die mit Orchideen Obsessionen haben, zu tun hat. Und er weiß nicht, wie er das schreiben soll. Also jetzt kommt das Künstlergewichsen, ne? Ja, ja, genau. Also schreibt er sich selbst in die Geschichte rein. Was wir als Zuschauer sehen, ist dieser Film, der daraus entstanden ist, wo Charlie Kaufman, gespielt von Nicolas Cage, zusammen mit seinem Zwillingsbruder, der nicht existiert, Drehbücher schreibt. Und dann halt dieses Drehbuch schreibt, wo er sich selbst in den Film reinschreibt und dann aber auch einem Komplott der Autorin dieses Films auf die Schliche kommt. Und was ein super witziger Mindfuck. Du weißt am Ende nicht mehr, was, wie, wo, wer, hä? Ja, was ist jetzt, was stimmt jetzt und was stimmt nicht? Genau. Und wer gegen wen und warum? Tolles Spiel mit Realität und Fiktion. Ja. Dein Platz 3. Okay, mein Platz 3 wäre Spaceballs. Ah, ja. Auch Mel Brooks. Natürlich. Und Mel Brooks macht das ja immer in allen Filmen. Und ich habe Spaceballs reingemacht, statt Blazing Saddles, zum einen, weil wir Blazing Saddles besprochen haben und zum anderen, weil Spaceballs der erste Film ist, wo ich das so richtig geil erlebt habe als Kind. Ich habe diesen Film gesehen und es gibt diese Szene, wo sie vor den Fernsehern stehen und aus der Videokassette irgendwie rauslesen wollen, wie das jetzt weitergeht im Film. In dem Film, in dem sie gerade sind. Wann? Jetzt? Jetzt? Jetzt? Wir sind jetzt im Jetzt. Und es ist wirklich für so eine alberne Parodie, es ist ein extrem intelligenter Mindfuck, der da stattfindet. Toll. Ganz toll. Instant-Videos. Wir sehen den Film, bevor er fertiggestellt wurde. Ganz, ganz toll. Und später ja auch, es gibt auch verschiedene andere Szenen, wo einfach auf den Film referiert wird, den man gerade sieht. Wenn sie mit dem Lichtschwert kämpfen und er zufällig den Ton mahnt. Genau, solche Sachen. Ganz toll. Ja, Spaceballs. Mein Platz 2 ist ziemlich unbekannt. Und ein Film, der auch keine guten Kritiken gekriegt hat, als er rauskam. Der sehr schräg ist und sehr experimentell. The Last Movie von Dennis Hopper. aus dem Jahr 1971. Ich glaube, die Kritik war sich damals einig, dass das Ding einfach nur ein selbstverliebter Experimentalfilm ist, in dem Dennis Hopper, der damals gerade durch Easy Rider so zur Bekanntheit gekommen ist, einfach mal so ordentlich künstlerisch masturbieren will. Okay. Es geht darum, dass in Peru ein Western gedreht wird, in einem abgelegenen Dorf. Und im Zentrum steht der Stuntman dieses Films. Mhm. Und, okay, also es passiert viel, er lernt eine Frau kennen und er hat irgendwie keinen Bock mehr, Filme zu drehen, und er weiß nicht genau, wo er hin will, und er zieht dann mit dieser Frau einfach raus, aber das ist alles nicht so wichtig. Was ganz toll ist an diesem Film ist, dass gezeigt wird, sie sind in diesem abgelegenen Dorf, und die Leute in diesem Dorf verstehen das Konzept Film nicht so richtig und denken, das, was sie sehen, diese Schießereien von den Cowboys und die Gewalt, wäre echt. Und dann fangen sie an, ihren eigenen Filmdreh zu starten, weil sie das, was Hollywood ihnen davor macht, imitieren wollen. Und dann bauen sie sich eine Kamera einfach nur so aus Holz zusammen und fangen an, einen Film zu inszenieren, in dem sie sich gegenseitig umbringen. weil sie halt Film machen. Sie machen halt das, was sie vorher gesehen haben, wo die aufeinander geschossen haben, wo die sich gegenseitig umgebracht haben. Okay. Und das machen sie dann in echt. Und sie versuchen irgendwie, dann versucht dieser Stuntman, der da im Mittelpunkt ist, versucht den irgendwie zu überzeugen, dass das falsch ist, was sie da machen, dass der Film so nicht funktioniert. Und er wird dann da aber irgendwie reingezogen. Dann gibt's noch so einen kleinen Subplot. Und es endet dann damit, dass nicht mehr so ganz klar ist, ob das immer noch echte Gewalt ist oder ob sie damit spielen. Und dieser Stuntman wird dann in den Film hineingezogen und wird quasi gezwungen, da mitzumachen, obwohl das kein richtiger Film ist, sondern echte Gewalt, die stattfindet. Und es ist ein ziemlicher Mindfuck. Okay. Es ist ein sehr spröder Film. Okay. Aber super interessant auch, weil er einfach so ein ästhetisches Gefühl von dem Hollywood von damals, von diesem New Hollywood repräsentiert, dass man wirklich mal alles ausprobieren kann. Das ist kein perfekter Film, ne? Der ist holprig, der ist ein bisschen trashig, der ist ein bisschen drüber und drunter und irgendwie. Aber ein wirklich, wirklich, wirklich spannendes Filmexperiment. Ich glaube, ich habe den gesehen. Ah. Ich erinnere mich gerade, und zwar aber gar nicht so lange her, hier im Filmkunst. Wo ich dann gesessen habe, auch wieder mit meiner Begleitung alleine, und wir die ganze Zeit dachten, hä? Was passiert da gerade? Wir nicht ganz sicher wussten, ob wir am Ende dann die gute Entscheidung war, da reinzugehen, oder ob das eher eine schlechte Entscheidung war. Es ist nicht einfach nur ein guter Experimentalfilm. Er ist wirklich holprig, er ist wirklich merkwürdig, er trifft manchmal den falschen Ton, er hat halt so dieses 70er-Jahre-Flair. Und auch die Männer sind sehr drüber und die Frauen, das Frauenbild ist nicht gut. Genau, und genau. Solche Sachen. Aber er ist ein wirklich interessantes, spannendes Experiment, wie Film wirkt und wie Film verstanden wird, und stellt sowohl die Filmschaffung als auch die Filmrezeption immer so ein bisschen in Frage, und ich finde ihn total faszinierend. Krass, irgendwie ein krasser Film einfach. Ja. Ich muss jetzt an Who Killed Don Quixote denken, der ja auch ein bisschen Meta ist, ne? Definitiv, ja. Und der ja auch so dieses Filme machen und dann falsch verstanden und dann in der Figur verloren und so. Das ist schon so ein bisschen in die Richtung geht das. Ja, es geht in die Richtung. Es trägt auch eine ähnliche Verzweiflung, auch so eine ähnliche apokalyptische Verzweiflung mit sich. Genau. Den du ja nicht so geil fandst. Nee. Aber wir haben darüber gesprochen, wenn ihr eine Episode euch anhört, Don Quixote de la Mancha. The Man Who Killed Don Quixote von Terry Gilliam. Wir reden drüber in einer sehr alten Episode. Ja, und Plor war nicht so begeistert, aber ich fand den ganz cool. Ja. Ja. Wir hatten ihn beide vorher nicht gesehen und ich habe ihn vorgeschlagen, lustigerweise, weil ich ihn auf meinem To-See-Stapel hatte und unbedingt sehen wollte. Welcher Platz war das? Mein Platz 2, dein Platz 2 ist Adaptation. Du kannst gerne nochmal was dazu sagen. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Nö, wir haben eigentlich, du hast jetzt viel dazu gesagt. Das hier ist alle, glaube ich, fast. Es tut mir sehr leid. Soll ich noch welchen machen, Flor? Das reicht vollkommen. Danke dir. Okay, tut mir leid, dass ich dir den Platz 2 weggenommen habe. Ich glaube, den Platz 1 nehme ich dir nicht weg. Jetzt bin ich gespannt. Mein Platz 1 ist ganz klar wahrscheinlich einer der ersten Metafilme, die ich überhaupt gesehen habe. The Player von Robert Altman. eine... Sag mir gar nichts. Tatsächlich total, zumindest was Genre betrifft, ähnlich wie dieser Tatort, eine Mischung aus Thriller und Satire. Ein ziemlich, naja, so halb erfolgreicher Filmproduzent wird erpresst und bekommt Drohbriefe von jemandem, dessen Drehbuch er offensichtlich abgelehnt hat und der ihm jetzt droht, ihn zu töten. Und er forscht danach und hat den vermeintlich Verdächtigen gefunden und trifft sich mit dem und im Streit bringt er ihn um. Oh. Und dann wird gegen ihn ermittelt und er versucht das halt zu verschleiern. Das ist so die Thriller-Handlung. Und gleichzeitig kriegt er mit, dass er den Falschen umgebracht hat, weil der Typ, der ihn umgebracht hat, immer noch lebt und ihm weiter diese Postkarten schickt, wo er bedroht wird. Ja. Das ist die Thriller-Handlung. Und daneben läuft eine ganz großartige Satire auf das Filmgeschäft. Und Robert Altman, der ja wirklich so ein Veteran des New Hollywood war, der in den 70ern ganz viele großartige Filme gemacht hat, hatte so einen Moment, wo er sehr lange sehr frustriert war vom Filmgeschäft und auch nicht wirklich viele Filme produziert hat, sondern Regie geführt hat, sondern eher so im Fernsehen tätig war und hat sich dann auch ständig abfällig über Hollywood geäußert und über die ganzen Machenschaften und so hinter den Kulissen. Und das ist so ein bisschen seine Rache daran. Ein wirklich makaberer, lustiger, düsterer Film über das Filmbusiness. Und er hat es geschafft, so viele Leute dazu zu kriegen, da mitzumachen. Das Ding ist voll mit Cameo-Auftritten von Schauspielern, die sich selbst spielen. Wow. Also Harry Belafonte, Cher, James Coburn, John Cusack, Peter Falk. Krass. Jeff Goldblum, Elliot Gould, Angelica Houston, Jack Lemmon, Andy What? McDowell, Malcolm McDowell, Nick Nolte, Burt Reynolds, Fuck. Bruce Willis, Julia Roberts. Okay, den muss ich sehen. Susan Sarandon, Patrick Swayze, Rod What? Steiger, Robert Wagner. Und ich habe jetzt nur gerade die gelesen, die mir als erstes am bekanntesten vorkamen. Es ist ein Aber Patrick Swayze in den 70ern? Nee, 90er. Ach der so. Film, Robert Altman hat in den 70ern experimentelle Filme gedreht, so ja. New Hollywood Filme und hatte dann auch irgendwann den Ruf, Geldverbrenner zu sein, weil er auch gesagt hat, ey, ich drehe euch jetzt einen total tollen, klassischen Noir-Thriller und dann hat er einen Film gedreht, in dem der coole Noir-Detektiv eine totale Nulpe ist und nur durch die Gegend stolpert. Okay. Und so hat Robert Altman immer seine Filme gedreht. Er hat gesagt, ich drehe euch jetzt einen tollen Psycho-Thriller und dann hat er einen Film gemacht, den kein Mensch verstanden hat. Also Spike Jonze. Ja, so ein bisschen, genau. Und er hatte halt dann auch nicht so viel Erfolg beim Publikum. Wahrscheinlich war er deswegen auch sauer auf Hollywood. Mm. The Player ist einer von seinen späteren Filmen, 1992. Ah, okay. Und das ist, der ist so witzig. Und natürlich wird die Metaebene dann auch nochmal weitergetrieben, weil tatsächlich will ich da jetzt nicht spoilern. Okay. Es gibt eine ganz tolle Szene, weil sie diskutieren die ganze Zeit über ein Drama. Sie wollen ein Drama inszenieren, das gegen die Todesstrafe ist. Mhm. Wo es darum geht, dass eine Frau als Unschuldige auf dem, nicht auf dem elektrischen Stuhl in einer Gaskammer landet. Mhm. Und dann reden sie die ganze Zeit drüber, dass sie das bloß nicht Hollywood sein soll, bloß nicht zu kitschig, bloß nicht zu dramatisch. Und es wird ständig drüber geredet und es werden immer wieder Ideen reingeworfen. Da sagen sie, nein, nein, nein, wir wollen keine Stars und so weiter. Und dann ganz am Schluss sieht man, wie der fertige Film aussieht. Und dann ist es mit Bruce Willis und Julia Roberts. Und Bruce Willis rettet in letzter Sekunde Julia Roberts aus dieser Gaskammer und trägt sie raus, während sie so halb benommen sagt, wo warst du? Und Bruce Willis haut den coolen One-Liner raus, ich habe im Stau gesteckt, Baby. Das ist dann so das Ergebnis. Und der Film steckt voll von diesen Momenten, wo sich so super toll über das Filmgeschäft lustig gemacht wird. Geil. Großartiger Film. Oh mein Gott. Unbedingt sehen. The Players. The Player. Oder ohne Singular. Okay. Gut. Mit Tim Robbins. Und Whoopi Goldberg als Detective, die gegen Tim Robbins ermittelt. Okay. Mein Platz 1. Being John Malkovich. Oh ja. Schön. hatten wir darüber schon mal geredet und da habe ich mich daran erinnert und habe dann nochmal so ein bisschen recherchiert und mich nochmal daran erinnert, wie krass dieser Film eigentlich ist. Was der da. Es gibt diese krasse Szene, wo er wirklich in diesem Restaurant oder was das ist. Alle Figuren spielt? Malkovich. Super. Das ist krass, Mann. Und, Wahnsinn. Ja, und Spike Jonze und Charlie Kaufman zum Zweiten, ne? Ja, stimmt. Genau. Wahnsinn. Oi, oi, oi. Schöne Kombi, die beiden anscheinend. Also, aber Charlie Kaufmann ist allgemein so ein krass. Wahnsinn. Was der für Sachen gemacht hat. Der hat krasse Sachen gemacht. Und ich mag ihn auch als Regisseur. Als Regisseur wurde er ja teilweise so ein bisschen weniger gut wahrgenommen, weil die Leute gesagt haben, dass er als Regisseur zu sehr am Rad dreht und zu wenig Humor hat. Mhm. Synecdoche New York und Anomalisa und der letzte war I'm Thinking of Ending Things. Die waren alle sehr, sehr depressiv. Offensichtlich hat Spike Jonze für den Humor gesorgt in Charlie Kaufmans Film. Okay. Als er nur Drehbuchautor war und als er jetzt, wenn er jetzt Regie macht, sind seine Filme halt nicht mehr lustig, aber immer noch unglaublich gut und sehenswert. Okay. Krass. Okay. Ja, das waren unsere Top 3 Metafilme. Metafilme. Und wir springen wieder zurück in den Tatort. Der, achso, was ich eigentlich. Hast du gerade bei einer digitalen Aufnahme ein Spulgeräusch von einer Kassette simuliert? Du hast damit angefangen, das vorletzte Mal. Ja. Shit. Wir sind alt. Verdammt. wir haben nicht über Federico Fellini geredet, der 8,5 gedreht hat. Ja. Wo das ja quasi, also 8,5 werden jetzt fast alle Filme so genannt, die dieses Ding machen. Ich habe das bei der Recherche auch gelesen. Ich habe das nie das Wort 8,5 Film gehört vorher. Ich auch nicht. Steht bei Wikipedia. Vielleicht hat das auch irgendein Troll eingetragen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich nenne die Filme Metafilme oder selbstreferenzielle Filme. Ich habe noch nie 8,5 Film dazu gesagt. Ich finde das auch komisch. Keine Ahnung, aber es kann ja sein. Ich muss diesen Film mal sehen. Ach, du hast ihn nicht gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe ihn nicht aufgenommen, weil es auch schon länger her ist, dass ich ihn gesehen habe. Aber auch tatsächlich, weil ich nicht der größte Fellini-Fan bin. Also 8,5 ist ein spannender Film und ist auch ein schöner und witziger Film. Aber ja, ich bin nicht der größte Fellini-Fan. Okay, na gut. Na gut. Fellini hat immer so ein, also Fellini ist schon so ein dekadenter Snob. Bei dem hat man immer das Gefühl, dass in seinen Filmen, seine Filme sind irgendwie so wirklich Männerfantasien, wo man das Gefühl hat, er träumt sich eigentlich so ein Szenario, wo er in einem Bett liegt und links eine Frau, die ihn mit Trauben füttert und rechts eine Frau, die ihm die Füße massiert. Oh Gott. So Vibes sprühen Fellinis Filme für mich immer aus. Okay. Es ist ein bisschen ungerecht, ich weiß. Okay. Nun gut, gehen wir also zurück in den... In den Krimi, in den Tatort, der bis jetzt wirklich cool ist, irgendwie diese Metaebene einfach durchzieht, vielleicht, wie du gesagt hast, ein bisschen zu wenig damit spielt. Und jetzt kommen wir, die Ermittlungen, die Tukur selber angestellt hat, sind relativ weit fortgeschritten. Irgendwie ist das Casino wohl schuld, hat da irgendwie so ein paar linke Gestalten drin, die. Ja, genau. Und dann kommt er in schlechtem Zustand im Verhörraum an, weil sie ihn erwischt haben, wie er selbst irgendwo schmierig steht und guckt. Wie er den Casino-Angestellten beschattet hat, während dieser Casino-Angestellte auch von dem Kommissar beschattet wurde. Ja, was eine schöne Szene ist, finde ich gut. Vor allem, weil der Kommissar im Auto sitzt und erstmal guckt, hä? Haben die dann noch jemanden anders hingeschickt aus der und wirklich mit denen erstmal Funke und erstmal, finde ich eine super Idee, toll. Mhm. Realistisch und sehr komödiantisch irgendwie, super. Und dann nimmt er ihn mit und dann sitzt er halt da und wartet. Auf den Vorgesetzten. Auf den Vorgesetzten, der dann kommen soll und ihn verhören soll. Und tada. Tada, wer kommt? Natürlich kommt Moreau, seine Figur, die er spielt im Tatort. Und ich finde das Gespräch ganz toll. Das ist ein super Gespräch. Ja. Moreau berichtet von den Freuden und Leiden einer Filmfigur. Bedankt sich sehr dafür, dass sie den Tumor, den er offensichtlich hatte, rausgeschrieben haben. Ja, also ne, Referenz auf vergangene Tatortfolgen. Mehrere Referenzen, also nicht nur den Tumor, sondern auch irgendwie noch was anderes mit dem Auto und so. Ja. Aber vor allem das Drama, dass eine Figur immer nur dann lebt, wenn der Regisseur Action ruft und dann nicht mehr, sobald er Cut ruft. Ja. Und dass eine Filmfigur doch eigentlich viel mehr verdient hätte und viel mehr im Leben stehen dürfte, müsste. das ist dann auch so ein bisschen die Konklusion. Also Moreau ist tatsächlich der Schuldige an dem Tod. Es war tatsächlich nur ein Unfall. Er war einfach mit diesem Typen, mit dem Christoph im Auto unterwegs und er ist gefahren, er war betrunken. Er hat den Unfall verursacht und hat ihn dann auf den Fahrersitz gesetzt, weil das war eigentlich der Ursprung der Ermittlungen. Der tote Christoph saß auf dem Fahrersitz, der Airbag war losgegangen, also muss er einen Schlag auf den Kopf gekriegt haben. Aber es kommt dann halt raus, er war auf dem Beifahrersitz und hat also einfach beim Unfall was abgekriegt. Und Moreau hat ihn auf den Fahrersitz gesetzt und ist dann abgehauen. Ja. Und er will jetzt auch mal leben. Ich möchte auch mal leben. Ich möchte mal real sein, sagt er zu Tukur. Ja. Was sagt er genau? Ich bin hier gar nichts. Ich bin doch nur so eine Idee. Aber ich möchte auch mal leben, mal real sein. Tut mir leid, wenn du das Zitat länger aufgeschrieben hast. Genau. Und das ist natürlich der Moment, in dem der Film ins Surreale kippt. Weil es wird auch nicht erzählt, dass Tukur hier eine Geistesstörung hat oder so, sondern es ist einfach, das ist Moreau. Die Figur hat sich verselbstständigt und ist jetzt in der Realität. Und er bedankt sich für Tukur, weil der tatsächlich diesen kriminellen Casino-Leuten hinterher spioniert hat, die in der Tat das gemacht haben, das vorhatten, Geld zu klauen von, also er hat den Fall gelöst für Moreau, was irgendwie auch ganz praktisch war für ihn. Ja. Und er zieht dann von dann. Moreau ist frei. Das Schöne ist, Martin kommt, hält die Tür auf und spricht mit beiden Varianten von Uli und eben mit Moreau. Holt Moreau ab, damit sie zusammen abhauen können. Ja, genau. Was vielleicht sagen würde, dass Martin nicht mehr Martin ist, sondern eine Version von Martin, also auch eine Rolle, die andere Rolle abholt. Ja, der andere Kommissar. Das ist tatsächlich schön, weil es so offen bleibt. Es bleibt tatsächlich ein Fragezeichen hängen. Ja, genau. Es wird nicht gelöst, es gibt nicht diesen klassischen Fight Club-Effekt. Ja, so. Du hast dich mir eingebildet, blablub, sondern es ist wirklich einfach, es ist diese Metaebene wird aufgemacht und zum Publikum wird gesagt, was ich wirklich schön finde, so, take this. Ja, schön. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es vorher schon ein bisschen mehr andeuten, ein bisschen mehr in die Richtung ziehen. Ja. Aber in der Szene ist das wirklich super gemacht. Noch stärker finde ich dann tatsächlich die Schlussszene, die darauf folgt. Großartig. Wenn Tukur dann ganz allein am Set ist und dann was ganz viele Zuschauer, man kann sie ihnen nicht verübeln, wahrscheinlich gar nicht mitkriegen werden, dass am Schluss die Kamera wegreißt und das Mikro kurz ins Bild hängt. Und jemand ruft Cut. Genau, es wird eine letzte Metaebene nochmal aufgemacht. Ja. Dieser Tukur hat sich auch in einem Tatort befunden, in einem Film. Und wir werden einfach, und das ist wirklich ein wundervolles Metaspiel. Also diesen Schluss liebe ich. Ich finde diesen Schluss ganz toll, wenn er da steht. Und wenn sie wirklich diesen klassischen Szenenabbruch machen, Kamera zieht weg, wir sehen noch kurz das Mikro ins Bild hängen. Ja. Schnitt, Ende, super. Ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich war auch froh, dass sie das noch draufgepackt haben, weil das irgendwie noch so, das hat es irgendwie auch noch mal gebraucht. Ja. Und umso mehr habe ich gedacht, schade, dass sie es vorher nicht mehr angedeutet haben, mehr damit gespielt haben, weil am Schluss spielen sie ganz toll damit. Ja. Ich glaube, das ist eine Redaktionsproblematik. Ich glaube nämlich, dass viele diesen Gedanken hatten, also jetzt meine Unterstellung, ne? Dass es diesen Gedanken durchaus gab, das früher und mehr einzubauen, dass aber der typische Satz vom Redakteur kommt oder vielleicht durch dem Redakteur jetzt Unrecht, aber vielleicht andere Instanzen, die dann sagen, das können wir, das ist sowieso schon schwierig, das können wir dem Zuschauer nicht zumuten. Weil der Tatort wirklich ein bestimmtes Zielpublikum hat und wir haben das letzte Mal gesagt, dass der Tatort irgendwie so, das Zielpublikum ist 70, aber es stimmt nicht ganz. Ich habe nochmal nachrecherchiert, es gibt keine echten Zahlen dafür, wie die Altersstruktur vom Tatort ist, aber der Altersdurchschnitt vom ZDF und ARD und den Öffentlichen ist 62. Krass. Das ist der Durchschnitt, da sind die Jungen schon dabei. Ja, das ist wirklich krass. Ja. Und ich kann verstehen, dass dann ein Fernsehmacher sagt, nicht zu abgefahren bitte. Das ist schon schwierig, ist schon schwer zu verdauen, aber dann haben wir diese eine Szene am Ende, die ist weird, aber bis dahin konnte der Zuschauer folgen und dann ist es vielleicht am Ende ein bisschen schwierig. Aber das gebe ich euch, aber bitte nicht den ganzen Film über. Das ist meine Vorstellung davon, wie so ein Produktionsgespräch abläuft. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Kämpfe gab. Und wahrscheinlich gab es viele Diskussionen über verschiedene Szenen und über verschiedene Sachen, wo gesagt wurde, können wir das machen? Ja. Vielleicht ist der Schere da auch einiges zum Opfer gefallen, was wirklich toll gewesen wäre, vielleicht, was den nochmal auf eine neue Ebene gehoben hätte. Ja. Aber um zu deiner Seiltanz-Analogie zurückzukommen vom Anfang, ja. Es war halt doch ein ziemlich dickes Seil, auf ja, dem der Tatort tanzt. Es stimmt schon richtig. Ja. Aber für deutsche Verhältnisse ist es halt keine. Es ist kein Gang durch Versailles, wo alles für alles gesorgt ist, sondern es ist schon so ein bisschen. Für deutsche Verhältnisse ist es eine Planke. Wir sind ja jetzt von der Tatort-Analogie zur Schloss-Analogie gekommen. Das sind zu viele Symbole. Da komme ich nicht mehr mit. Ja, Flo, deswegen ist der Film auch nicht zu sehr gespickt mit solchen Sachen. Wenn du da schon nicht mehr mitkommst, wie soll der normale Zuschauer? Ja, aber ich finde es ganz toll, dass sie es gemacht haben. Und ich finde es ganz toll, dass es die Tukur-Sachen gibt. Und es scheint ja noch mehr in die Richtung zu geben. Ja. Und die will ich tatsächlich alle sehen. Also ich will mir die einfach anschauen. Ich habe das Gefühl, es lohnt sich. Und wenn man auf Amazon Prime ist und dort noch ein zusätzliches Paket für Arthouse, nicht für Arthouse, sondern für ARD. ARD Plus oder so, ne? Dazu bucht, kann man ganz viele Muro-Tatorte sehen. Ja, was ich übrigens echt problematisch finde. Ich glaube, wir hatten es letzte Mal schon angedeutet. Mhm. Ich finde es immer voll schwierig, ich kann total gut verstehen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sagen, hey, wir können nicht nur von den Gebühren leben. Wir brauchen irgendwie noch andere Einnahmequellen. Wir machen Werbung, wir machen auch Koproduktionen mit Sky oder so. Ja. Werbung finde ich total okay in den ÖRs. Ich finde es aber echt problematisch, wenn so eine Zweitverwertung stattfindet, für die zusätzlich nochmal Gebühren anfallen. Und zwar in dem Rahmen. Also zum Beispiel, du kannst den Film, so habe ich ihn jetzt geguckt, du kannst ihn bei Amazon kaufen. Ja. Und da kostet er 3 Euro. Hast du das Abo gemacht? Ich habe das Abo gemacht. Ah ja, okay. Und ich habe es aber auch so mit so ein bisschen Magenkrummeln gemacht, weil ich das Gefühl habe, wenn es schon so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt wie in Deutschland, der wirklich viel positive Seiten hat. Ich bin, auch wenn ich kein großer TV-Konsument bin, auch kein großer ÖR-Konsument, finde ich, der öffentliche Rundfunk hat sehr viel Gutes und ihm wird oft Unrecht getan in der Kritik. Ja. Und er ist ja in den letzten Jahren gerade so von rechts wieder ganz stark in die Kritik geraten. Ich bin gerne und oft dabei, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen. Aber ich finde, wenn es um die Zweitverwertung geht, könnte vieles besser laufen. Die Sache ist schon die, du hast, wenn du einen Tatort hast, wahnsinnig viele Rechte zu vertreten. Musiker, du willst auch mit bestimmten Verträgen, bestimmten Regisseuren für eine Zweitverwertung nochmal Geld geben und so weiter. Das heißt, du hast Ausgaben mit jeder neuen Verwertung. Mhm. Die müssen gedeckt werden. Ja. Deswegen ist es, finde ich es schon verständlich, dass sie dafür nochmal irgendwie Geld nehmen müssen, damit sie es ausstrahlen können. Sie müssen ja Geld in die Hand nehmen, damit es geht. Aber warum dann bei Amazon Prime für nochmal dazu? Abo? Mit so einem Abo? Wovon jeder weiß, dass Amazon 30-40% wahrscheinlich kassieren wird. Ja. Das will mir nicht so ganz in den Kopf, weil also ich meine, warum, sie haben ja auch den Tatortreiniger bei Netflix untergebracht. Ja. Warum geht das nicht mit den aber Tatorten? Okay, also selbst Netflix ist natürlich auch problematisch. Wir sagen das jetzt so einfach, aber Netflix ist natürlich auch ein monatlicher Abo-Preis. Ja, ist richtig, aber also Amazon Prime ohne zusätzliche Gebühren würde ich auch okay finden. Ich glaube, die sollten, also um jetzt mal den öffentlichen Rundfunk zu reformieren. Okay, reformieren wir den öffentlichen Rundfunk. Gut fände, wäre, wenn sie das unabhängig machen von den großen amerikanischen Konzernen, wo Amazon ganz eindeutig reinfällt. Bei Netflix Netflix kann man auch nicht mehr drüber diskutieren. Wo ganz klar ist, das Geld, sie machen das selbst und sie refinanzieren das. Sie bauen sich eine Plattform auf, meinetwegen mit einem monatlichen Abo, das nennt man irgendwie ÖR Plus. Und da gibt es dann das Archiv und zwar wirklich alles. Das heißt, ich will auch die Möglichkeit haben, Sendungen aus den 60ern zu sehen, obskure Shows, die sie halt in ihren Archiven haben. Ja. Einfach um ein vernünftiges Digitalarchiv zu haben. Und diese Abo-Gebühren werden natürlich zum einen gegen den Service geworfen. Und ich wette mit dir, das ist refinanzierbar, das funktioniert. Weil die treten an Amazon, treten sie echt viel ab, wenn sie da ein Abo drin haben, wenn sie da einen Abo-Kanal haben. Und damit wird das refinanziert. Und dann könnte man tatsächlich überlegen, die gesamte Rundfunkkostenverteilung. Das wäre so meine Traumvorstellung, so als eine Art Genossenschaft zu betrachten. Das heißt, die Zuschauer, die bezahlen, sind Teil dieser Genossenschaft. Und am Ende wenn es tatsächlich Gewinne gibt, dann werden die auch ausbezahlt. Das heißt, du bezahlst brav deine, was bezahlst du Rundfunkgebühren im Moment im Monat? 8 Euro? 8 Euro, ja, irgendwie sowas. Du bezahlst brav deine 100 Euro im Jahr. Und dann am Ende des Jahres wird einmal geguckt, was gab es für Ausgaben, was gab es für Einnahmen, was haben wir zusätzlich eingenommen. Hm. Und dann wird ausgeschüttet. Ja. Und das, es muss ja nicht eine Nullrechnung sein, ein öffentlicher Rundfunk kostet Geld. Ja. Aber einfach, dass die Zuschauer das Gefühl haben, Teil davon zu sein. Weil ich bin überhaupt kein Fan von diesem Palavern gegen Zwangsgebühren und gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der uns zwingt, so viel Geld zu bezahlen und wir kriegen nichts davon. Ich glaube, dem könnte man entgegentreten, indem man einfach sagt, es ist wirklich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und wenn da mehr Geld rausspringt, dann profitiert ihr davon. Ihr habt 100 Euro einbezahlt, ihr kriegt 70 zurück Ende des Jahres. Mhm. Vielleicht kriegt ihr sogar 100 zurück, vielleicht sogar 120 in einer idealen Welt, in der genug durch Werbeeinnahmen und Zweitverwertung über Plus und so eingenommen wurde. Weil dann würde es sich auch so anfühlen, wie der Geist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich sein sollte, dass er im Besitz der Zivilgesellschaft ist und nicht und nicht sowas Obskures im Hintergrund, was reguliert wird von Parteien oder von Parteipolitikern und so weiter. Ja, was das ja tatsächlich ein echtes Problem ist. Was ein totales Problem ist. Die Parteidurchsetzung in den Rundfunkräten ist problematisch. Aber um nochmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen, ich finde, es sind gute Sachen entstanden in den letzten Jahren, auch zum Beispiel, was auf YouTube gemacht wird, diese ganze Funkgeschichte. Die ganze Funkgeschichte ist großartig. Und auch, dass da junge Leute reingezogen werden und das machen die wirklich gut. Ja. Und ja, natürlich, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat schlechte Seiten, hat positive Seiten. Ich finde es total gut, dass es bei uns sowas gibt. Und wenn ich auf andere Länder gucke, finde ich, ist das auch wirklich ein Vorteil, weil es ist ein Stück Unabhängigkeit in der medialen Landschaft und ich glaube, die ist auch bewahrenswert. Der wird halt nicht gut genug genutzt, weil wir sind fast besser finanziert als die BBC, die viel bessere Produktionen hinkriegt. Ja. Stimmt. Das ist schon echt krass. Ja. Es ist auch so, zum Beispiel, dass so viel Geld für Fußballrechte, es fällt ja gerade so ein bisschen raus, aber dass für sowas so viel Geld investiert wurde. Ja. Wo ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt das Programm, was in den öffentlichen rechtlichen Rundfunk gehört, zumindest nicht zu diesem Preis. Mhm. Weil was könnte man mit dem Geld machen, das da rausgeschmissen wurde für diverse internationale Wettbewerbe? Ja. Das sollte vielleicht auf der Prioritätsliste eher ein bisschen weiter unten stehen. Ich finde es total richtig, dass sowas gemacht wird wie Rosamund Pilcher-Verfilmung, sowas wie Tatort. Ich finde es richtig, dass sowas gemacht wird wie Musikantenstadel und so, weil das dafür gibt es halt auch ein Publikum und das wäre wirklich aufgeschmissen. Und ich finde es total gut, dass in Jugendformate investiert wird, ganz viel, wie Funk eben. Ich finde es gut, dass es sowas gibt wie die Tagesschau, die einfach mal eine Instanz ist, was Nachrichten betrifft. Es wäre echt ein großer Verlust, wenn die wegfallen würde. Ja. Ganz viele journalistische Programme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind wirklich gut und werden auch ihrer Verantwortung der Unabhängigkeit wirklich gerecht, setzen sich auch sehr kritisch auseinander mit der Politik, mit regierenden Parteien und so weiter, wo man merkt, dass es wirklich ein Bemühen gibt, überparteilich zu sein und unabhängig zu berichten. Mhm. Aber es wird halt auch viel Geld verschwendet. Also es ist auch, man müsste natürlich gucken, was für Renten bezahlt werden und was für Gehälter bezahlt werden, ohne eine Neiddebatte draus zu machen. Aber trotzdem einmal schauen, okay, müssen wirklich so viel Gelder an den Vorstand ausgeschüttet werden? Könnte man das nicht besser organisieren? Ja. Muss es so viele Subabteilungen geben? Das sind ja auch Monstren, die öffentlich-rechtlichen. Ja, da, so viel Geld. Ich habe mal eine erschreckende Zahl gehört, die ich leider nicht mehr wieder hochkriege, aber eine Prozentzahl, eine schwindelerregende Höhe von Prozentzahl geht nicht in die Kunst oder die Herstellung des Films, sondern in den Verwaltungsapparat. Ja. Und das ist wirklich bitter. Ja. Und natürlich brauchst du den Verwaltungsapparat, aber vielleicht nicht in dieser Größe, vielleicht nicht in dieser Ausformung. Und dann gäbe es auch, glaube ich, wenn sie das schaffen würden, gäbe es auch, glaube ich, nochmal eine neue Wahrnehmung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Und dann wäre den Kritikern halt auch so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen. Und unabhängig davon fände ich es als Zuschauer halt ganz toll, ein Archiv zu haben von 70 Jahre deutscher Fernsehgeschichte. Ja. Wie geil wäre das denn? Total geil. Du darfst dir Nachrichtensendungen aus den 50ern angucken und irgendwelche Reportagen und Filme. Ja. Ja, das wäre toll. Ich finde dieses Genossenschaftsmodell, was du ansprichst, gar nicht so schlecht. Dann hat man eine Jahreshauptversammlung, werden alle gefragt, was wollt ihr denn sehen? Wird geguckt, okay, so und so viel Prozent wollen den Musikantenstall, dementsprechend wird dann prozentual eben verteilt, was wir sehen wollen. Ja. Das ist toll. Und ich fühle mich auch wohler als Angestellter, als Schauspieler einer Gesellschaft, die für die ich das dann tatsächlich mache und nicht für die Redakteure. Ja. Also, ja. Ist vielleicht ein bisschen utopisch. Aber ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist total reformbedürftig. Ja. Und gleichzeitig ist er total erhaltenswert. Ja. Das wäre so mein Fazit dazu. Mhm. Cool. Ja, dann dafür lasst uns streiten. oder so. Voll das sexy Thema. Wir kämpfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auf die Straße, auf die Barrikaden. Lasst uns die Rundfunkhäuser besetzen. Jawohl. Oh Gott. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich schreien soll. Wollt ihr den totalen Rundfunk? Plor. Okay. Plor, wir haben eine ganz, ganz wundervolle Debatte über das deutsche Fernsehen hinter uns. Ja. Sind wir schlauer? Ach, ein bisschen? Ich weiß nicht. Gute Frage. Ich fühle mich ein bisschen berechtigter, über das deutsche Fernsehen zu reden? Ja, definitiv. Ich habe wieder festgestellt, dass ich, als ich bei TV-Produktionen mal geguckt habe, was so aktuell ist, habe ich festgestellt, dass tatsächlich mein Link zum deutschen Fernsehen, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, extrem dünn ist. Mhm. Weil ich kein Fernsehen gucke. Mhm. Und auch wenig Zeug gucke, was im Fernsehen gelaufen ist. Passiert immer mal wieder, dass ich drüber stolpere über Sachen, die vor ein paar Tagen im Sender liefen, weil ich bin halt tatsächlich YouTube-Konsument und ARD und ZDF, Tagesschau und diverse andere Formate gehören halt irgendwie auch zu meinen Abos. Das heißt, manchmal ploppt in meinem YouTube-Algorithmus auf, diese 45 Minuten Reportage über den Nahostkonflikt solltest du dir angucken. Mhm. Und dann gucke ich das auch manchmal. Aber genau, das ist so mein einziger Link zum Fernsehen und zwar wirklich Non-Fiction. Mhm. Fiction-Formate überhaupt nicht. Dabei gibt es tatsächlich ein paar schöne Sachen, wie wir vorhin festgestellt haben. Und ja, ich würde gerne einmal sagen, Leute, schaut tatsächlich mehr deutsches Fernsehen, aber eben nicht linear, wie das so, sondern eben wirklich einfach sucht euch die Sachen raus und macht euch die Mühe, das wirklich mal zu recherchieren, was es Tolles gibt, weil AD und ZDF tatsächlich gute Produktionen auch angeschoben haben, wie zum Beispiel Charité und Kudamm 56, was ich vorhin sagte, oder Deutschland 83 und diese ganzen Sachen. Also sowas kann man sich schon mal anschauen. In der Zeit, als wir als junge Leute medial sozialisiert wurden, wäre es ein total subversiver Akt gewesen zu sagen, Leute, schaut mehr Fernsehen, weil alle Fernsehen geguckt haben. Und heute wirkt es fast altbacken, das zu sagen. Ja, genau. Hängt weniger im Internet rum. Guckt mehr Klotze. Wir haben damals kein Modem gebraucht und keinen Router. Wir haben einfach eine Fernbedienung genommen und haben es angemacht. Wir haben noch quadratische Augen gekriegt. Glorreiche Zeiten, die lange vorbei sind. Ja, wir haben kein Modem gebraucht. Stimmt nicht ganz. Das Modem war bloß zu laut, um was zu gucken. Wer war denn der Täter? Wer war denn der Täter? Ich kann ihn nicht verstehen. Okay. Aber es ist tatsächlich so, dass TV hatte ja, also in den 80ern und 90ern, wirklich auch sowas, was die Familie zusammengebracht hat. Da saß man zusammen samstags abends und hat Wetten, dass geguckt. Ja. Und das ist so ein bisschen was verloren gegangen ist, dadurch, dass es nicht mehr dieses große Ereignis gibt, was man dann auch wirklich gucken muss, um am Montag drüber reden zu können. Wetten, dass. Oh, wow. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich es als Honorable Mention zu den TV-Produktionen zähle, weil es wirklich Generationen geprägt hat und wirklich ein großes, ambitioniertes Showformat war. Ja, das stimmt. Okay, lass uns nach 3 Stunden dann doch diese Folge des Podcasts einmal beenden. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was als nächstes drankommt, wir werden gleich nochmal drüber reden, dann kriegt ihr nochmal die Ukulele um die Ohren gehauen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Plor, vielen Dank für diesen Horizont erweiternden diese Woche. Cut! Oh Mann. Eieiei. Danke, Johannes, aber das war echt anstrengend. Was gibt's heute zu essen in der Kantine? Weiß nicht. Sag mal, wir müssen da, glaube ich, noch hier. Hast du das schon umgestellt? Nee, ich weiß nicht. Ist das schon immer so? Blinkt, muss das da blinken? Ich glaube, ja. Oh. Oh, nein, mach's aus, mach's aus, mach's aus, mach's aus. Genau, awkward silence. Habe ich auch irgendeine geile Idee? Nein. Verdammt. Ich dachte ja eigentlich, als ich gesagt habe, ich glaube hier, dass das der Moment ist, wo es so ausgeht. Aber jetzt, das Einzige, wie wir das jetzt noch retten können, ist, indem wir mich mitten im Satz abschneiden. Und das war jetzt der Moment, wo du abschneiden musst dann, ne? Und das darfst du nicht mehr hinten dran machen. Es sei denn, du schneidest mich jetzt raus. Aber das musst du nochmal überlegen, wann du es machen willst. Weißt du, aber ich erzähl dir gleich. Implor, wir müssen doch noch was. Wir müssen doch noch. Ja, ganz wichtig. Stimmt. Aufgaben für nächste Woche. Wie sieht's aus? Ich habe gar keine Zeit, was zu gucken. Ich habe so viel zu tun. dann nehmen wir was Kurzes. Gibt's ein filmisches Pendant zu diesem Musikstück? Das, wie heißt das noch? 433, glaube ich. 433? Was? Von John Cage. Kennst du nicht? Nein. Es gibt einen Song von John Cage, der heißt 433 und der besteht aus 4 Minuten und 33 Stille. 33 Geil. Sekunden Stille. Oh mein Gott, okay. Großes Meisterwerk. Als Klassiker der postmodernen, experimentellen Musik. Und es gibt eine ganz tolle Aufführung auf YouTube. Ich glaube, die muss ich jetzt noch in die Shownotes halten, die wirklich super ist, weil mit Dirigent und mit Orchester, der Dirigent stimmt an und dann ist halt Stille. Und dann wischt sich der Dirigent zwischendurch den Schweiß ab. Was auch mit Gelächter im Publikum quittiert wird. Geil. Und dann, es hat mehrere, wie sagt man bei Kompositionen, mehrere, jetzt fehlt mir das klassische Musikverständnis. Es gibt. Ach, Plor, ich bin enttäuscht. Bei eine Komposition setzt sich zusammen aus verschiedenen Partituren. Du musst mir helfen, Mann, Johannes, du hast viel mehr Ahnung von Musik als ich. Sätze? Ja, vielleicht Sätze. Auf jeden Fall nach einem Satz, sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Ist dann natürlich auch eine kurze Pause und dann macht das Publikum mit. Das Publikum hustet dann. Ach, wie geil. Wie sich's halt gehört für so eine Aufführung. Und dann ist ganz klar, ist jetzt Pause, dann wird gehustet und dann geht's weiter. Ist das cool. Großartiges Stück aus dem Jahre 1952. Okay. 3 Sätze. Wow. John Cage, Avantgarde, experimentelle Musik. Wow. Gibt's dazu ein filmisches Pendant, ein Film, der nicht stattfindet? Dann können wir das nämlich nehmen. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich mal Ferien mache, könnten wir eine Episode rausbringen, die nicht stattfindet. Andy Warhol könnte sowas gedreht haben. Der hat ja wirklich irre Filme gemacht, wie Sleep zum Beispiel, wo er stundenlang seinen Freund beim Schlafen filmt. Ich wollte mal Cat-Content machen. Ich wollte dich die ganze Zeit, weißt du noch, ich hatte dich mal versucht zu überreden, Houdini, meinen Kater, einfach nur beim Schlafen zu filmen. Ja. Und zwar 2 Stunden und das reißerisch mit Cat-Content zu veröffentlichen und es passiert einfach nichts. Ich finde ja nach wie vor die Idee gut, die wir hatten, mal für so einen nihilistischen YouTube-Kanal, wo wir dann auch sowas machen wie ein Video, wie schneidet man richtig eine Mango? Gibt's 1000 Videos, aber dann ein Video, in dem nichts passiert, in dem nur die Vorbereitungen gezeigt werden, so aus Vogelperspektive. Das kann man wirklich ausreizen. Oh nein. Die ganze Vorbereitung, legst das richtig ordentlich hin? Das wird richtig gelegt, okay. Weil diese ganzen Anleitungsvideos sind nämlich meistens, um Zeit zu schinden, darauf aufgebaut. Weil so ein How to Cut a Mango, das ist jetzt nicht sehr abendfüllend. Nein. Aber diese Videos gehen trotzdem 10 Minuten, weil alles nochmal gezeigt werden muss. Und dann in Zeitlupe oder was? Nee, es ist einfach, sie lassen sich einfach extrem viel Zeit, bis sie zu diesem Schneideprozess kommen. Okay. Hm. Willst du mir so ein Video für nächste Woche aufgeben? Nee, ich will dir jetzt endlich mal einen Horrorfilm aufgeben. Du willst mir einen Horrorfilm aufgeben? Und zwar, es ist merkwürdig, ich bin wirklich Horrorfan, ich liebe Horrorfilme. Du weißt, dass es nicht so ganz mein Genre ist. Ich weiß, aber ich habe auch einen besonderen Horrorfilm für dich, der satirische Elemente hat und gesellschaftskritische Elemente. Und der auch eher zum Genre des Post-Horror gezählt wird. Ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich eher Post-Horror. Ich habe ja einen Artikel von dir mal vorlesen dürfen zum Post-Horror. Und Stimmt. Das fand ich dann spannend dann wiederum. Ja, es ist faszinierend, was in den letzten Jahren von Regisseurinnen und Regisseuren mit dem Genre gemacht wurde. Und zwar wirklich, dass das als Tableau diente, um gesellschaftskritisch zu sein, um satirisch zu sein oder auch einfach, um großes Drama zu erzählen. Also ich meine zum Beispiel der Leuchtturm. Ja, das stimmt. Den mochtest du? Der fällt ja, da auch rein. Ja, auch wenn er wirklich abgefahren war, muss man mal sagen. Also so abgefahren ist der Film, den ich für dich habe, nicht. Der ist relativ geerdet, auch nicht zu brutal. Aber es ist ein Horrorfilm und er hat satirische Momente. Es ist Us von Jordan Peele. Sagt mir gar nichts. Jordan Peele ist vor allem durch Get Out vor ein paar Jahren sehr durch die Presse gereicht worden als Erneuerer des politischen Horrors. Und ich fand Us, der Nachfolgefilm, den fand ich aber noch mal ein Stück stärker. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich auch. Okay, dann gucke ich mir halt einen Horrorfilm an. Okay. ich werde mir Houdini krallen und in den Arm nehmen und sagen, du musst mich jetzt beschützen, den ganzen Film über. Jetzt musst du dich aber auch revanchieren, indem du mir Good Old Hollywood vorsetzt. Es ist tatsächlich Good Old Hollywood. Yes! Oh, Flor, du Gedankenleser, du. Ich hatte überlegt, dir wirklich die ganz alte Ära nochmal vorzusetzen, aber... Jetzt kommt der Twist. 2011. Also sie haben 2011, vielleicht ahnst du es schon, sie haben einen Schwarz-Weiß-Stummfilm gemacht. Erinnerst du dich? Ja. The Artist. Ja, den habe ich auf meiner Liste schon ewig. Genau. Und der war so, ist so abgefeiert worden. Und ich habe ihn gesehen im Kino und ich fand ihn ganz toll. Und ich würde ihn wahnsinnig gerne nochmal gucken, um zu gucken, ob der wirklich so toll war oder ob ich mich nur daran erinnere, weil ich eben Stummfilme so toll finde. Oh, super. Ich bin total gespannt, weil den habe ich schon lange auf der Liste und auch tatsächlich aus... einfach aus den Gründen, dass ich denke, okay, das ist so eine Wissenslücke, weil der Film wurde abgefeiert, hat sich Oscars gekriegt, soweit ich mich erinnere. Ja, ja. Und den muss ich einfach sehen. Und ja, das ist sehr gut. Und das ist so ein typischer Johannes-Film. Ja, das ist ein totaler Johannes-Film. Ich freue mich drauf. Okay, cool. Dann sehen wir uns nächste Woche. Viel Spaß beim Gucken. Dir auch, danke. Und euch auch viel Spaß beim Gucken. Und wir sehen uns in einer Woche oder hören uns in einer Woche wieder. Kommt gut durch die Woche. Bis dann. Und hört euch John Cage an. Ja, 4,33. 4,33. Bis dann. Ich hau den Link in die Shownotes. Bis dann. Ciao. Ciao.